Melon. Liebe Freunde, snackt ein Lembasbrot, sippt euren Endtrank und lehnt euch in euren Hobbit-Höhlen zurück. Denn wir besprechen heute die 7. Folge der 2. Staffel von The Rings of Power. Und wir, das sind Xenia und Jonas, die Herr-der-Ringe-Nerds eures Vertrauens. Und damit herzlich willkommen zu Cinema Strikes Back. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co. Wir haben heute natürlich wieder viele spannende Sachen mit im Gepäck. Und wow, unter anderem, wie schwer ist dein Rucksack, Jonas? Ja, schwerer als Frodo auf Sams Rücken. Wow. Auf Sams Rücken. Sam. Ja. Wir haben natürlich wieder viele spannende Sachen mitgebracht. Unter anderem Fragen wie, ist Sauron schon vor The Rings of Power auf die Zwerge getroffen? Was hat es mit dem geheilten Mittelerde auf sich, von dem Anatar erzählt? Ist das die coolste Belagerung aller Zeiten? Und was halten wir von dem Kuss? Dem Kuss. Welchen wir meinen. Ja. Ja. Bevor wir aber zur eigentlichen Folgenbesprechung kommen, haben wir natürlich ein paar Kommentare mitgebracht. Und ich würde schon mal direkt reinstarten, weil wir haben ja in der letzten Folge gefragt, ob den Leuten unsere neue Struktur gefällt, die wir jetzt getestet haben, wo wir nicht mehr so viel quasseln, was eigentlich passiert, sondern eher in die Analyse reingehen. Wo wir so 40 Minuten weniger geredet haben. Ja, bei fast 3 Stunden ist das schon ein guter Prozentsatz weniger. Wir haben versucht, uns kurz zu halten und ist aber auf jeden Fall weniger Zeit mit dem Inhalt, ne, verwenden wir sozusagen. Ja, ja. Insgesamt. Und anscheinend finden die Leute das auch besser, weil ihr konntet in den Kommentaren unter dem Video abstimmen. Ich habe gefragt, gefällt euch die neue Struktur der Folgenbesprechung besser? Da haben 165 Leute für Ja gestimmt und 81 für Nein. Und hat noch ein User namens JPF1309UNN geschrieben, gibt's auch eine Variante, ich merke keinen Unterschied. Und das haben 72 Leute geliked. Okay. Wir haben natürlich schon vor der Abstimmung trotzdem noch mal die Folge jetzt so vorbereitet. Und wenn wir gemerkt haben, es macht einfach uns mehr Spaß. Und wir sind gegen Ende auch nicht so komplett braindead und komplett leer geredet und fühlen uns so wie Frodo am Ende von Die Rückkehr des Königs. Und es geht ein bisschen flüssiger, habe ich auch das Gefühl. Weil oft sonst verrennt man sich ja auch in so kleine Details, die nicht so wichtig sind. Und jetzt haben wir ja, wie schon letzte Folge gesagt haben, unsere Monokel auf und sind so Analyse. Aber wir verlieren uns trotzdem manchmal und sprechen drüber, wie groß die Hände von Elendil sind zum Beispiel. Bitte. Wir lassen das aus in Zukunft. Ja. Hast du auch Kommentare mitgebracht? Ich auch. Ich habe einen Kommentar von FDM698. Er hat geschrieben, oder sie, ich bin auch zwiegespalten, was seine Darstellung bisher angeht, aber ich finde es eine sehr interessante Idee, Bombadil zum frühen Mentor von Gandalf zu machen. Und zwar als kleinen, diesmal für mich gelungenen Fanservice an die Buchleser. Gandalf sagt am Ende von Die Rückkehr des Königs, er möchte nun ein langes Gespräch mit Bombadil führen, bevor seine Zeit in Mittelerde endet. Somit ist nach der Idee der Serie Tom Bombadil der Start und Endpunkt von Olorins Zeit als Istar. Finde ich eigentlich eine nette kleine Idee. Okay, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ja. Ja, und da dachte ich dann auch noch mal, über diesen Aspekt habe ich gar nicht nachgedacht. Ich auch nicht. Und ich wusste auch gar nicht, dass das, also ich habe das gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass das im Buch vorkommt. Ich auch nicht. Und ich finde, das ist ja auch noch mal eine Parallele zu dieser ganzen Haarfuß-Storyline. Mhm. Also wenn es jetzt wirklich Gandalf ist, Leute, wir sind immer noch nicht, so weit, dass die Serie uns das wirklich explizit gesagt hat. Ja. Aber die Theorie wird immer handfester. We believe this is the truth. Und danke für den Kommentar. Ja, wir haben letztes Mal auch drüber sinniert, wie Das liegt jetzt an der neuen Struktur. Wie das heißt, ja genau, wir sind sehr eloquent unterwegs. Ja, klar. Nee, wir haben darüber sinniert, wie das heißt, dass Fledermäuse Echo benutzen, um sich fortzubewegen. Und da hat uns die liebe endlich normale Leute 3934 geschrieben, die Echoortung wird bei Tieren Biosonar genannt. Über diesen verfügen hauptsächlich Fledermäuse und Wale. Sollten die Steinsängerinnen also Fledermäuse beherrschen können, sollte es auch bei diesen numenorischen Killerwahl klappen. Sehe schon den nächsten Handlungsstrang. Wir brauchen mehr Handlungsstränge. Das ist ironisch am Ende. Ja. Ich finde, Rings of Power hat genug Handlungsstränge. Nein, also ich meine, es könnte noch mehr geben, aber wir brauchen gute Handlungsstränge. Die uns ja irgendwie engagen mit der Story. Ja. Ganz meiner Meinung. Ich T. Low Kunterbund 1005 hat geschrieben, das zugewollte Droppen von Zitaten aus der PJ-Trilogie ist manchmal too much. Als Tom das Gandalf-Zitat aus Moria rausließ, war schon unangenehm. Bin gespannt, wann eine rote Sonne aufgeht oder wann angemerkt wird, dass ein Zauberer nie zu spät kommt. Oder dass Fleisch zurück auf dem Menü ist. Ja, ich finde halt in dieser Folge... Auf dem Speiseplan ist es im Deutschen. Ja, auf dem Speiseplan, ja. In dieser Folge gibt es ja auch wieder ein, zwei Sachen, wo ich dachte, ah, da hat man sich wieder... hat man in die Drehbücher gespickt, so ein bisschen von Peter Jackson. Aber ich finde, es kommt immer auf die Szene an, weil man kann ja auch Referenzen machen, weil es ja im selben Universum spielt. Ich finde, es ist auch an sich okay, wenn man da ein, zwei Shots zum Beispiel imitiert, um dann so dieses Gefühl zu erzeugen. Aber es sollte halt nie reine Nostalgie sein, ohne einen Zweck, finde ich immer. Ich kann es auch bei dem Zitat sehr gut verstehen. Ja, weil das war so ein bisschen, es wirkt dann so ein bisschen, als ob Gandalf nicht selber denken kann und dann so ein paar tausend Jahre später plappert er das nach, was Tom Bombadil ihr gesagt hat, so eins zu eins. Ja, das stimmt. Oder er denkt einfach an seinen alten Freund Tom. Ja. Ich habe auch noch einen Kommentar mitgebracht, den fand ich sehr witzig. Roh4577 schreibt, die deutsche Synchro ist stellenweise sehr wild. In der Amazon-Folge hört man während Elendils Urteil im Hintergrund deutlich, das ist ein Hurensohn, während im englischen Original nichts dergleichen zu hören ist. Und ich bin gestern da reingegangen, nochmal in die Szene, weil er oder sie hat auch die Timecode aufgeschrieben, ab bei 1856, das sagt wirklich jemand im Hintergrund, nein, das ist ein Hurensohn. Was? Das ist ja das unfassbar. Das passt überhaupt gar nicht. Das ist ja übelst komisch. Ich dachte nämlich, weil ich habe das auch gelesen und dann dachte ich nur so, nee, das kann ja nicht sein. Aber gut, dass du es nochmal nachgeguckt hast, das ist ja wild. Wow. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir, ne, ich meine, das ist natürlich cool, dass wir jetzt die Folgenbesprechung immer parallel zum Start rausbringen können. Aber es war auch ganz cool, immer noch die Folge einmal auf Deutsch zu schauen und sich da zu erheitern. Ich finde das so lustig, wenn halt einfach die ganze Zeit in der deutschen Synchro Leute sich so beleidigen. Ja. Also das fällt ja auch ganz raus aus diesem Mittelerde-Gefühl. Ja, vor allem im Fantasy-Set. Ich hätte niemals im Herr-der-Ringe-Universum gedacht, dass das Wort Hurensohn. Ich meine, gut, vorkommt. Da gibt es natürlich bestimmt auch, obwohl in Tolkien's Welt gibt es ja nicht so wirklich Prostituierte, ne? Das ist ja nicht wie Game of Thrones. Ja. So, also es ist ja nicht Westeros, wo es ja ein bisschen rougher hergeht. Okay. Ein bisschen realistischer. Ein bisschen realistischer, danke. Ja. Ja, besseres das Wort. Älteste Gewerbe der Welt. Ja, nicht bei Tolkien. Nicht ich bei meine, Tolkien. Er ist ja auch ein Christian gewesen. Ja. Ein Christ. Hast du auch noch einen Kommentar mitgebracht? Ja, und zwar von, oh Gott, diese Namen immer, G Zwinkel RB Kuss. Starke Besprechung, bin von Anfang bis Ende gut unterhalten und informiert worden. Smiley. Sympathisch und lasst euch so viel Zeit, wie ihr nötig haltet. Süß. Cool, dankeschön. Dankeschön. Das ist sehr nett. Der Kommentar ist so nett, das klingt fast schon nach einem Bot. Stimmt. Ja, ich schreibe mir immer nur Bots raus. Die brauchen auch mal ihre Plattform. Ja, die sind so nett geworden. Das die ist sind eigentlich ganz wirklich cool. So nett geworden. Die laden mich immer ein, ihnen zu folgen. Ja. Ich habe noch einen allerletzten Kommentar von Kleiner Stern 5055. Ich verstehe nicht, wieso ihr die Folgenbesprechung umstrukturieren müsst. Ich fand das bisher perfekt. Ich finde es super gut, wenn ihr so inhaltlich euch krass verliert. Von mir aus kann eine Folgenbesprechung von euch auf 5 Stunden gehen. Bitte noch längere Folgenbesprechung, kann nicht genug davon bekommen. Kann natürlich verstehen, dass es Leute da draußen gibt, die uns wahrscheinlich 24 Stunden zuhören, gerne würden. Zuhören, gerne würden. Jetzt Deutsch nicht mehr, Jonas, sprechen. Wenn du nicht mehr sprechen kannst. Ja, aber ich habe auf den Kommentar auch schon so geantwortet, dass es uns, dass wir mal was Neues testen wollten, weil wir machen ja Folgenbesprechungen jetzt schon längere Zeit. Auch, also nicht nur in der Konstellation, davor auch. Und das hat sich immer so ein kleines bisschen entwickelt. Und ich finde es auch gut, nicht immer so auf der Stelle zu treten, mal was Neues auszuprobieren. Und so wie wir die jetzt machen in der Vorbereitung, macht es mir auf jeden Fall viel mehr Spaß. Und das wirkt ein bisschen fokussierter. Und ne, wir müssen das ja auch nicht machen. Wir wollen das machen, weil wir haben nach der Folgenbesprechung, glaube ich, zur 5. Folge haben wir am Ende gemerkt, so, boah, Alter, wir sind gerade so krass durch. So die letzten 10 Minuten, die wir besprochen haben, also aus der Folge, da kam irgendwie nicht mehr so viel Information rüber. Ich glaube, wenn du mich in dem Moment gefragt hättest, was 2x2, ich hätte sie nicht beantworten können. Ja. Also Kopfrechnen wäre nicht mehr drin gewesen. Und ich mache ja jetzt auch schon eine Weile Folgenbesprechungen, weil ich ja davor bei House of the Dragon, also du ja auch, aber du hattest ja dann nochmal Urlaub dazwischen. Und ich glaube, ich merke auch, dass man dann ja so ein bisschen so einen Durchhänger hat. Und also deswegen Folgenbesprechungsmüdigkeit. Folgenbesprechungsmüdigkeit. Und die neue Struktur hilft mir, fokussierter zu sein. Dann fühlt man sich wie Butter auf zu wenig Butter auf zu viel Brot, oder? Ja, ich erwarte das? Schon, dass ich. Ja, okay, ich weiß nicht, was du da sagen wolltest, aber ja. Bilbo. Er fühlt sich, als ob man zu wenig Butter auf Brot, zu viel Brot streicht oder sowas. Du hast so Butcher gesagt und dachte ich so, was wäre irgendwie so ein The Boys-Ding. Und ich war schon so, was? Wir sind hier falsch. Fängt jetzt schon an, das ich bin schon vor der Folge gespielt. Ja. Okay. Mhm. Aber wir wollen das auf jeden Fall weiter so durchziehen. Und ich meine, die letzte Folgenbesprechung ist trotzdem über 2 Stunden lang. Ja. Ja. Kommen wir aber zur Folge, deren Titel wir leider nicht kennen. Weißt du denn die von der letzten Folge? Das werde ich jetzt kurz nachschauen. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut und der Titel lautet: Wo ist er? Nee. Doch. Oh mein Gott, das ist unfassbar dumm. Finde ich ein bisschen weak. Ja, es ist sehr weak. Vor allem, er ist auch klein geschrieben im Deutschen. Aber was? Also, wo ist er? Ja. Nee, sorry, ich finde, ich will jetzt nicht direkt haten am Anfang, aber ich finde, wo ist er, ist wirklich das der unterste Titel, den ich wirklich hier in meiner Laufbahn von 2 Jahren CSB mit anhören musste. Wo ist er? Ja. Wow. Ja, sorry, das ist jetzt für mich eine Offenbarung, weil ich gucke tatsächlich nie die Folgentitel nach. Ja. Aber bisher waren die auch ganz okay, aber wo ist er, ist ein bisschen schwach. Ja, Mann. Ich habe aber einen Alternativtitel zu dieser Folge hier jetzt. Und zwar einerseits, ich habe nur einen. Kiss, Kiss, Bang, Bang. Mhm. Ja. Da bangen ganz viele in dieser Folge miteinander. Bang, bang, yeah. Hätte wahrscheinlich auch sowas gesagt wie, ja. Freestylst du hier gerade? Ja, genau, ich freestyle wirklich. Ich habe mir nichts aufgeschrieben. Vielleicht sowas wie, die schwere Entscheidung von Casa Doom. Die steinschwere, die schwerwiegende. Oder ein Freund eilt nicht zu Hilfe oder sowas. Ein Freund eilt nicht zu Hilfe. Ja. Regie hat in der Folge Charlotte Brandstrom geführt und das Drehbuch kommt von Justin Dobble und den Showrunnern J.D. Payne und Patrick McKay. Und damit würde ich sagen, starten wir in die erste Szene rein. Let's go! Szene, was passiert denn da? Also erstmal sippt Celebrimbor in der Idylle in die Region an einem Endtrank, nein, Spaß, sieht eher aus wie ein Tee und macht sich an die Arbeit, die neuen Menschenringe zu schmieden. Er nutzt die Mithril-Ladung von Narvi, die Anatha ihm gegeben hat, und er fängt an, durch Anathas Illusion zu blicken, bedankt sich aber trotzdem bei ihm für seine produktive Phase und berichtet ihm davon, dass er fast mit den Ringen der Macht fertig ist. Ja, und ich muss sagen, ich fand die Inszenierung von dem Schmieden der Ringe, der Menschenringe jetzt, fand ich bisher die schönste von allen, weil es war einfach schön gefilmt, es war so eine schöne Montage mit auch einer coolen Musik drunter und die Ringe sehen noch nicht so klunkerig aus wie dann später und es sieht alles halt noch nach echter Handarbeit aus und Celebrimbor legt ja hier auch wirklich mal selbst Hand an, weil davor hat man ja immer das Gefühl gehabt, dass er einfach nur daneben steht und sagt, hier mach mal. Ja. Und ich war bisher auch nicht so Fan von dieser Konstruktion, dieser Kreisel, wo dann das geschmolzene Erz so eingeführt wird. Das war ein bisschen zu gimmicky. Weil ja auch da dann nochmal CGI so sehr ins Spiel kommen muss. Und also ich meine, es wurde ja auch ganz normal, dieser Teaser-Trailer, kannst du dich noch erinnern, wo dieses Erz auch irgendwie so durch so ein geschnitztes Holz so durchgeleitet wurde. Mhm. Vor der ersten Staffel. Fand das da so krass nach CGI aus und das war halt in echt gefilmt. Ja, ich verstehe das auch nicht, wie das passieren kann dann in der Post-Production, dass sie da dann irgendein so mit Color Grading so verkacken. Nein, aber zumindest, dass es so diese Künstlichkeit hat. Und hier sieht man ja auch Celebrimbor wirklich schuften. Also der hat ja auch Ruß im Gesicht und er ist auch schwer am Malochen. Und das fand ich dann auch so spannend, dass er für ihn wirklich ja von Anatha dieser Raum so geschaffen wird, damit er wirklich produktiv sein kann. So fühle ich mich übrigens auch, wenn ich dann irgendwie Folgenbesprechung mache. Ja. Weil dann bin ich auch so, rede nicht mit mir. Ja. Dann haue ich mir meine Rings of Power Soundtrack auf die Ohren und dann geht's los. Und trinke dann auch einen Tee. Endtrank. Ich habe mal nachgeguckt, noch mal was Elben so trinken, weil ich habe mich irgendwie gefragt, was Wasser er da trinken könnte. Es ist vielleicht Tee, aber im Legendarium steht tatsächlich, dass Elben einen kühlen, gut riechenden Trank getrunken haben. Also das bemerkt nämlich Frodo in der Herr der Ringe-Trilogie. Also so ein infused water. Vielleicht. Ja, so mit so Holundersirup oder sowas. Sowas stelle ich mir vor. In der Hobbit wird aber des Weiteren klar, dass Elben, zumindest die Elben aus dem Düsterwald, guten Wein schätzen. Mhm. Und der Wein wird in der Halle des Königs gereicht, ist aber auch sehr beliebt bei dem Kellermeister und bei den Hauptmännern des Königs. Also steht in der Hobbit. Und das wäre auch funny, wenn jetzt so Celebrimbor sich betrinken muss, um die Menschenringe fertigzustellen. Ich glaube, der braucht den Fokus. Der braucht den Fokus. Ja. Und ich finde auch, es fühlt sich viel verdienter an, dass jetzt Celebrimbor als der große Schmied dargestellt wird in der Serie, weil er jetzt wirklich mal selbst Hand anlegt. Und ich nehme an, dass er Feanors Hammer beim Schmieden benutzt. Und ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, wenn Fantasy-Welten sich so, wenn die so krass connected sind, dass jetzt, ne, der krasse große Schmied benutzt jetzt Feanors Hammer, von einem der krassesten Elben überhaupt geschaffen. Wir hatten das zum Beispiel auch, dass Isildur auf Shelob trifft oder sowas, dass das alles halt zu connected ist, obwohl das ja eine riesige Welt eigentlich ist. Aber bei Feanors Hammer habe ich dann noch mal so überlegt und im Endeffekt fand ich es dann doch ganz gut, weil Feanor ist ja auch der Großvater von Celebrimbor und das würde ja durchaus Sinn ergeben, dass dieser Hammer dann so innerhalb von der Familie so von Vater zu Sohn vererbt wird. Und es ist ja auch erzählerisch irgendwie interessant, dass man sich vielleicht so vorstellen kann, dass Feanor die Silmaril mit diesem Hammer geschmiedet hat oder wie auch immer der die gefertigt hat, wie man Edelsteine fertigt mit einem Hammer oder sowas. Vielleicht geht das irgendwie. Die bloßen Händen. Ja, einfach so, dass, ne, dass mit diesem Hammer so die geschichtsträchtigsten Gegenstände überhaupt geschaffen wurden. Und falls es hier so erzählt wird, dass Feanors Hammer eingesetzt wird, das kommt so im Buch nicht vor und wäre eine Erweiterung der Serie, die ich gar nicht so schlecht finde. Ich auch nicht. Und wir haben den Hammer ja auch schon vorher gesehen, also so als Artefakt in der Schmiede. Und ich finde auch, dass ist so ein Gadget ist, was ich jetzt da sehen würde bei ihm, also was so weiter vererben wird. Ja, also ich finde, wäre jetzt was anderes, wenn er irgendwie einen der Silmaril hätte. Also das würde ich Rings of Power irgendwie auch noch teilweise zutrauen. Ja, dass bei der Statue wirklich ein Silmaril ist. Ja, ja. Die stimmt. Figur trägt. Ja, und er sagt auch noch Nein for Mortal Man. Das klingt vielleicht für Leute, die die Bücher nicht kennen, ein bisschen komisch, dass so ein Elbenschmied so random sagt, 9 für sterbliche Menschen, aber das kommt auch straight aus der Lore. Das kommt ja aus dem Ringgedicht. 9 for mortal man, doomed to die, oder im Deutschen, den Sterblichen ewig dem Tode verfallen, 9. Und ich muss auch sagen, ich mag die deutsche Übersetzung vom Ringgedicht, weil die nicht versucht haben, das 1:1 zu übersetzen, sondern was Eigenes draus zu machen. Sagen die dann auch 9 für Hurensöhne? 9 für Hurensöhne. Nein, sorry, das ist ein schlechter Gag. Ich finde, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist, dass Celebrimbor ja auch sagt, dass er die Ringe für Annatar perfektionieren will, damit sie ewig halten. Und ich finde, hier merkt man ja auch, dass Celebrimbor so eine Ähnlichkeit hat mit Sauron, weil bei Sauron geht es ja im Nachhinein auch viel um so Perfektion und auch um so eine perfekte Welt zu erschaffen. Das sagt er ja auch später. Und ich finde, das ist so eine spannende Ähnlichkeit, die ja auch nochmal dafür spricht, dass sie beide so eine Allianz eingehen und dass so Sauron bei Celebrimbor gerade und nicht bei Gil-galad oder sowas so Anklang findet. Also dass so die beiden sich so zusammenstecken, um diese Ringe zu fertigen. Ja. Also ich finde, das erfüllt Rings of Power, diese Leerstelle, die ja vielleicht auch im Legendarium da war, weil man sich gefragt hat, dort ist es ja so, dass Gil-galad und Elrond misstrauisch gegenüber Annatar sind, aber dass er eben in der Region empfangen wird, weil eben da ja dieser Ehrgeiz besteht, was Großes zu erschaffen. Und ich finde das, ja, nochmal Du machst da einen guten Punkt auf, weil da wollte ich auch noch drüber sprechen. Ich habe mich gefragt, dann auch in der Szene, ob Annatar Celebrimbor vielleicht sogar mag, weil er sagt ja, I have so enjoyed our time together. Also ich habe unsere gemeinsame Zeit genossen. Klar ist, ne, Annatar nutzt Celebrimbor zu 100% aus. Das muss aber ja auch nicht heißen, dass er ihn nicht mag, so auf eine gewisse Weise. Also glaubst du, dass Annatar hier die Wahrheit spricht und dass er Celebrimbor wirklich vermissen wird? Also mag er Annatar? Mag Annatar Celebrimbor? Ich glaube schon. Also ich meine, klar, ne, Annatar aka Sauron ist so ziemlich verstörend. Und ich finde auch, dass er wahrscheinlich Zuneigung anders wahrnimmt oder anders so auffasst wie wir jetzt. Und ich so, man merkt das ja später noch, die ich übrigens auch sehr gut fand, die Szene, wo er so ein bisschen darüber spricht, dass er sich ja auch selbst ein bisschen blendet sozusagen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in seiner verquerten Logik er Celebrimbor so lieben gelernt hat. Ja, ich glaube nämlich auch, also ich kann es mir gut vorstellen, weil ich hatte auch in der ersten Staffel das Gefühl, dass Halbrand damals Galadriel mochte. Und ne, einerseits respektiert er Celebrimbor wahrscheinlich als Schmied, weil Sauron war ja in seiner ursprünglichen Maia-Form mal Mairon, ein Lehrling von Aule. Und nur sein Meister soll ihn in seiner Kunstfertigkeit übertroffen haben. Und womit kann man besser Freunde machen, als wenn man so eine gemeinsame Leidenschaft hat? Und andererseits ist Celebrimbor auch ein Elb. Und according to lore, da wird ja erzählt, dass Sauron zuerst nicht die Menschen unterwerfen wollte, auch wenn er wusste, dass sie die gefügigsten waren. sondern er wollte die Elben unterwerfen. Grund dafür war, er hat sie einfach so ein bisschen mehr respektiert, weil sie mächtiger waren. Mhm. Und das finde ich, also, ne, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Anatha Celebrimbor auch wirklich mag. Ja, die beiden sind wie so zwei Nerds, so wie wir eigentlich. Sie sind so in ihrem Handwerk, können sie sich dann so sagen, ah ja, ne, guck mal hier, diese Legierung. Ja, ja. Das Mithril, ah, wie sich das anschmiegt an das Gold. Aber Celebrimbor musste erst mal erklären, was eine Legierung ist. Das stimmt. Auch wieder wahr. Das war ein bisschen auch witzig. Wieder wahr. Am Ende sehen wir dann ja auch, wie dieser Vorhang fällt. Das passiert ja auch noch in der Szene. Oder hast du das schon zu der nächsten Szene dazu gezählt? Der Vorhang? Also sozusagen die Illusion. Ach so, das hab ich erst in der nächsten Szene. Okay. Ich habe nur noch zwei Sachen wollte ich noch sagen. Eines ist Jonas. Jonas mag coole Gegenstände in The Rings of Power. Kannst du dir schon vorstellen? Ich hab's ganz vergessen, du hast gerade drüber schon gesprochen. Der Celebrimbors Teeglas. Ah, oh mein Gott, ja. Das sah so aus wie ein Blatt, was um ein Glas gelegt wurde. Mm. Das sah ganz schick aus. Ja, ich hätte es auch gerne. Ich hoffe, dass Rings of Power noch Merchandise rausbringt. Ja, und ich musste in dieser Szene einmal wirklich laut auflachen. Laut auflachen? Bei einem Zitat. Aha. Und zwar. Wir gucken hier so eine ultra-epische Serie, die tausende Jahre vor der Herr der Ringe spielt. Und dann sagt ein legendärer Elbenschmied, der die Geschichte beeinflusst wie kein anderer, den Satz, Hello, Mr. Maus. Oh. Das war so, das hat mich so ein bisschen kurz rausgekickt, weil das kommt in der Folge vor, wo Sätze fallen wie My heart sings to see you, old friend. Hello, okay. Mr. Maus. Hallo, Mr. Maus. Fandest du es so weird? Ja, ich fand es schon sehr weird. Okay, ja, sehe ich ein bisschen. Aber ich finde so, nee, ich finde für mich, ich argumentiere das jetzt. Dass ich also, ich finde es nicht so ultra schlimm, okay, dass ich sage, boah, 15 Punkte Abzug. Aber es war so ein Moment, wo ich kurz lachen musste. Also, da finde ich andere Sachen schon komischer, wie Lord of Gifts indeed. aber ich sehe mehr. Oder du Hurensohn. Ja, du Hurensohn. Wenn er das jetzt gesagt hat, du kleiner Maushurensohn. Dann, oh Gott, wir sagen viel zu oft das Wort in dieser Folge. Die wird einfach nur gebiept die ganze Zeit, die Folgenbesprechung. Ja, aber ich finde, so Elben sind doch auch, die lieben das Tierreich. Und irgendwie Celebrimbor ist ja auch in der Serie gezeichnet wie so ein netter Onkel. Und bei dem kann ich mir das schon vorstellen, dass er so ist wie eine kleine Maus da unten. Aber Hello, Mr. Maus. Ich war todernst in der Szene. Ja. Du hast vielleicht laut gelacht, aber Ich habe sehr laut gelacht. Okay. Ja, ich habe noch so einen letzten Punkt, wo ich ganz kurz drauf eingehen möchte. Celebrimbor, hatte ich so das Gefühl, ist so kurz davor, auf die Schliche zu kommen, dass er unter Einfluss von etwas oder jemandem steht. Einerseits gibt es halt die Trugbilder, so seine Vergesslichkeit kennen wir schon aus der letzten Folge. Jetzt sucht er nach einem Edelstein, der aus Fëanors Hammer gefallen ist. Und außerdem sieht er auf dem Balkon das friedliche Eregion und nicht das Zerstörte. Und jetzt kommt halt so eine neue Stufe dazu. Celebrimbor sind nicht nur Trugbilder von anderen Objekten und seiner Umgebung. Jetzt sieht er auch Trugbilder von sich selbst, weil er guckt ja einmal in diesen Spiegel rein und scheint für einen kurzen Moment so um Jahre gealtert zu sein. Mich so ein bisschen erinnert an das Bildnis des Dorian Gray. Zum Beispiel. Wow. Und ich habe das Gefühl, dass in dem Moment Celebrimbor merkt, dass irgendetwas nicht stimmt, weil ne, er ist zwar dann positiv so im folgenden Gespräch mit Anatha, aber als Anatha geht, merkt man. Achso. Es hat so gut angefangen mit dem Bildnis des Dorian Gray, aber dann bist du irgendwie so abgedriftet. Aber als Anatha dann geht, merkt man, dass Celebrimbor ihm nicht traut. Und da hatte ich das Gefühl, dass er nur gute Miene zu bösem Spiel gemacht hat. Also, dass Celebrimbor das schon vermutet, dass er verarscht wird. Und aber jetzt, wo er jetzt rausgeht. Halt, ja. Also, dass es hier jetzt die Szene ist, wo er wirklich so merkt, so, hier stimmt wirklich irgendwas überhaupt gar nicht. Aber ich weiß auch nicht, was ich jetzt tun soll. Ja, ich finde, er hat es ja schon in den ersten 20 Minuten dieser Folge. Das dauert schon ein bisschen, finde ich, weil er macht dann ja auch noch in der nächsten Szene, wie wir ihn sehen, das noch mit dieser Kerze und so probiert oder testet seine These. Aber ja, ich hatte es auch so empfunden, dass er durch diese Illusionen anfängt zu blicken und dass er ihnen wirklich jetzt mal misstraut. Mhm. Ja, hat ja lang genug gedauert. Auf jeden Fall. Aber ich kann es immer wieder nur wiederholen. Ich finde, die Szenen zwischen Anatha und Celebrimbor sind mein Highlight von der zweiten Staffel. Ich fand das auch sehr gut, dass das in dieser Folge so oft vorkam. Ja. Dass wir so viel Zeit mit den beiden verbracht haben. Sollen wir zur nächsten Szene übergehen? Sehr gerne. Ja, dann übernehme ich das mal von dem Teil, den ich schon abgedeckt habe. Also wir sehen, wie dann Anatar aus der Schmiede hier hinaustritt und wir sehen, wie die halbe Stadt schon in Flammen steht. Ada befindet sich aber auch vor den Toren vor Eregion und sagt einem Ork, dass es an der Zeit ist. Ersten Katapulte werden abgefeuert und in Eregion selbst übernimmt Anatar den Befehl über die Defensive, also die Wachen der Stadt. Ada und die Orks schaffen es, den Fluss Glanduin zu dämmen, während Arondir die Szene von Weitem beobachtet. Ja, und ich fand es auf jeden Fall interessant, dass Anatar versucht, weiter so Spielchen zu spielen. Er sagt, dass Celebrimbor einen Gegenangriff ablehnt. Der Fluss schützt die Stadt und das hat mich natürlich so an Denethor erinnert aus Die Rückkehr des Königs, der dann auch untätig bleibt, obwohl da eine riesige Ork-Armee vor seiner Stadt steht. Und Anatar hetzt die Elben weiter gegen ihren Herrn auf und er isoliert somit Celebrimbor noch weiter, haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und falls er jetzt seinen Schmiedeturm irgendwann verlassen würde, würde ihm halt wirklich niemand mehr irgendwie vertrauen oder glauben, weil jeder davon ausgeht, dass natürlich Anatar die Wahrheit spricht. Und außerdem zeigt dann Anatar auch seine Fähigkeit als Anführer, weil er nimmt dann so das Heft in die Hand und will sich dann gegen Celebrimbors Befehl stellen, wie er es natürlich so ausdrückt, und das macht ihn für die Elben ja natürlich noch sympathischer, weil er dann so wie ein Mann der Tat wirkt, der jetzt, obwohl der Herr von Eregion gesagt hat, kein Gegenangriff, scheißen wir drauf und machen das einfach. Ja, macht sich das so zunutze, dass ja Celebrimbor in der Hierarchie über den anderen Elben steht und dann theoretisch so der Chef gibt einen dummen Befehl, aber ich bin ja mit auf Augenhöhe mit euch und ich werde dafür sorgen, dass wir gerettet werden oder dass ich euch beschütze. Also das ist ja voll smart und ich finde auch, dass so hier in dieser Folge ja so Anatars Beeinflussung von den anderen Elben ja richtig fruchtet. Ja. Ja, das fand ich auch gut gemacht. Ja, und ich mag auch diese kleine Pause, als Anatar sagt, dass er Medania, wenn die Zeit gekommen ist, entlohnen wird. Entlohnen à la Sauron, einfach in den Tod stürzen. Ja, also ne, wir wissen ja als Zuschauer, dass das nichts Gutes zu verheißen hat. Medania weiß es aber nicht. Und dadurch wird halt noch so ein bisschen Spannung aufgebaut, weil wir wissen, irgendwas wird mit Medania passieren und das sehen wir dann auch bald schon. Andererseits hatte ich aber auch das Gefühl, dass Anatar Ada so ein bisschen unterschätzt hat. Und ich finde, dass so Hochmut und Selbstüberschätzung dass eine der größten Schwächen ist von Anatar bzw. von Sauron. Und eigentlich sollte er aus seinen Fehlern gelernt haben. In der Serie wurde Sauron zu Beginn des zweiten Zeitalters von Ada hintergangen. Das wissen wir ja schon durch den Prolog in der zweiten Staffel. Und zwar so, dass er eigentlich gedacht hätte, dass er König der Orks wird. Das war aber eine fatale Fehleinschätzung. Und Ada hat den dunklen Herrscher dann getötet, bevor er überhaupt dann ein dunkler Herrscher werden konnte. Und wir haben das jetzt schon oft gesehen, dass Geschichte sich wiederholt. Und Anatar hat Ada auch unterschätzt. Man merkt in Anatars Blick, dass er überrascht ist von Adas Plan, den Fluss Serannon zu stauen. Als er dann sieht, dass die Katapulte nicht mehr auf die Stadt gerichtet sind, sondern auf die Felsen. Ja, aber ist das Serannon? Weil ich habe nämlich später, reden sie nämlich von Glanduin. Stimmt, ja. Nee, stimmt, hast du recht. Weil ich weiß, dass in den Büchern oder im Legendarium ist ja aus den Edel, also die Hauptstadt von Eregion, mündet der Serannon in den Glanduin vor der Stadt. Das heißt, theoretisch könnten es beide sein, aber die Serie, glaube ich, hat hier den Kanon, also entscheidet sich für Glanduin. Weil das wird nochmal auf der Dialogebene gesagt und das hatte ich dann auch nochmal im Nachhinein. Ja, dann ich sag dann trotzdem noch ein bisschen was zum Serannon, weil ich habe ein paar interessante Infos, weil ich meine, wenn der da drin mündet, dann ist das ja auch so bei der Stadt. Mhm. Oder kurz vor der Stadt. Ja, wie auch immer. Ich finde es immer spannend, was über Flüsse zu erfahren. Ja, ist das Fluss, so? Nee, du willst Stadt und Fluss immer ohne Flüsse spielen. Ja, okay, sorry, Leute. Ich kenne halt gefühlt drei deutsche Flüsse. Ja. Frag mich jetzt nicht, welche. Nee. wahrscheinlich könntest du drei Flüsse in auf der Welt. Nee, in Mittelerde noch einfacher. Oh ja, aufzählen, stimmt, ne? Ja. Serannon, Glanduin. Anduin, ja. Danke. Ja, der Fluss Serannon steht Sindarin für Torbach und er entspringt der Westflanke des Nebelgebirges in der Nähe des Westtores von Moria. Und der fließt über den sogenannten Stufenfall und den haben wir in der ersten Staffel auch schon gesehen, so im Hintergrund. Und als Elrond und Celebrimbor zum ersten Mal zu Durin wollen und in der übernächsten Szene vor Moria sehen wir dann auch noch mal diesen Stufenfall. Ich schätze jetzt einfach mal, dass das der Stufenfall ist. Was soll das anderes sein? Das ist dann, denke ich mal, die Serienversion davon. Und der Schnitt vom Stauen des Serenon zu dem Ursprung des Flusses in Khazad Dûm wäre so ein ziemlich cleveres kleines Detail, weil in der Szene danach geht es ja wieder zurück ins Zwergenreich. Und am Ende des dritten Zeitalters war der Serranon nur noch ein Rinnsal, und weil er am Westtor aufgestaut wurde. Und darin befand sich dann der Wächter im Wasser, den wir dann in die Gefährten sehen. Deshalb finde ich spannend. Findest du es spannend? Ja. Ja, ist schade, dass das jetzt. Du kannst jeden Stein umdrehen, Mittelerde, und 5000 Jahre später kommt er nochmal vor und ist irgendwas Wichtiges damit. Das stimmt, das stimmt. Ja, schade, dass das hier nicht der Serranon ist. Vielleicht wäre dann der Wächter im Wasser dann da noch irgendwie zugegen, ja. Aber die Serie hat sich für den Glanduin entschieden. Ja, und ich habe noch eine witzige, kleine, funny Erinnerung an Game of Thrones in der Szene. Und zwar sagt ein Elbenkommandant zu Ser Jammerich: Every moment we remain idle, more elves die. We must do something. Und das hat mich mega krass an die Schlacht an der Schwarzwasserbucht erinnert. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht die Szene ja, erinnerst. Das ist so eine Szene aus Game of Thrones, die hat sich in meinem Gehirn gefräst. Mhm. Da sagt ein Untergebener von Stannis: We are too far from the gates, the fire, the archers, hundreds will die. Und dann sagt Stannis: Thousands. Wow. Und dieser, was Stannis immer so am Korrigieren, die Leute. Ja. Und ich fand so dieses Jammerige, wie der Elbenkommandant das sagt, das hat mich sehr an diesen jammerigen Typ bei Stannis erinnert. Du meinst also, du sagst jetzt, dass die Soldaten nicht mehr jammern sollen, sondern einfach kämpfen. Nee, das sag ich nicht. Ich sag einfach nur, das hat mich daran erinnert. Okay, ich wollte kurz die böse Interviewerin spielen. Die böse Interviewerin. The Devil's Advocate. Ja. Ich muss aber sagen, ich fand so die Belagerungsszenen in der ganzen Sequenz, vor allem so die Totalen der Stadt, das sieht total gut aus, alles. Ich muss auch sagen, dass ich den Plan, den Fluss zu stauen, ziemlich überraschend fand. Also, dass mich überraschend und dass ich das auch gut fand, weil ich mich schon so überlegt habe, so, wie wollen die da eigentlich rüberkommen? Ja, ich auch. Ich hatte schon die These, dass sie das stauen wollen, weil da gab es dann schon in einzelnen Trailer-Analysen so Theorien von anderen Channels, die ich mir dann schon mal angeguckt hatte. Nicht. Ja, wir waren zu dumm, das zu merken. Nein, aber wir haben, also ich habe dann schon teilweise die Theorie gehabt, dass sie es stauen werden oder dämmen, je nachdem, wie man es nennen will. Ich fand es aber ein bisschen sehr convenient, dass dann diese Steine so dahin fallen, ja, dass dann der ja, Fluss so gestaut ja. ist oder ne, dass dann das Wasser abfließt und dass sie dann durch die Welle, also so, was sind die Chancen, dass es so gut passiert, dass man dann da durchlaufen kann? Das habe ich mir dann auch gedacht, aber das ist auch so ein Mini-Nitpick, weil es ist halt immer noch eine Serie. Ne? Ja, aber ich fand schon so, weil das ist ja auch voll risikoreich, da dann hin zu katapultieren auf so eine Felswand. Ja. Kann ja auch sein, dass die Steine ein bisschen weiter kullern und dass sie dann gefühlt 1000 Orks niederwalzen. Aber gut, wollen wir mal nicht so sein. Witzigerweise habe ich mir bei Helms Klamm immer gedacht, bei der Schlacht, warum haben die Rohirrim nicht da oben so einen riesigen Stein hingemacht und lassen die dann einfach so runterrollen, dann wird die ganze Armee plattgewalzt. Du hast so recht, ja. Ja. Aber es sieht halt easy. Cooler aus mit dem. Ja, dann wäre Gandalf am Anfang des dritten Tages so über das Ding drüber und da wäre eine riesige Armee noch übrig gewesen von Elben und Rohirrim und die Orks, beziehungsweise die Uruk-hai wären alle tot gewesen. Tja. Ich meine, schade, dass du nicht da warst. Das war mein 15-jähriges Ich, das sich das überlegt hat. Du warst damals schon ein großer Kriegsstratege. Das klingt irgendwie, weiß nicht, falsch. Ja, ich weiß, was du meinst. Was für mich nicht falsch klang, war, als die Orks ja die Katapulte bedienen, und um die dann auf den Berg auszurichten. Und da nennt einer von den Orks die anderen Orks Maggots, also auf Deutsch. Ja. Maden, und ich finde das spannend, weil Maggot ist ja auch so ein Tolkien-Wort. Achso, ich habe gedacht, das ist jetzt Maden, ist wirklich ein spannendes Thema. Ich habe hier mal ein paar Infos mitgebracht. Wisst ihr, wie Maden entstehen? Ja. Wir hatten das alle mal in der Brotdose, die wir in den Sommerferien im Rucksack vergessen haben. Aber Maggot wird ja auch in der Herr-der-Ringe-Trilogie genannt, weil es gibt ja diese Line, wo dieser eine Ork ja auch sagt, ja, wir hatten seit Wochen nur Maggoty Bread, also ja, so madiges Brot. Und Gothmog, also der Ork-General aus hier die Rückkehr des Königs, nennt ja auch die anderen Orks Maggots. Das heißt, hier ist Rings of Power ganz in der Tradition von Ork-Generälen. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen die. Bei Orks ist der Ton ja so ein bisschen rauer. Und vielleicht heißt das so, hey, Leute, kommen wir. Das ist so wie so ein Kosename. Ja, das ist eigentlich was Nettes. Stimmt. Es gibt ja auch Farmer Maggot, der ja. wahre Bösewicht aus Die Gefährten. Ja. Ja. Ja, das okay. war alles, was ich dazu zu sagen hatte. Ach so, nee, ich fand auch noch komisch, sorry, dass ich hier so viele Gedanken habe, aber genau, das mit den. Das ist okay, ich sehe ja, dass du viele Gedanken hast. Ja, aber so, du hast ja auch schon viel abgedeckt. Genau, die Bogenschützen in der Stadt, dass die da einfach in die Region rumstehen, anstatt auf der Befestigung Wache zu stehen, weil da gibt es ja dann diese Szene, wo ganz, ganz viele Bogenschütze, die ja eigentlich sehr essentiell sind für so eine Belagerung, und sobald ja irgendwas passiert vorne, sobald man merkt, da stehen Orks, da steht Ada, würde ich mich da schon nach vorne hinstellen, ja. Aber das fand ich so ein bisschen... Ja, das wäre meine generelle Kritik, das sage ich auch später nochmal. Dass jetzt große Kriegsstrategie, Xenia. Ja, jetzt hier mache ich auch mal mit. Weil ich finde, die Bogenschütze, das war voll oft so sinnlos. Die laufen einfach so ein bisschen rum, ne? Ja, genau. Und stehen da rum, mitten ja, in der Stadt. Und damit das so wahrscheinlich für uns als Zuschauer so hektisch aussieht. Ja. Aber ich finde es wirklich, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dass die da stehen. Aber ich habe nochmal kurz nachgeschaut, was mit Bögen in Mittelerde eigentlich abgeht, weil ich habe ja auch mal, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe ja mal Bogenschießen gemacht. Ja? Und ich war... Ich habe Bogenschießen gemacht. Durchgespielt habe ich das. Im Verein? Nee, ja, ich war im Verein. Ja? Und tatsächlich hat mein Lehrer mal gesagt, ich soll mal bei den Weltmeisterschaften mitmachen, aber nicht, weil ich so krass gut war, sondern weil Frauen einfach so, also es gibt so wenige Frauen, die Bogenschießen in Deutschland, dass du da richtig easy dich hochspielen kannst. Xenia, du hättest das Weltmeisterin sein können. Ich weiß, also so, ne, sei mal froh, dass ich mich für CSB entschieden habe. Nein, nee, aber was spannend ist, ist, dass in Mittelerde tatsächlich ja eher Elben mit Bögen assoziiert werden oder mit Bogenschießen. Und sie haben eher so Holzbögen verwendet. Und dass aber die Numenora, die Bögen der Numenora am meisten gefürchtet waren, weil die Menschen des Meeres, so hieß es, schickten eine große Wolke vor sich her, wie Regen, der sich in Schlangen verwandelt, oder einen schwarzen, mit Stahl gespickten Hagel, so steht es in den Büchern. Oh. Und sie haben anscheinend so Bögen gehabt, die aus so Stahl waren und die in Waffenkammern geschmiedet wurden. Und das finde ich ein bisschen schade, dass wir nicht diese Stahlbögen von Numenor sehen. Ja, dass wir quasi so die heruntergedummte Version von Numenor haben. Ein bisschen, ja. Und das ist in einem Gedicht heißt es, dass Eärendil, also der Vater von Elrond, dass er einen Bogen aus Drachenhorn hatte. Das ist das Epic. Most Metal Bogenform, den ich hier gehört habe. Das ist nur ein kleiner Exkurs. Und es gibt natürlich noch diesen, ist es ein Skorpion, den Bart abschießt auf Smaug. Das ist ja so die krasseste Form von Bogen. Ja. Ja, es wird auch gesagt, dass Zwerge tatsächlich häufiger auch Armbrüste hatten und genau andere Formen von Bögen, also so Kurzbögen und sowas. Ja, falls man sich dafür interessiert, kann man das alles nachlesen. Spannend. Ich bin auch großer Bogenfan. Tatsächlich. Ja. Ich habe tatsächlich auch schon mal überlegt, auch mal das zu testen, weil ich das eigentlich schon immer machen wollte und nie irgendwie gemacht habe. Es macht schon Bock, aber es ist auch ein bisschen anstrengend, weil es kommt dann alles auf die, wie so oft bei so Sportarten, auf die Haltung an. Mhm. Und dann musst du erstmal ewig so an deiner Haltung arbeiten, bevor du so einen Pfeil schießen kannst. Okay. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal so dann beim Bogenschießtraining war und wir die ganze Zeit Trockenübung gemacht haben, ich war so, wann darf ich schießen? So ein fünfjähriges Kind. Ja, ich würde sagen, ich finde das Angui, heißt der, glaube ich, aus Game of Thrones, dass das eine meiner Lieblingsfiguren war. Dieser Bogenschütze. Ja, oh, Bogenschützen richtig sind cool. Halt einfach immer cool. Ja. Danach sehen wir eine Szene, wie Celebrimbor dann einen der Menschenringe fertigstellt, beziehungsweise da so einen Stein einfasst, einen blauen, und dass er sich seines Verstandes bemächtigt, um aus Anatars Illusion auszubrechen. Ich habe mich gefragt, was das für ein Stein sein könnte, weil das ist ja so ein hellblauer Stein. Ich habe nachgeguckt, was es für hellblaue Edelsteine gibt. Aquamarin oder Tanzanit, kannst du dir einen aussuchen? Tanzanit. Tanzanit klingt cooler. Und dann sieht er ja auch, wie der Boden so ein bisschen bebt und diese Maus am Start ist. Und ja, Maus. Er fängt dann an, aus seinem Gedankenkäfig auszubrechen. Also er markiert dann den Brenngrad der Kerze. Mhm. So wurde ja auch früher gemessen, wie viel Zeit... Brenngrad der Kerze? Okay, wir sind ja wirklich wieder beim literarischen Quartett angekommen. Ich weiß noch nicht mal, ob man das so sagt, aber früher wurde ja auch so gemessen, wie viel Zeit verstreicht. Also Kerzenuhren gab es ja, das war ja früher bei Mönchen zum Beispiel oder in dieser so protestantischen so Art und Weise, wie man seinen Tag gelebt hat, weil das hat ja viel mit Disziplin zu tun gehabt. Und dann gab es so die ersten Mönche, die dann halt einen krassen Tagesrhythmus hatten und die haben dann hinter ihrer Kerze meistens so eine Art Messding aufgestellt. Die hatten noch keine Apple Watch. Die hatten noch keine Apple Watch, nein. Und ich finde es auch cool, dass Celebrimbor hier so seinen Verstand benutzt. Ja. Um die Anatars Illusion zu durchbrechen, weil wir haben ja auch oft kritisiert, dass Celebrimbor schon eine andere Darstellung hat, also wie er wirkt, wie jetzt in den Büchern von Tolkien. Wie wir es halt vorgestellt haben. Wie wir es uns vorgestellt haben, weil er ist halt so ein Buffer-Krieger in den Büchern. Und ich finde, dadurch ist voll die geile Fanart so. Ja, also er sieht wirklich aus wie auf so einem Cover von so einem 80er-Jahre so Erotik-Buch oder sowas. Oder so ein, auf so ein Metal-Album. Oder das. Geht Hand in Hand. So ein Manowar-Album. Ja. Und hier ist Celebrimbors Darstellung, finde ich, fast interessanter, weil er ist ja dieser Künstler, aber auch teilweise dieser Handwerker, also der so ein so sehr geistreich ist und eben auch so Ideen hat und ja, dass die Handwerkskunst und Intelligenz ihn dahin führt. Daumen von mir. Ja, von mir auch. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Ja. Dann Daumen für das und Daumen für dich. Dankeschön. Ja gut, aber sollen wir nach Casa Doom gehen dann? Gerne. Lass uns nach Casa Doom aufbrechen. Dort erhält Durin der Dritte eine Bitte von den Elben aus Eregion. Navi verbündet sich mit Disa und Durin und eröffnet Durin dem Jüngeren, dass sein alter Freund zurückgekehrt ist. Ja, ich habe mir zuerst mal überlegt, ich fand das ein bisschen witzig, zu die erste Szene, wie ich direkt gedacht habe, Dwarfs together strong. Weil Navi sieht ja, dass der Ring König Durin dazu bringt, für das Mehren seines Reichtums seine eigene Familie aufzugeben. Und das auch in der Szene, in der Durin von unzähligen Reichtümern umgeben ist. Also ne, da ist ja schon, das sind ja Schätze um ihn rum und er will trotzdem noch mehr haben. Und Navi stellt sich aber nicht gegen Durin und Disa, sondern schließt sich ihnen an. Und Navi sagt dann auch, that ring has taken the king's heart. I will not let it take this mountain. Und das zeigt ja auch nochmal diese tiefe Verbundenheit der Zwerge zu ihrer Heimat, ihrer Herkunft und der ganzen Zwergenfamilie und nicht nur dieses stumpfe, wir müssen unserem König folgen. Das fand ich auch ein sehr schönes Zitat. Ja. Und wer sich halt gegen die Zwerge stellt, auch wenn es ein Zwerg ist, kann halt niemals Recht haben. Ich finde das gut, dass er benutzt jetzt auch mal seinen Verstand. Und auch nochmal so ein Vergleich zu Thorin, der vor seinem Tod seine bösen Worte an Bilbo bereut. Wenn mehr von uns Essen, Freude und Gesang über gehortetem Gold schätzen würden, wäre es eine fröhlichere Welt. Schön. Und Familie und auch vor allem Freundschaft sind ja sehr wichtige Motive in The Rings of Power, aber auch in der ganzen Welt von Tolkien. Ich finde das auch eine tolle Repräsentation von der Natur der Zwerge und so auch ihren Überzeugungen, weil ich finde auch, dass in der Lore von Tolkien das ja oft verloren geht oder zumindest dann auch so Zwerge ja manchmal auch nicht so gut wegkommen, also weil dann immer gesagt wird, dass sie so gierig an sich sind oder nicht so die Natur schätzen wie die Elben, wo ich immer finde, dass das so die sympathischere Darstellung ist und mich freut das voll, dass, ja, die Zwerge sind ja sowieso toll adaptiert in Rings of Power. Ja, ich finde es auch eigentlich so beachtlich, dass wir über die Zwerge so relativ wenig wissen. Aber jetzt in allen Adaptionen und Büchern, die es gibt, kommt echt sehr viel, kommt Zwerge vor. Also vor Rings of Power war es ja vor allem der Hobbit, wo viel mit Zwergen erzählt wurde. Und jetzt haben wir hier noch viel mehr. Ja, ja, mich freut das immer. Ja. Und apropos Freundschaft, das ist ja das erste Wiedersehen jetzt zwischen Elrond und Durin, seit Elrond verbannt wurde und Durin von seiner Prinzenwürde enthoben wurde. Da habe ich laut aufgeschrien. Ja, und es hatte ja so was Herzzerbrechendes und Endgültiges gehabt. Damals gingen die beiden ja davon aus, dass Elrond mit den anderen Elben Mittelerde verlassen muss, weil seine Spezies einfach nicht weiter bleiben kann, sonst entschwinden sie einfach der Welt. Und die beiden haben ihre Freundschaft erst wieder angefacht und jetzt sollen sie sich nie wiedersehen. Das hatte ja so was tief Tragisches. Und jetzt steht halt Elrond auch an dem, ich nenne es mal, Baum der Freundschaft der beiden, den Durin geschenkt hat und der ihn dann wiederum gepflegt hat. Also Durin hat ihn gepflegt. Und das ist halt jetzt auch so ein bisschen traurig in der Szene, weil die können ihr Wiedersehen gar nicht so richtig feiern, weil Durin will seinen Vater stürzen und Elrond braucht Hilfe im Kampf gegen Ada. Ja, und ich finde das, also diese Szene zwischen den beiden, das war wirklich mein Highlight der Folge. Also das ist besser als jede Szene zwischen Isildur und Estrid oder Elendil und Miriel. Das ist die wahre Liebesgeschichte von Rings of Power. Ich habe schon wieder vergessen, dass es Estrid gibt. Ja, ich weiß, wir haben sie seit 3 Folgen nicht gesehen. Sie ist irgendwo noch hoffentlich da. Ich finde, sie ist wie Bronwyn, sie ist offscreen gestorben. Boah, das wäre so schlimm. Da würde ich fast Sexismus Rings of Power vorwerfen, wenn hier die ganzen Frauenfiguren einfach hinterrücks ermordet werden. Aber ich finde, die beiden haben halt einfach so eine tolle Chemie. Ich finde es übelst schade, dass wir nur so eine kurze Szene zwischen den beiden haben. Ja. Aber allein, aber es passt, dass ja sich auch so erzählerisch, dass es nur so kurz ist. Ja, ja, und das ist dann ja auch gut gemacht, dass man da diese Tragik mitfühlt. Und Duri nennt ihn ja Tidal-haired, flowery-tongued Flagpole. Das habe ich mal bei DeepL eingegeben und da rauskam gezeitenhaarige, blumenzüngige Fahnenstange. Ja, ich habe mich ja versucht selber zu übersetzen. Ich bin du gezeitenbehaarte, blumenbezungte Fahnenstange. Was ist eine Fahnenstange? Weißt du, was das ist? Was ist eine Fahnenstange? Das ist eine Fahnenstange. Das ist eine Stange, an der man eine Fahne dran macht? So, ja, okay. Ja, gut. Ich dachte irgendwie, das hätte nochmal so eine neue Bedeutung. Ja, wenn du das sagst zu einem Mensch oder. Nee, ich glaube, er sagt das zu ihm, weil er halt so groß ist. Ah, okay. Also sowas wie Bodenstange. Bodenstange finde ich hätte jetzt besser gepasst. Bodenstange ist ja dann eher so jemand, der so dürr ist. Aber er ist ja groß im Vergleich zum Zwerg und Fahnenstangen sind groß. Und gezeitenhaarig? Also wahrscheinlich, weil er so eine Locke hat. Weil so viele Löckchen da drin sind. Ja. Ich lieb's. Ja, und Elrond sagt ja zum Beispiel auch: My heart sings to see you, old friend. Ich habe aber noch was Besonderes vorbereitet, Xenia, und ich glaube, du wirst dich drauf freuen. Ist es Jonas Ressel und Xenia Popescu? Coole neue sexy Outfits in Mittelerde. Präsentiert von Jonas Ressel und Xenia Popescu. Elrond hat eine neue Rüstung. Ja, oh mein Gott, stimmt. Ja. Bisher kannten wir ihn ja nur als den Herold und Redenschreiber von Gil-galad. Und jetzt muss er nicht nur die Feder schwingen, sondern auch beweisen, dass er mit seinem Schwert umgehen kann. Und allein dieses Outfit gibt Durin bestimmt schon zu denken, dass da nichts Gutes auf ihn wartet. Weil ich glaube, seinen Freund in der Rüstung zu sehen, hat er wahrscheinlich niemals erwartet. Und ich fand die Rüstung sehr schick. Und die hat an den Schultern auch wieder so stilisierte Federn oder Schwingen, habe ich das mal interpretiert. Und da wollte ich noch mal kurz zurückkommen. Das haben wir, glaube ich, in der ersten Staffel auch schon mal gesagt, weil er da auch, weil Elrond da in dem Wettstreit mit Durin auch schon mal ein Gewand hatte, was auch so Federn hatte. Und das hat ja auch einen Lore-Hintergrund. Mhm. Deshalb, according to lore, gab es das ja schon mal in der ersten Staffel. Aber Federn passen auch generell gut zur Vorgeschichte von Elrond, weil seine Mutter hieß Elwing. That's it. Nein, Leute, that's sonst. Fast. Ja. Das ist mir dann aber auch aufgefallen, dass das ist das vielleicht ein bisschen zu plakativ gewesen von Tolkien, klar, sie Elwing zu nennen. Es gibt immer diese drei Namen im Legendarium, die so on the nose sind, also wie Baumbart, wo ich so bin, come on, das ist ein Baum, der einen Bart hat. Ja, weil genau im ersten Zeitalter war es folgendermaßen, Elwing wollte im ersten Zeitalter den von Beren erlangten Silmaril nicht den Söhnen von Feanor übergeben. Und in den Häfen von Sirion töteten die Söhne von Feanor viele Elben. Doch Elwing konnte entkommen. Blöderweise hat sie sich ins Meer gestürzt. Aber durch die Macht des Valas Ulmo wurde sie in einen weißen Vogel verwandelt und konnte mit dem Silmaril auf ihrer Brust zu ihrem Mann Erendil gelangen. Ja. Das heißt, es ist so eine Art Anspielung an seine Mutter. Ja. Dass er so. Er trägt Federn. Federn trägt, ja. Und ich finde es auch ein nettes Detail. Da merkt man wieder die Lore-Treuheit, die lore-getreue Darstellung von Dingen in Rings of Power. Wenn das natürlich so der Hintergrund war und wir das nicht jetzt rein interpretieren. Und das aber ich finde schon. Ich finde schon, dass es so klar, also ne, Schwäne und Elben sind ja auch sehr miteinander verbunden. Das heißt, das könnte auch so darauf eine Anspielung sein, aber eher Randy kommt ja auch oft vor. Und da finde ich es nur nachvollziehbar, dass ja auch Elwing dann irgendwie Elwing. Thema war. Elwing im Autorenraum von Rings of Power. Ja. Aber insgesamt, ich mochte die Szene, die Freundschaftsszene zwischen Elrond und Durin war ja, glaube ich, kann ich auch für dich sprechen, unsere Lieblingsszene aus der ersten Staffel. Und die beiden wieder vereint zu sehen, war schön, auch wenn es sehr kurz war. Ja, ich finde auch, dass Reunion-Szenen ja immer ein bisschen billig sind, weil sie einen emotional immer kriegen. Ja. Das ist ja wie bei den späteren Game of Thrones-Staffeln, wo man so ist, Reunion after Reunion after Reunion. Aber hier hat es bei mir funktioniert. Ich war schon, als dann Navi das so angekündigt hat, war ich so, oh mein Gott! Ja. Also das war das, was ich am stärksten gefühlt habe für Rings of Power Staffel 2 bisher. Und sollen wir weitergehen? Gerne. Da befinden wir uns nämlich bei der Belagerung von Eregion. Die ist weiterhin im vollen Gange. Orks stürmen an die Mauern der Elbenstadt und die Bogenschützen versuchen sie zu verteidigen. Juhu! Die Orks setzen währenddessen einen Rambock ein. Ja, lass mal direkt, also ich Ich will gleich am Ende darauf kommen, wie ich so die Belagerungsszenen finde, jetzt gerade in der Szene. Aber da, ich würde gerne auf zwei Details eingehen. Und zwar, du hast ja gerade über den Rambok gesprochen. Medania sagt, Captain, they have a Ravager. Und ist sehr cool, natürlich keine Belagerung ohne Belagerungswaffen. Neben den üblichen Leitern, die wir dann später noch zu sehen bekommen, gibt es auch den Ravager. Und Ravager heißt auf Deutsch übersetzt Verwüster oder Zerstörer. Und ich musste so kurz schmunzeln. Das ist ja eigentlich im Prinzip kein Rambok. Das ist ja, das zieht ja so Steine aus der Mauer raus. Mhm. Und sind diese Belagerungsgeräte so in der Welt von The Rings of Power so ein Ding, dass jeder weiß, dass es Common Knowledge ist, dass es das ist ein Ravager? Weil so ein Belagerungsinstrument habe ich noch nie gesehen und ich glaube, das gibt's auch nicht. Ich auch nicht. Ich komme später noch drauf zu sprechen, wie ich diesen Ravager finde. Aber ich habe auch zuerst gedacht, dass es ein Rambok ist, aber das erfahren wir dann später, dass es eben kein Rambok ist, sondern etwas anderes. Ich meine, man könnte auch, ich habe es jetzt auch so übergefasst verstanden als Rambok, weil so im Prinzip hat es ja denselben Effekt, dass etwas durchbrochen wird. Ja, aber es wird nicht gerammt, es wird rausgezogen. Stimmt, aber was? Seabock. Ein Seabock. Nennen wir es Seabock. Reisbock. Oh ja, ein Reisbock. Das reißt Steine raus. Reisbock finde ich gut. Ja. Ich habe aber auch mir überlegt, es erinnert natürlich an Grond. Grond. Die Ramme, ja. Also das ist ja ein wichtiges Element eigentlich in Herr der Ringe und die ja auch teilweise mit Zaubersprüchen belegt war. Das war ja so ein sehr effektives Mittel. Grond ist der Hexenkönig von Angmar hat dann da das Ding eingerissen und definitiv eindrucksvoller als jetzt die Seabock leider. Und da wird ja auch erzählt, dass lange Zeit in Mordor an diesem Ungetüm gearbeitet wurde. Ich finde auch, Grond ist so eine der coolsten Sachen in der ganzen Herr-der-Ringe-Trilogie. Finde ich auch. Und es ist auch super umgesetzt in der Peter-Jackson-Trilogie, finde ich, visuell. Ja. Dann habe ich noch eine Sache. Es gibt natürlich wieder dieses stereotypische Pfeile los, was es ja auch in anderen Filmschlachten gibt. Deshalb will ich da gar nicht irgendwie jetzt bei Rings of Power drüber motzen. Das wird ja in jedem Fantasy- oder so Mittelalter-Film. Das Handbuch jetzt, für Schlachten einfach einmal aufgemacht. Ja. Aber zwei Dinge dazu. Ich fand es so witzig, dass der Elbenkommandant das sagt, obwohl die anderen schon die ganze Zeit feuern. Mhm. Das heißt, niemand auf ihn hört, sondern er ist einfach so, sich so ein bisschen, ich bin jetzt hier der krasse Typ und ich sag das jetzt. Ja, das meine ich halt. Ich finde schon, dass diese ganze Schlacht über passieren so ein, zwei Details, so ich so merke, wenn du einmal im Hintergrund guckst, guckt wirklich mal in den Hintergrund, da passieren die ganze komischen Dinge. Also es sieht alles so gestellt aus und teilweise als wäre das so Theaterschauspieler, die ganze Zeit schon so irgendwas machen, obwohl es gar nicht plotrelevant ist. Ja. Naja. Und er sagt auch Hado I Filin und das gleiche brüllt auch Aragorn in der Schlacht von Helm's Klamm in der Peter Jackson Trilogie. Was heißt das, Jonas? Das heißt Pfeile los. Ja. Glaube ich. Okay. Das heißt, sorry. Ich glaube, ich habe das irgendwo noch drin, aber ich habe es irgendwie vergessen aufzuschreiben. Aber im Prinzip heißt es sowas wie Pfeile los. Ja, ich glaube auch sowas wie greift an oder so. Achtung, ne? Angriff. Angriff los. Ja. Okay, kommen wir mal zu den ersten Belagerungsszenen. Ich bin zwiegespalten, wie ich das finden muss. Also vor allem den Beginn der Belagerung. Und manche werden das jetzt vielleicht auch super kritisch finden, also wie ich da dran gehe. Einerseits gab es zwischendurch wirklich schöne Einstellungen, muss ich auch sagen. Und Details, wenn zum Beispiel ein Ork von einem Pfeil ins Bein getroffen wird, aber er trotzdem den Ravager noch weiter schieben will. Aber so groß kommt mir die Ork-Armee dann auch gar nicht vor. Das sind so, ich fand die Abstände zwischen den Orks so riesig. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also das sah jetzt nicht so aus, als ob so eine Masse anstimmt. Ja. Also ne, über den Verlauf der ganzen Schlacht werden wir noch sehen, dass es sind ja wirklich massenweise Orks da unterwegs, aber die werden halt alle so quasi so alle 5 Sekunden wird einer losgeschickt, hatte ich das Gefühl. Und das ist jetzt so eine Sache, aber ich fand auch den Spannungsaufbau halt nicht so doll. Es wird halt überhaupt keine Spannung, finde ich, aufgebaut bei der Belagerung, sodass die Orks jetzt erstmal auf dem Weg zu den Burgmauern sind. Es gibt keine Reaction-Shots von den Elben, die dann die Armee sehen und so, denen alles aus dem Gesicht gleitet. Oder dass wir irgendwie, das sieht man ja auch immer wieder, dass du Bewohner der Stadt siehst, die halt auch darauf reagieren und dann Angst um ihr Leben haben. Und da habe ich mir auch gefragt, mit wem fühlen wir eigentlich gerade mit? Wir sehen gerade nur Orks anstürmen. Und das ist so eine immer noch gesichtslose Stadt. Ich kann mit der immer noch nicht so relaten. Wo ist so die Furcht vor der Niederlage? Das kommt für mich gar nicht rüber. Und diese Anfangseinstellung mit dem Ork, der trommelt und sich freut, das fand ich perfekt. Mhm. Aber danach kam halt so gar nichts mehr. Ich will halt nicht nur die Schlacht sehen, ich will halt auch sehen, was so auf dem Spiel steht und mit wem wir überhaupt mitfiebern. Wo ist die Bevölkerung von Eregion? Die sehen wir immer nur im Hintergrund irgendwie rumlaufen. Wo sind die Frauen und die Kinder, ne, die davor noch überall wild rumgelaufen sind? Von denen wollen wir die Reaktion sehen. Weil die das wollen ist, wir leiden sehen. Ja, also ne, das ich ist ja, weiß, was du meinst. Ja, das ist ja, das erzeugt ja so eine Fallhöhe. Und das hat man halt perfekt gesehen, zum Beispiel bei der Schlacht von Helm's Klamm, wo die Frauen und Kinder und Alten und Gebrechlichen unten in den glitzernden Grotte sind. Voll. Und einfach um ihr Leben bangen. Ich habe mir auch noch mal die Schlacht angeschaut. Ja. Von Helm's Klamm, einfach nur, weil ich noch mal so sehen wollte, wie das da umgesetzt war. Ja, och, das ist halt so ein Spannungsaufbau. Ja, du siehst halt, du hast halt immer so, so ein Shot und dann Gegenshot von den unterschiedlichen. Ne? Du siehst halt, die Uruk-hai kommen da an, das ist einfach so eine Streitmacht, die gezüchtet wurde, um die Menschen zu töten. Die Menschen haben natürlich Angst. Ja, klar. Die Elben sind jetzt mit bei denen dabei, aber es ist trotzdem noch so eine David gegen Goliath-Situation. Und hier kommt halt so überhaupt kein Spannungsaufbau vor. Und jetzt, jetzt muss mir auch nicht jemand sagen, ja, die wollten halt sich abtrennen von anderen Sachen, also von anderen Filmen, dass das halt nicht jetzt so sehr wirkt wie Helm's Klamm oder die Schlacht von Minas Tirith oder so. Aber ich habe das halt in so vielen anderen Serien und Filmen schon so viel besser gesehen. Und ich wiederhole mich vielleicht, das ist halt immer noch das zweite Zeitalter. Da muss eigentlich alles noch ein bisschen krasser sein als im dritten Zeitalter. Ja. Und klar, wir vergleichen das immer mit der Peter-Jackson-Trilogie, aber du musst halt auch was liefern. Und gerade mit dem Budget. Also ich stimme dir bei vielem also sehr mit dem Budget, zu. Ja, ich stimme dir zu, weil an sich haben die Szenen teilweise für mich gut funktioniert. Also weil es sieht nicht alles sehr schlecht aus, weil man hat halt diese Practical Orcs. Also das sieht immer noch krass aus. Das habe ich auch gemeint, so Einstellungen sind echt schick. Genau, es sieht gut aus, auch vom CGI, also es kann sich schon sehen lassen. Ich finde auch, der Scale ist größer als offensichtlich wie in der ersten Staffel, also mit dem, das hatten wir auch schon mal kritisiert, mit der Crowd Multiplication, also dass es manchmal nicht so günstig so am Ende der Postproduktion vergrößert wird. Ich finde hier, das sieht schon besser aus, aber da, man muss sich das mal vergegenwärtigen, dass ja Belagerungsszenen eigentlich ein Selbstläufer an Spannung sind, aber für mich da auch null emotionaler Ankerpunkt oder sowas drin war. Also ich habe am meisten Probleme mit Eregion, weil ich auch nicht sehe, dass da irgendwer ist, für den ich wirklich was empfinde. Und dass das dann auch nicht mit, zum Beispiel, wie du es schon gesagt hast, Nahaufnahmen oder sowas, uns zumindest irgendwie ein Gesicht gegeben wird. Also außer Medania haben wir auch mit diesen Elbenwachen, also wir haben ja niemanden da, von dem wir wirklich den Namen kennen, gar nicht, der relevant war vorher. Und dadurch fühlt sich das so an, als müsste man nur diese Punkte von einer Belagerung, also dann gibt es so einen Ravager, dann gibt es da die Leute, die kommen dann immer näher und dann gibt es da irgendwie Leute, die das verteidigen auf der anderen Seite, also sozusagen abstreicht, also so abhakt, aber dann nicht wirklich überlegt sich, wie man daraus eine spannende Geschichte erzählen kann. Und das ist dann schon nicht gut gemacht. Ja, ich weiß halt nicht, ob es so generell der Inszenierung liegt, dass sie es einfach nicht gefilmt haben, oder ob es am Ende am Schnitt liegt, was halt nicht eingeblendet wurde. Aber ich war enttäuscht. Ja, ich auch. Ich war da noch nicht so enttäuscht wie später, aber ich verstehe total, was du meinst. Und ne, ich meine, es wird immer drüber geredet, ne, die Serie soll 1 Milliarde gekostet haben, aber das ist halt auch, ne, das sind einmal die Rechte dabei. Ich habe auch das Gefühl, dass die einzelnen Folgen gar nicht so viel Budget haben. Aber es gibt halt Serien, die gezeigt haben, dass man auch mit einem geringen Budget krasse Belagerungen zeigen kann. Zum Beispiel die Schlacht an der Schwarzwasserbucht von in der zweiten Staffel von Game of Thrones. Die 9. Folge, das ist eine der besten TV-Episoden überhaupt. Und ich finde auch eine der best umgesetzten Filmschlachten überhaupt. Und das kann sich ja auch jahrelang danach noch sehen lassen. Und ich finde, das ist nicht unbedingt, finde ich auch jetzt, State of the Art. Also man kann es sich schon angucken, aber es schwimmt irgendwo in der Mitte, was jetzt eine sehr vergessliche Schlachtszene ist. Mhm. Und ich finde, wenn man dann im TV sich mal so umguckt und merkt, dass so Game of Thrones zum Beispiel oder halt auch House of the Dragon jetzt Klar ist das jetzt nochmal was anderes, weil die House of the Dragon eher so Drachenkämpfe inszeniert und das ist dann nochmal nicht vielleicht unbedingt vergleichbar, aber trotzdem, dass da Schlachtszenen ja so krass innovativ sind und auch kreativ, also dass man sich mal was anderes überlegt. Und ich finde auch, dass sich das nicht so anfühlt, als würde das jetzt in die Geschichte eingehen. Ja. Die Belagerung von Eregion, die ja schon in den Büchern relativ wichtig ist. Also ich finde auch, die müssen gar nichts Neues erzählen. Es gibt ja schon so ein Schema, wie man das so spannend inszenieren kann. Und noch nicht mal das wurde. Ja, das wurde. Ja, das war wieder recht. Ja. Naja. Gut, sollen wir zur nächsten Szene übergehen? Lass uns zur nächsten Szene übergehen. Dort stellt Celebrimbor Sauron. Er deckt Anatas wahre Identität auf und bemerkt, dass Eregion sich mitten in einer Schlacht befindet. Und außerdem ist das Mithril nicht das, wofür es Celebrimbor gehalten hat. Surprise, surprise. Ich hab das nicht erwartet. Ich auch gar nicht. Ich war wirklich so überrascht. Also, da habe ich nochmal gemerkt, ich gucke dann vielleicht doch nicht so aufmerksam, weil wir machen diese Folgebesprechung. Ja. Und ich habe dann im Nachhinein realisiert, dass sich Anatar vorher in die Hand geschnitten hat. Wir haben da überhaupt nicht drüber gesprochen. Wir haben da nicht drüber geredet. Ne? Und dann habe ich das nochmal rewatcht und dann war ich wirklich so, wow. Das ergibt Sinn, ne? Das ergibt alles Sinn. Das ist ein Detail, was ich völlig übersehen habe. Ja, lass uns doch mal direkt über den Reveal sprechen. Da haben wir uns ja letzte Folge schon gefragt, wird der diesen Impact haben, den wir uns erhofft haben? Das ist ja sowas, auf was wir schon die ganze Zeit hingefiebert haben. Wie wird diese Szene inszeniert werden, in der Celebrimbor die Wahrheit über Sauron erfährt? Und ganz ehrlich, ich muss sagen, mich hat's gepackt. Ich fand es extrem gut inszeniert. Ich war nicht der allergrößte Fan von Charles Edwards, also dem Schauspieler von Celebrimbor. Aber ich finde, hier in der Szene hat er das sehr gut hinbekommen. So diese Zerbrochenheit, dieses Realisieren, das gerade, ne, dass nicht nur sein eigener Verstand ihn getrügt hat, sondern dass gerade so sein ganzes Leben den Bach runtergeht, dass seine Stadt unter Belagerung steht und seine Bevölkerung gerade stirbt. Und ich finde auch das cool, dass am Ende das war, dass Fëanor's Hammer war, den er durchs Fenster schmeißt, dass das dafür gesorgt hat, dass die Illusion erst so gebrochen wurde, weil er dann gehört hat, dass von draußen ihm die Geräusche kommen. Und Charlie Vickers war in der Szene auch wieder fantastisch. Ja. Vor allem dieses, das fand ich im Trailer schon geil, dieses verärgerte Zucken, als Celebrimbor sagt, no emissary of the Valar would do this. Da guckt er so böse und dann zuckt das so einmal. Ich finde, das sieht so geil aus. Ja, und auch wenn er so lauter wird, ich finde, das kann ja auch richtig gut, dass man dann wirklich Angst vor ihm hat. Und ich finde dann doch auch hier großes Lob an Charlie Vickers für die Range, also für die Spanne an so Figuren, die er dann da doch an Rings of Power spielt, weil als Heilbrand war er ja auch sympathisch. Ja. Und ich finde hier als Anatar, klar, ab und an hat er diese typischen Bösewicht-Shots, wo er so grinsend in die Kamera blickt, aber außerhalb dessen, gerade vor in der Kombo mit Celebrimbor, macht er das richtig gut. Ja, und ich finde auch dieser, nochmal diese Offenbarung dann, dass das halt Saurons Blut war, was dann in den Menschenring drin ist, das fand ich auch nochmal einen guten Zusatz, damit habe ich nicht gerechnet. Und ich weiß nicht, das fand ich, also generell, wie die aufgebaut war, die Szene, das finde ich harsche Spannung. Allein schon, ich fand diese Kamerafahrt von der Belagerungsszene außen nach innen in diese verratzte Schmiede, ich glaube, da ist sehr viel Hirnschmalz und Detailverliebtheit und generell Arbeit in diese Szene eingeflossen. Und das finde ich auch wirklich wichtig, weil das ist so eine zentrale Szene in dieser ganzen Erzählung. Und dann hätte ja auch der ganze Handlungsstrang mit so Anatars Beeinflussung von Celebrimbor wäre wieder so, hätte sich so eine obsolet, also angefühlt, wenn das nicht gestimmt hätte. Ja. Und dass das dann doch eine Punktlandung ist, das muss man Rings of Power gut anrechnen. Ja. Weil ich war da auch voll gebannt, ich saß so die ganze Zeit, und jetzt sagt er's. Und dann, als er dann auch nochmal dieses Zitat von Galadriel was Celebrimbor in der ersten Staffel gesagt hat, true creation requires sacrifice, also das hat er ja gesagt, als sie die Elbenringe geschmiedet haben. Ja. Oh, Gänsehaut. Und danach dann auch nochmal, ich habe viele Namen. Ja. Weil ich finde das, ich hätte es auch komisch gefunden, wenn er gesagt hätte, ich bin Sauron. Deswegen gut, dass sie es so gelöst haben. Ja, ich fand es auch so witzig, dass am Anfang, es gab so einen kleinen Comic Relief, als so Celebrimbor wieder Spinner dargestellt wurde und das mit der Maus zeigt und Anatar sagt einfach nur, captivating. Ja, voll. Und dass du erst so einen kleinen witzigen Moment hast und dann kommt so richtig so die komplette Dunkelheit. Genau, aber ich würde gerne über zwei Punkte sprechen und ich fange mal an mit Saurons vielen Namen. Er sagt, ich habe viele Namen und ich habe mal alle Namen. Oh nein. Oh nein. Sorry. Tut mir leid. Ich glaube, das war Sauron, Xenia. Oh mein Gott. Es war schlimmer als Sauron, das war ich. So nach diesem gemeinen Anschlag von Sauron hier in unserem Studio gegenüber Xenia, will ich die vielen Namen von Sauron einmal vorlesen. Ich weiß nicht, ob es alle sind, aber ich habe mal alles durchforstet, was ich gefunden habe. Mairon, ist Quenya, steht für der Bewundernswerte. Tar-Mairon, Anatar, also Herr der Geschenke auf Sindarin. Artano heißt auf Quenya Hochschmied. Gorthaur, Grausamer auf Sindarin. Herr der Erde, Herr der Ringe, Herr des einen Rings, Ringschmied, König der Menschen, der Nordkönig, der Schatten, Auge, liedloses Auge, rotes Auge, Aulendil, steht im Sindarin für Freund Aules, Geisterbeschwörer, in seiner Zeit in Dol Guldur, Nekromant, Hexenmeister, der Zauberer, der Namenlose, namenloser Feind, der Feind, die schwarze Hand, dunkler Herr, dunkler Herrscher, Sauron der Große, Thu, Sigurun und Sauron das Steinherz, was wir dann auch noch später erfahren. Sehr cool. Das sind so die vielen Namen. Was ist dein Lieblingsname? Ich glaube. Bei mir ist es der Feind. Der Feind? Am kreativsten. Nee, ich glaube, ich finde Artano hat schon so einen schönen Klang. Oh ja. Und Gorthaur, das ist halt so. Als wäre so halt was im Hals. Gorthaur. Ja, dass man so besessen ist von irgendwas. So wirken. Ja. Ich finde The Necromancer, also der Nekromant, immer am coolsten. Ja. Ja, das, im Deutschen gibt es ja dann mehrere Übersetzungen für Geisterbeschwörer, Nekromant und Hexenmeister. Aber Nekromant. Oh. Nekromant ist schon ziemlich awesome. Ja. Und ich würde gerne mal über Blutmagie sprechen. Okay, hätte ich nicht erwartet, dass ich Blutmagie auf der Arbeit mal, das ist was du nicht auf der Arbeit gefragt werden solltest. Ich würde mal gerne über Blutmagie sprechen. Außer Leute, du bist ein Nekromant. Ja, außer du bist ein Nekromant. Ja, also wir erfahren ja, dass kein Mithril in die Menschenringe verarbeitet wurde, sondern Saurons Blut. Ist auch noch witzig, dass wir so überlegt haben, hat Sauron jetzt Mithril geklaut? In der das war so dumm im Nachhinein. Ja. Ich habe mich ein bisschen geschämt. Ich war so, oh mein Gott. Das war ja, hey. Ja. Ich fand auch, dass das ein super cooler Reveal war. Hätte ich auch nie dran gedacht. Und according to lore, da wurden die neun Ringe der Menschen unter der Anleitung von Sauron geschmiedet. Aber von Blut ist da überhaupt keine Rede. Das ist auch wieder so Serienkanon. Ich finde es aber erzählerisch auch wieder gar nicht so verkehrt, dass Sauron die Ringträger dann mit seinem Blut an sich bindet. Ne? Wenn wir das später ja wissen, dass mit den Ringen macht er ja quasi, er schafft ja seine Ringgeister. Oder bindet sie an sich durch sein Blut. Ne? Das ist eigentlich so eine archetypische Erzählung mit dem Bluteid. Und die neuen Ringe erinnern dadurch auch so ein bisschen, finde ich, an die Horcruxe aus Harry Potter. Stimmt. Weil da wird ja. Willst du kurz erklären, wie das funktioniert mit den Horcruxen in einem Satz? Ja, also eigentlich ist es ja Teil deiner Seele, die du aufspaltest und dann in Gegenstände einschließt. Ja. Und dazu musst du jemanden getötet haben. Ja. Das ist so ein bisschen die Lore dahinter. Und die Seele ist ja auch sehr mit dem Blut so verbunden. Zum Beispiel bin ich mal in die Bibel gegangen und habe folgendes Zitat. Du bist in die Bibel gegangen? Ich bin in die Bibel gegangen. Das ist eine neue, wie nennt man sowas? Eine Premiere bei Rings of Power. Im Buch Mose steht, denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Wow. Ja. Das ist poetisch. Aber das. Der gute alte Mose hatte wieder recht. Ich finde, je nachdem, was man jetzt von Seele und Blut halten mag, ich finde trotzdem, dass ich immer ein effektives Mittel, um so ein Schaudern bei mir hervorzurufen, weil ich finde Blutmagie, also ich finde, das ist sowas Dunkles und. Vor allem auch das dunkle Blut von Sauron. Ja, und dass es dann ja die Menschenringe nochmal abspaltet, wenn man da jetzt drüber nachdenkt, was das ja für die Lore bedeutet, dass ja dann die Zwergenringe und Elbenringe ja doch nochmal so eine Art Eigenständigkeit haben, also schon die Zwergenringe schon beeinflusst waren von Sauron, aber die Menschenringe nochmal mehr verdorben sind. Das macht ja Sinn, weil die Menschenringe ja auch wirklich die Menschen zu Nazgul machen und die Zwerge ja doch noch mal ein bisschen immunnah sind gegen die Ringe. Und ich meine, erzählerisch ergibt es ja dann auch so, insofern Sinn, dass Anatar hat ja in der letzten Folge gemerkt, so, dass er Durin nicht überzeugen kann. Hat er sich überlegt, okay, wie kriegen wir es hin, dass jetzt die Menschenringe, dass die mir dann wirklich gehorchen, nicht so im Vergleich zu den Zwergen zum Beispiel. Und ist natürlich auch eine. Könnt ihr jetzt sagen, das ist sehr plakativ, dass es jetzt das Blut ist von Sauron. Und das hat ja auch keine Rolle beim was habe ich hier geschrieben? Aber vor allem, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie zwischendurch so ein Gehirnaussatz habe. Ja, genau. Ist ja auch relativ viel, was man sich aufschreiben muss. Ich habe aber noch einen Punkt, während du vielleicht nochmal nachliest. Das Spannende ist ja auch, drüber nachzudenken, ob Ada erschaffen wurde, auch mit Saurons Blut, weil da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, weil er ja das Celebrimbor, wem hat er das nochmal erzählt? Wem hat er das nochmal erzählt? Was hat er wem erzählt? Das war Sauron. Also Anatar hat er ja erzählt, wie damals Sauron ihn erschaffen hat. Wem hat er das nochmal erzählt? Ada. Galadriel hat das erzählt. Galadriel hat Ada hat Galadriel erzählt, wie das damals vonstatten gegangen ist. Und da redet er ja davon, dass ein Kelch ihm angeboten wurde mit Wein. Ja. Und da habe ich dann nochmal in der Retrospektive, ob das dann Saurons Blut war. Ja, vielleicht. Und dass dann die ersten Dunkelelben, also Moriondor, erschaffen hat. Ja. Das finde ich sehr cool. Aber andererseits würde es dann auch wieder keinen Sinn ergeben, weil eigentlich hätte er ja dann die Kontrolle über Ada. Ja, das stimmt. Der dessen Blut trinkt. Aber keine vielleicht gab es ja dann da. Aber allein schon, dass das so ein Kopfkino in uns auflöst, das ist schon. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe das nochmal durchgelesen. Ich habe das gerade alles schon gesagt. Nur mal kurz zur Info. Wir schreiben uns immer sehr viele Sachen auf, aber manchmal freestylt man dann plötzlich und merkt dann, wenn man auf den Text guckt, oh, das habe ich jetzt gerade alles gesagt. ja, auch gut. Also, das heißt, du hast nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen, außer Captivating. Captivating. Damit wechseln wir nach Eregion. Wir wechseln nicht nach Eregion, wir bleiben in Eregion. Und Celebrimbor versucht, die Elben von Eregion vor Sauron zu warnen. Er kommt aber zu spät, sie haben das Vertrauen in ihn verloren und denken, er ist verrückt geworden. Mirdania wird von Anatar ausgeschaltet und dieser droht Celebrimbor ein letztes Mal. Also ich fand es ganz gut gemacht, dass Mirdania hier auch verängstigt ist von Celebrimbors Monolog über diese Täuschung von Anatar. Also natürlich wirkt es für sie wie komplettes Wirrwarr und sie denkt, er hat den Verstand verloren. Ja. Und in dem Moment, als Celebrimbor dann auch die anderen informiert darüber, dass er Sauron ist, also Anatar, und er dann natürlich wiederum seine blutende Hand zeigt, die dann für die anderen rot ist. Also das war dann doch wieder dieses Spiel, was Rings of Power richtig gut hinbekommt, dass man für Celebrimbor in dem Moment mitfühlt, weil man natürlich will, dass er das offenbaren kann. Also endlich hat er die Wahrheit erfahren. Und natürlich glaubt ihm dann keiner mehr. Hier ist diese Klimax aus all diesen ganzen Beeinflussungen von Mirdania den anderen Elben in der Region. Also dass hier Anatars Arbeit Früchte trägt, habe ich ja eben schon mal gesagt. Aber vor allem, wenn man noch so dran denkt, dass jetzt Anatar noch mal die blutende Hand zeigt, dass Celebrimbor, da kann ja immer noch so ein kleiner Zweifel ihm sein, dass vielleicht doch er den Verstand verloren hat. Eben, und ich finde das auch logisch und ja dann doch irgendwie nachvollziehbar einfach geschrieben, dass die Elben ihm misstrauen, weil er ja auch sehr teilweise herrisch war, ein ruppiger Chef. Und dann wird ja sogar Medanias Tod von Anatar inszeniert. Und ja, er tut so, als wäre es Celebrimbor gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir bei dem Tod von Medania ging, aber ich musste da wirklich mal so kurz auflachen, weil ich fand das so übel insgesamt, wenn ich mich so in die Situation von Medania reinversetzt habe. Ne, sie wurde von Sauron verarscht. Sie hat gedacht, dass ihr Meister Celebrimbor sie gefeuert hat. Ihre Stadt wird jetzt belagert. Und jetzt denkt sie, dass ihr Meister sie über die Brüstung geworfen hat. Und dann wird sie auch so ein paar Sekunden später von einem Ork einfach so zermetzelt. Ja, zermetzelt oder so. Keine Ahnung, ihr Darm wird ihr entnommen. Ja, das war kurz immer. Ich habe so kurz so, oh Gott, fuck, was passiert hier? Ja, ich hätte es auch nicht erwartet. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir Medania so früh verloren haben, weil sie war ja die einzige Person in Eregion, für die man irgendwie noch was übrig haben hätte können. Also wir haben nicht viel über sie erfahren, aber trotzdem. Das fand ich halt auch schade, ne? Ich meine, da hätte man noch ein bisschen mehr von ihr zeigen können, ein bisschen mehr sie. Ihre Figur noch ein bisschen weiterentwickeln, aber sie war ja nur eine Art Plot-Device für Anatar. Ja. Und das finde ich immer schade, wenn Figuren nicht genug Backstory bekommen. Man hätte ja sie wenigstens einmal zeigen können. Vor allem, weil sie ja doch auch einen Sinn hatte innerhalb der Geschichte. Ja. Und so hat ihr Tod bei mir nicht viel ausgelöst, außer vielleicht so ein kleines, oh krass, von der Inszenierung her sehr brutal, aber nicht mehr. Ja, ich meine, guck mal, ich finde, das muss ja auch gar nicht. Du musst das ja auch nicht so, sie dann 5 Minuten so Screentime zeigen. Das sind ja einfach so kleine Szenen, wo man es zeigen kann, dass sie halt auch eine eigene Person ist. Weil so hat sie die ganze Zeit nur im Dunstkreis von Anata und Celebrimbor funktioniert und war so überhaupt keine eigene Person. Eben. Wenn man die mal gezeigt hätte, so draußen auf dem Markt mit den anderen Elben und dann unterhält sie sich vielleicht mit jemandem oder kauft ein Brot oder streicht einem Kind über den Kopf. So, ich meine, das ist ja immer noch nicht so viel, was ihre Figur ausmacht, aber trotzdem, sie macht sie ein bisschen tiefer, so ein kleines bisschen. Ja, oder zeigt irgendwie Teil ihres Charakters. Also, ich meine, bei Arondi haben wir auch erfahren, dass er zum Beispiel aus Beleriand kommt und dass das für ihn irgendwie so Trauma ausgelöst hatte, das zu verlieren. Also, man hat einfach viel mehr Tiefe als jetzt bei ihr. Ja, und dann natürlich muss sie dann dran glauben, weil sie die Figur ist, die man entbehren kann. Das ist ja auch so ein Klischee. Wie cool wäre es gewesen, wenn es so eine Szene gibt, wo sie vor Anata vorschwärmt, was für ein riesiges Vorbild Celebrimbor für sie ist. Was für eine riesige Inspiration oder sowas. Ja, sie ist ja Teil der Gwaith y Myrddain. Ja, also, aber die wirkt halt nicht wie eine Schmiedin. Die ist übelst krass eigentlich. Also so, sie ist eine der krassesten Schmiedinnen in ganz Mittelerde. Die rechte Hand von Celebrimbor. Und das, ja, dafür vielleicht auch etwas underwhelming, genauso wie die Wachen darauf reagieren. Also das finde ich auch ein bisschen unlogisch, weil ich habe hier große Probleme mit den Wachen in dieser Folge. Aber bei einem Mord, also eigentlich hat es ja jetzt für sie so gewirkt, als hätte Celebrimbor sie da runtergeschubst. Ja. Und sie stehen da einfach nur, so niemand macht irgendeinen Mord. So emotionslos. Und dann so machen sie gar nichts, außer führen ihn danach dann, nachdem irgendwie Anata noch mal kurz mit ihm geschnackt hat. Moi, moi, moi. Ja, jetzt aber nicht so. Und dann führen sie ihn ab. Und er hat halt gerade einer der Gwaith y Myrddain getötet, was ja jetzt auch nicht ohne ist. Da wäre ich schon ein bisschen resoluter. Zumindest einfach so ein geschocktes Gesicht. Reicht, eine Einstellung, 2 Sekunden. Punkt. Großes Manko dieser Folge, zu wenig Reaction-Shots. Die Bogenschützen, diese die haben es verdient. Durch Orks zu sterben. Das stimmt, ja. Und dann sagt ja auch noch Anata zu Celebrimbor, dass wenn er die Ringe vervollständigt, dann würde er die Stadt verschonen. Wieder da, dieses Spiel mit was sieht er, was sehen die anderen, dass er jetzt nochmal sich persönlich an ihn wendet. Das hatte wieder für mich einen Effekt. Ist vielleicht auch ein bisschen hohle Drohung, weil die Stadt wird ja bereits von Orks angegriffen, aber Celebrimbor denkt ja vermutlich, dass die Orks im Dienste von Sauron stehen, nicht von Arda. Das heißt, dieses ganze verquerte Logik-Ding von Rings of Power, wieso wir jetzt gerade hier sind und Arda die Orks angreift, und das war ja alles Anatas Plan, so das Wie war ein bisschen holprig, aber jetzt in diesen Szenen funktioniert das wieder gut, weil jeder einen anderen Wissensstand hat und es dadurch, finde ich, dann so, wenn man noch mal mehr drüber nachdenkt und tiefer geht, dann merkt man, ah krass, ja stimmt, er denkt ja jetzt, die Orks sind von Sauron geschickt, aber eigentlich sind sie ja von Arda. Und das heißt, Sauron hat diese ganzen Fäden in der Hand. Und das ist eindrucksvoll. Und dann redet er ja noch darüber, dass alles sich gut zusammenfügt und was er dann mit den Ringen anstellen will, um einen perfekten und immerwährenden Frieden zu kreieren. Da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ich habe noch mal nachgeschaut, was über Mairon, also der andere Name für Sauron, bevor er dann verdorben wurde von Morgoth, was über ihn bekannt ist. Und seine ursprüngliche Form. Seine ursprüngliche Form. Und da wird nämlich über ihn gesagt, dass Mairons Tugend eine Liebe zu Ordnung, zu Planung und zu Koordination war, während er Verwirrung und Chaos nicht mochte. Doch seine Besessenheit von der Ordnung überschattete allmählich seine Liebe zu den anderen intelligenten Wesen von Arda, also den Elben, die von seiner Planung profitieren wurden. Sie wurde zum einzigen Gegenstand seines Willens, zum Selbstzweck. Er begann Melkors, also Morgoths, Macht zu bewundern, seine Pläne schnell und meisterhaft umzusetzen. Das ist witzig, weil ich habe genau das Gleiche, habe ich auch in einem späteren Part. Ah, krass, ja, okay. Ich meine, bietet sich voll an, weil er redet hier in der Folge relativ viel über so seine Pläne und seinem Motiv. Und da wieder stimmig mit der Lore, muss ich sagen. Rings of Power hat das gut getroffen. Tolkien selbst lässt das ja so ein bisschen offen, was das jetzt genau heißt. Mhm. Also seine Perfektion und dass er so wahnsinnig wird und was er dann genau mit Mittelerde anstellen will. Aber das liegt ja auch im Grundmaterial. Das kann ich jetzt Rings of Power auch nicht unbedingt vorwerfen, dass das so schwammig bleibt. Dennoch fand ich das dann gelungen und ich mochte die Szene. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, das alles, was mit Celebrimbor und Anatat zu tun hatte, fand ich wieder gut. Aber ich finde, diese Stadt wirkt einfach so leer und da sind so wenig Bogenschützen auf den Mauern und ich kann mich nur wiederholen. Das ist die Peak-Elbenzeit. Die haben Jahrhunderte des Friedens hinter sich. Das ist alles, gerade ist alles gut. Ja. Wo sind die ganzen Elben? Ja. Ja, ich hatte dann auch wieder teilweise große Pluspunkte in der Szene gesehen. Also, dass es stark ist, wie Celebrimbor ohnmächtig ist in seiner eigenen Stadt. Und wie Anatar ihn manipuliert, aber wie die Elbenwachen reagieren auf Medanias Tod. Medanias Tod generell hat mich kalt gelassen. Ja. Sollen wir zur nächsten Szene kommen? Lass uns gerne zur nächsten Szene kommen. Ja. Die Gemeinschaft in der Region wird durch die Ankunft der Elbenlegion aus Lindon unterbrochen. Die Kavallerie, angeführt von Elrond und Gil-galad, trifft auf die Orks, die Galadriel in einem Käfig als Druckmittel benutzen, um sie zum Verhandeln zu zwingen. Hier wird ja die Elben, Elbensoldaten werden gezeigt. Ja. Also erstmal, ja. Ich sehe schon eine Enttäuschung. Ja. Ich sage erstmal ein paar andere Dinge noch, die mir aufgefallen sind. Ja, dann können wir am Ende über die Szene allgemein reden. Ich weine leise in mich rein. Wein du, ich höre dich schluchzen. Was wir aber in The Rings of Power hören, ist, dass dreimal in ein Horn geblasen wird. Da muss ich immer an Rohan denken, also wenn in einem Horn geblasen wird, also an die Reiter von Rohan. Oder an die Belagerung von Minas Tirith generell. Da gibt es ja diese Szene auch oder diesen Shot, wo der Elb auf seinem Pferd sich aufbäumt. Und wer denkt da nicht an Gandalf in der Schlacht von Helm's Klamm? Das ist ja fast genau dasselbe, was er tut. Da habe ich mir auch nochmal gedacht, boah, das ist schon eine Referenz. Weil also da kommen ja die Rohirrim hinter seinem Rücken, um den Tag zu retten. Und da bäumt er sich eben auch genauso auf mit seinem Pferd. Und dann können wir auch noch über die Visualisierung der Orks sprechen, wenn du magst. Und die Kavallerie und die Rüstungen der Elben. Du hast ja eben schon über Elronds Rüstung geredet. Ja. Aber hier sehen wir sie ja nochmal komplett. Und was ich auch noch spannend fand, ist, dass auf dieser Rüstung ja auch zwei Bäume sind. Also so ein gespaltener Baum. Mhm. Und zwar einmal silbern und gold. Und das könnte oder das ist. Muss für die Bäume Telperion und Laurelin stehen. Also das waren ja die zwei Bäume von Valinor. Da haben wir auch schon zu Genüge eigentlich drüber gesprochen. Aber hier die Kurzfassung. Also das war in dem Zeitalter vor den Tagen, die da von der Valie Yavanna geschaffen wurden. Und sie waren sowas wie der Ersatz für Sonne und Mond. Beziehungsweise als dann die Riesenspinne und Goliath sie zerstört hat, wurde aus diesen Früchten Sonne und Mond erschaffen. Mhm. Und davor waren diese beiden Bäume dann so die Version davon in Valinor. Und sehr, sehr wichtig für die Elben. Das heißt, sehr passend, dass sie hier einen Platz auf ihrer Rüstung finden. Ja. Fand ich wieder ein nettes Detail. Auf jeden Fall. Und wir sehen auch, Gil-galad ist auch am Start. Und der hat nämlich eine goldene Rüstung und hebt sich damit von allen anderen ab. Kennen wir ja auch aus anderen Schlachtszenen im Real Life, dass der König meistens, also Mittelalter oder so, erkennbar war auf dem Schlachtfeld. Und er ist sehr gut erkennbar. Aber er hat ja auch so ein bisschen so ein Faible für krasse Outfits und viele Ringe und sowas. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Der könnte auch mal zu Gast sein in unserem Format. Jonas Ressel und Xenia Popescu. Okay, sollen wir über diesen Angriff da reden? Mhm. Weil ich muss sagen, im Trailer hat es mich sehr abgeholt. Ich finde, der Ritt an sich ist schon sehr ordentlich inszeniert, aber für mich hat so die Epik gefehlt, weil die Armee sieht echt nicht groß aus und ich, ne, das ist das zweite Zeitalter, das muss alles viel größer sein. Das musste viel größer und krasser sein und ich habe da halt so ein bisschen die Vibes bekommen, wie in der letzten Staffel, wie wir es genannt haben, Helms Klemmchen, als dann die Numenore anreiten, das halt auch so alles heruntergedampft wirkt, als ob halt. Als ob halt ein Elbenreich wie Region, dass da halt nur 1000 Elben drin wohnen. Und in Lindon wohnen 1500. Mhm. Und in Mordor wohnen 8000. Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich finde, es bleibt halt auch sehr oft so auf, die Kamera bleibt so auf Augenhöhe. Und ich finde, um halt so eine richtige Epik zu erzeugen, muss das halt auch mal, es kommt auch vor, dass so eine Vogelperspektive gezeigt wird, aber es ist sehr oft so sehr flach. Du siehst wirklich nur die erste Reihe und siehst dahinter nichts mehr. Und es wirkt so, als würde man was verdecken müssen. Ja, genau. Was ja wahrscheinlich auch der Fall ist, weil man dann da Crowd-Duplication oder Multiplication, ich weiß nicht genau, wie das jetzt genau heißt, aber dass du einfach in der Postproduktion einfach nur gewisse, du hast zum Beispiel 10 Pferde, die am Set sind und dann duplizierst du das durch CGI und lässt es dann größer erscheinen wie eine große Masse. Und ich finde, dass man das bei den Orks besser hingekriegt hat, weil da waren ja wirklich auch so so diese zuckende Menge, die dann auch individueller aussieht, ja, als jetzt die Elben, die ja wirklich, ja, so eine ganze Masse sind an so eine Kante. Aber ich fand halt das Bild, das war so flach. Ja, du siehst halt wirklich, stimmt, nur die erste Reihe. Du siehst halt nicht, wie groß ist jetzt diese Ork-Armee. Da, ja, gibt's halt auch so, ne, das erzeugt auch so gar keine Fallhöhe. Es wird immer so erzählt, es sind viele Orks. Mhm. Und das war's dann. Aber es wird halt nicht gezeigt. Es wird, ja, halt zwischendurch mal gezeigt, so in dieser Szene mit dem Feuer, wo das angeht. Oder stellenweise, wo man dann sieht, wie die auf Lindon, auf Region zu marschieren. Aber ich finde, das ist zu wenig. Das ist so, man hat, mhm, überhaupt keinen Überblick, so, wie groß sind eigentlich gerade so die Relationen von den Armeen. Ja, ich finde das voll treffend, was du sagst mit dieser, mit diesem flachen Bild, weil ja dann doch auch, das ist mein Main-Minuspunkt auch gewesen hier, dass man nicht so merkt, wie, was das für ein Raum ist. Also man hat kein Gefühl für den Raum. Ja. Und auch, das spiegelt sich darin auch wieder, dass man nicht weiß, wo diese Elbenarmee später auch sich befindet. Also wir sehen sie einmal hier, aber dann wird gar nicht mehr erzählt, wo die dahin reiten. Da würde ich gleich drüber sprechen, das hat mich richtig wütend gemacht. Das war wirklich richtig schlimm. Ja, aber hier sehen wir dann aber auch nochmal, also ich kann ja eigentlich dazu stimmen mit diesem enttäuschend vom Scale her dann doch. Und das es sind ja, halt, ne, es sind wieder Einzeleinstellungen, die sehen wieder großartig aus, aber so das Große und Ganze passt halt nicht. Ja, dafür, dass man dann doch auch gehypt wurde, ja, das ist jetzt die große Schlacht und die geht über 2 Folgen und das wird jetzt, die ganzen enttäuschenden Gefühle aus der ersten Staffel werden hier aufgegriffen. Und ich würde auch nicht sagen, es hat mich maßlos enttäuscht, aber es ist doch nicht das, was man daraus machen hätte können, ist das Deutsch. Das Potenzial wurde nicht ganz ausgeschöpft, sagen wir es so. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass dieser Trick jetzt von Arda, Galadriel als Druckmittel zu verwenden, fand ich dann wieder auch ganz smart. Aber ich weiß dann auch nicht, weil dann wirkt es auch wieder so, als wollte man vermeiden, dass es die beiden Armeen aufeinandertreffen, um das nicht zu zeigen. Ja, das hat mich auch so aufgeregt, weil nee, guck mal, jetzt rein von der Logik her, das ist ja so, die wollen Spannung damit aufbauen, die Elben reiten los, die Orks, die stehen da, denen ist das alles scheißegal. Und im letzten Moment revealed dann Arda so, ey, guck mal, hier ist Galadriel. Das ergibt ja auch so für ihn gar keinen Sinn. Warum will er jetzt für die Elben Spannung aufbauen, dass die so im letzten Moment, warum zeigt man nicht, dass das, als sie noch so weit voneinander entfernt sind, dass er das so revealed, so mit Galadriel. Ja. Und dann könnte man das ist so super schnell abgehandelt, dass Elrond halt so eine Sekundenbruchteilentscheidung treffen muss, dass er jetzt die Armee anhält. Und das wäre viel spannender gewesen, wenn er da steht und sieht, dass Galadriel da ist und jetzt überlegen muss, blase ich jetzt zum Angriff? Was mache ich jetzt? Ich bin der Kommandant, neben mir ist Gil-galad. Wollen wir jetzt wirklich nicht die Elben retten in der Region? Weißt du, da hätte man viel mehr Spannung erzeugen können. So dieses Dilemma, was dann in Elrond dann hervorgerufen wurde. Das wurde so ein bisschen liegen gelassen. Das war so cheap Spannung erzeugt und dann halt auch nicht wirklich so drüber nachgedacht, wie man besser hätte Spannung erzeugen können. Ja, das stimmt. Also ich finde, das war auch hier dieses billige Mittel von wegen, im letzten Moment bleiben sie dann stehen, obwohl irgendwie man ja auch mit Elbenaugen vielleicht auch so früher hätte drauf kommen können, dass da dann dieser Käfig ist, wo Galadriel Elrond drin ist. Elrond, was sieht dein Elbenauge? Ja, ungefähr. Ja, so, aber also, ich meine halt auch, woher weiß Arda, dass die stoppen? Ne, klar, er weiß, dass Elrond und Galadriel sich mögen, aber es ist ja keine Versicherung, dass das funktioniert. Ja. Es ergibt dann halt auch so innerhalb dieser Szene so nicht so wirklich logisch. Ja, und ich finde aber trotzdem, dass man dann hätte etablieren können, dass Arda das so eine Art Angebot ist zum Gespräch. Genau, was es ja dann das auch passt ist. Ja schon. Und ich finde, dann hätte man das ja auch nochmal mehr zeigen können. Und dadurch, dass ja Arda auch nichts tut, außer Galadriel einfach da in einem Käfig zu zeigen, wie sie bedroht wird. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich auch das Gefühl, Power weiß selber nicht, was sie damit erzählen wollen. Also es ist so ein bisschen so, einfach schwammig wird es gelassen und man soll dann das kaufen, diese Szene. Und okay, von mir aus, aber dann trotzdem immer noch kann man sagen, dass es sich ein bisschen schwierig irgendwie anfühlt von der Logik her. Ja, weiß nicht. Ich habe mich auch ein bisschen verarscht gefühlt. Wo ich auch noch ein bisschen geschmunzelt habe, ist dir aufgefallen, dass die Orks, dort wo sie stehen, sich so dunkle Wolken über ihnen so sammeln. Jetzt, wo du sagst, ja, so im Nachhinein schon. Weil da wird ja auch noch mal was liegen gelassen oder zumindest eine Lücke macht sich auf, die Rings of Power ja erzählt hat. Und zwar, dass ja Orks vor Sonnenlicht fliehen, dass sie nicht in der Sonne wandeln können, also dass sie irgendwie davon verbrannt werden, weil ja, sie ja so dunkle Wesen sind. In der Peter Jackson-Trilogie, die mögen das ja einfach nicht. Und in Rings of Power wird ja erzählt, dass das wirklich so, dass sie anfangen, so wie so ein Vampir, so sich plötzlich so zu brennen. Ja. Dass es so für sie versenkt. Und ja. Das finde ich dann auch so voll schlecht, dass sie jetzt so bei dieser Schlacht. So, ey, Moment, warum? Warum gehen wir jetzt nicht in Flammen auf? Ja, und dann so da so Wolken über die zu zeichnen. Also was ist das für eine Erklärung, bitte, dass dann jetzt Orks plötzlich doch, oder dass sie jetzt zumindest irgendwie sondern, von der Lore her, ja. Dass sie das konsequent machen müssen und deswegen zeichnen die da jetzt ein paar Wolken in den Himmel. Ja. Was ist, das ist ja, ergibt ja gar keinen Sinn, dann muss ein Ork nur einmal zur Seite treten und dann geht der in Flammen auf, oder wie? Ja. Also was sind das also, für Wolken? Ne, sind die von Ada herbeigeschickt worden? Man kann das so ein bisschen erklären, die sind ja am Wald und dann nicht mehr, aber das ist so, das kann man auch so durch einen Satz relativieren, so hier, dann spricht Ada mit dem Ork-Daddy und dann sagen die, nee, wir können jetzt noch nicht angreifen, aber morgen soll es Wolken geben, keine Ahnung. Ja, voll, dann gibt uns, wenn ihr das etabliert, dann zieht es auch durch ja. Und dann macht es auch so, dass es eine Auswirkung hat auf die Orks und nicht in dem Moment, wo man es dann nicht mehr gebrauchen kann, schmeißt man es so aus dem Fenster, so dieses Detail, dass halt Orks dadurch wirklich eingeschränkt sind und dass sie dann, also es hätte ja auch eine Spannung geben können, dass dann zum Beispiel, wenn die Sonne aufgeht, dass die Orks dann fliehen müssen, dass ja. Sie dann nicht mehr Region angreifen können. Also das habe ich auch teilweise wirklich erwartet und ja. Das wurde jetzt in dieser ganzen Schlacht gar nicht thematisiert. Vor allem am Ende, wenn die Sonne auch rauskommt und die Orks dann auf die zustürmen, so im Nachhinein. Mhm. Ja, ziemlich dumm. Das ist weak. Das ist wirklich weak Storytelling, ja. Leute. Ne, und dann am Ende so, diese ganze Szene, die Spannung wurde innerhalb von 2 Sekunden aufgebaut, ist dann wieder weg, die ganze Szene dauert 2 Minuten und dann das hat mich so an an House of Dragon erinnert. Es gibt nichts, es passiert nichts. Jetzt schwafeln sie wieder. Sollen ja. Wir zur Schwafelszene kommen oder hast du noch was? Wir lassen uns gerne zur Schwafelszene kommen. Ja, wir sehen nämlich, wie Elrond mit Ada verhandelt um den Ring der Macht. Ada bietet Galadriels Leben an gegen ihren Elbenring und Elrond lehnt ab und küsst Galadriel zum Abschied. Sachen, die in Rings of Power passieren. Ein großer WTF-Moment. Ja. Aber bevor wir darüber reden. Ja, das würde ich auch aufs Ende der Szene verschieben. Ja. Nicht der also, Folge, sondern nur der Szene. Ja, also erstmal habe ich mir aufgeschrieben, dass als Ada erklärt, dass es für die Elben in Rigon keine Hoffnung mehr gibt, sieht man ja sein Schwert an seiner Seite. Mhm. Das sieht cool aus, habe ich aufgeschrieben. Das ist ja ein Original. Ich mag coole Waffen. Nice. Ich mag nur Waffen in Rings of Power. Das ist ja auch ein Original Design. Und ich finde auch, das ist zwar ein typisches Bösewichtschwert, das ist so wie in Harry Potter immer so die Todesser-Zauberstäbe. Die haben so Totenköpfe. Und hier ist es auch, es könnte auch aus irgendwie so einem Videospiel sein oder sowas, ja, finde ich. Ja, Bossgegner. Bossgegner, ja. Aber er erwähnt etwas Spannendes gegenüber Elrond. Und zwar spricht er von Elronds Vorfahren Melian. Ja. Er sagt, er habe ihre Schönheit und wenn er nur ein Fragment ihrer Weisheit in seinen Adern fließt, dann würde er wissen, dass Ada stärker ist als er. Und ja, Elrond versucht dann ja stattdessen die Orks gegen ihn aufzustacheln in der Szene danach. Aber wir könnten erstmal darüber sprechen, wer war denn überhaupt Melian? Melian war eine Maia. Sie war die Frau von Elu Thingol, einem Elbenkönig. Und damit auch die Mutter von Lúthien Tinúviel und Königin von Doriath. Doriath war eben das Elbenkönigreich, in dem Thingol regierte im ersten Zeitalter. Und sie ist die Urgroßmutter von Elrond. Yes. Das heißt, eine Vorfahrin, da hat Ada recht. Sie war auch einst eine Dienerin von der Vala Yavanna. Und man hat immer gesagt, dass sie sehr bewandert war im Singen. Sie hat den Nachtigallen das Singen beigebracht. Und in Valinor wohnte sie einst in den Gärten von Lúrien und hütete die Bäume. Sie war die schönste, weiseste und geübteste eben im Singen von Zauberliedern. Mhm. Und sie war auch die einzig bekannte Maia, die jemals einen Elben geheiratet hat. Das ist krass. Das ist wirklich heftig. Ja. Und sie war auch sehr, sehr essentiell im ersten Zeitalter. Sie hatte ja, auch teilweise so eine Art so Schutzzauber über Doriath gelegt im Kampf gegen Morgoth, damit er nicht in das Reich vordringen konnte. Ja. Das ist auch so ein bisschen, wenn man sich so überlegt, so die sag mal, die offenste Familie, weil da heiraten nicht nur Elben-Menschen, sondern Elben heiraten auch Maia. Ja, und das ist schon krass, wenn man überlegt, dass ja Elrond dann damit so menschliches Blut in seiner so Ahnenlinie hat und halt auch eine Maia. Also das heißt, das macht ihn sehr mächtig. Und diese Melian war auch sehr mächtig. Und man hat auch oft gesagt, dass sie so sehr weise war, sogar noch weiser als ihr Mann Thingol. Das wird, glaube ich, auch immer so erzählt, dass sie auch so der Hauptgrund dafür war, dass Doriath dieses Elbenreich so lange auch so nah an Morgoth überdauern konnte, weil sie so ein Schutzzauber über das ganze Königreich gelegt hat. Ja, eben. Und ich fand es hier spannend, weil da habe ich so ein bisschen nochmal recherchiert, weil ich kam dann auf den Gedanken, wenn Arda Melian gekannt hat und es wirkt fast so, als hätte er sie getroffen, dann gibt es uns ja vielleicht nochmal Aufschluss über seine ursprüngliche Herkunft, weil wir haben ja schon mal gemunkelt, wer Arda hätte sein können, bevor er zu einem Moriondor wurde. Und meine Theorie, die ich damals schon hatte, bestätigt sich jetzt hier wieder. Es könnte sein, dass Arda Eol ist. Also Eol wurde nämlich früher auch der Dunkelelb genannt. Eol auch Asshole genannt. Ja, er war auch ein ziemliches Asshole. Also er war sehr obsessiv, hat aus Versehen seine eigene Frau getötet, wollte aber eigentlich seinen Sohn töten. Ja. Es war eine ganze verquerte Geschichte im ersten Zeitalter. Und auch sehr schrecklich. Und zur Strafe wurde Eol in die Karagdur geschickt oder geworfen. Das ist eine schwarze Felswand an der Nordseite des Amon Gwareth, des Hügels von Gondolin. Und er starb dort, angeblich. Wir wissen nie, sein Körper wurde nie gefunden. Und da wäre jetzt die Theorie, die Angst von mir kreierte Feentheorie, die safe auch schon mal irgendwer anders gesagt hat. Aber dass Arda theoretisch Eol sein könnte, weil Eol hat Melian gekannt, also er war sogar mit ihr verwandt. Und vielleicht hat Sauron ihn dann gerettet. Und vielleicht hat Sauron ihn gerettet, weil er hat natürlich dadurch seine Frau und seinen Sohn verloren. Er wurde ausgestoßen von den Elbenkönigreichen. Das wäre ein gutes Motiv für ihn, die Elben nicht mehr zu mögen und eine neue Familie zu suchen und dann vielleicht sogar so eine neue Spezies als Familie. Eben, und vielleicht, er war ja auch von so seinem Sohn sehr enttäuscht, weil er ja mit seiner Familie, also den Söhnen von Feanor, Kontakt haben wollte und er nicht. Das kann man sich mal alles durchlesen, das ist sehr, sehr spannend. Ja, natürlich würde es keinen Sinn ergeben, weil Arda in der Serie sagt, dass er sich Kinder gewünscht hat. Aber vielleicht aber Kinder, die er sozusagen bestimmen kann teilweise. Ja, oder auch. Man kann es halt so erklären, dass er seine Kinder so verloren hat, weil die ja auch weil er nichts mehr mit ihm zu tun hatte. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wird Rings of Power sowieso nie bestätigen, dass Arda Eol ist. Ich glaube, das ist zu tief im Silmarillion drin, dass Tolkien Estate das zulässt. Ja, aber noch ein weiterer Hinweis ist, dass Eol ein Schwert hatte, und zwar Anguriel. Das heißt, übersetzt Eisen-Ewigstern war der Name des Schwertes. Und das hat er selbst geschmiedet und auch geführt. Und es hatte auch noch ein Schwesternschwert, Gurtang. Und das. Da haben wir nämlich in der ersten Staffel immer gedacht, dass diese Klinge, die Theo hat, dass das Gurtang ist. Genau. Und dass dieses krasse Schwert, was ja schon auch bedeutsam aussieht von Arda, das wäre ja nochmal ein weiterer Hinweis. Okay, vielleicht wird Rings of Power ja schon das andeuten. Ja, das kann natürlich sehr gut sein. Ja. Und Rings of Power ist jetzt auch nicht so lore-konform, dass sie jetzt wirklich jede Information, die über Eol bekannt ist, so auf die Waagschale legen würde. Glaube ich auch nicht. Ja. Trotzdem fand ich das eine nette Gedankenspielerei. Und ich fand es auch noch sehr cool, dass hier gezeigt wird, dass der Papa-Ork Elrond ja dann mit dem Stern von, also seiner Brosche, zu Galadriel gehen lässt, weil er auch nicht will, dass die Orks sterben. So habe ich das verstanden. Ja. So ein bisschen so ein Mutter von Malfoy-Moment. Heute machen wir sehr viele Harry Potter-References hier. Aber ja, das. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil potenziell können ja, dass die anderen Orks auch sehen, dass Elrond da diesen Stern abmacht, die dann auch noch hinter ihm stehen und die sagen ja alle nichts. Aber vielleicht hat es auch niemand gesehen. Schon sehr offensichtlich. Also ich habe es so verstanden, dass es schon erzählt werden soll, dass ja zumindest dieser eine Ork, der ja dann später auch nicht an der Schlacht teilnimmt. Das ist so geil, dass im Prinzip hat er wie so ein Spionagetool so hier, dass er einfach so Leuten geben kann. Ja, also es ist schon auch wieder sehr gestellt oder convenient. Aber ich finde die Idee spannender, dass jetzt ja die Orks aufmüpfig gegenüber Arda werden, weil sie ja was zu verlieren haben. Genau, und dass Elrond das halt auch so ein bisschen so anbringt und mal so sagt, so, der führt den Orks vor Augen, dass Arda quasi die auch opfern will einfach. Und das ist, er spielt sich ja immer als der Vater auf. Und ist das ein guter Vater, der seine Kinder opfern will? vielleicht, vielleicht ja auch nicht. Aber das fand ich gut, dass Melian erwähnt wurde, fand ich auch toll, weil es ist halt so tief in der Lore. Und so dieses Dilemma wieder, den Ring geben für Galadriels Leben, so Pflicht versus Freundschaft. Oder vielleicht noch mehr, kommen wir gleich zu sprechen. Ich finde auch, dass dann Ada in dieser Szene wirklich wieder so, er hat so eine Schwere. Ich finde, Ada ist wirklich ein sehr spannender Bösewicht. Und das finde ich, das so ein großes Plus von Rings of Power, dass diese Figur genauso mysteriös bleibt wie am Anfang. Dass man immer noch drüber spekulieren kann, wo er herkommt und was so seine Motive sind. Und dass er irgendwie diese Liebe hat für die Orks, aber gleichzeitig sie auch irgendwie opfern will. Weil er dann teilweise, finde ich, schon daraus spricht, dass er doch auch egozentrische Motive hat und auch auf Rache sind gegenüber Sauron und nicht nur die Orks vor Sauron beschützen will. Ja, ich muss auch sagen, ne, ich mag Ada als Antagonist auch sehr. Aber ne, Ada. Ada. der wird ja auch so mit Herz, so ein bisschen mit Herz gezeichnet und er wird auch immer so, ne, der ist nicht dumm, der ist schon clever, der weiß, was er machen muss. Der hat ja auch die Katapulte dann so ausgerichtet, dass der Fluss aufgestaut wird. Und er weiß ja auch, wie Elben ticken, weil er ist ja auch mal ein Elb gewesen. Und dann fand ich fand es so ein bisschen schwach, dass er dann über den Verlauf von dieser Verhandlung so inkonsistent ist und ich aus nichts Gefühl hatte, dass er wirklich jetzt so clever verhandelt, weil zuerst trash-talkt er ja Elrond und sagt, dass man, also ne, er sagt ja hier, hey, wenn du nicht so dumm bist und wenn du so schlau bist wie hier deine Vorfahrin, dann würdest du das so machen. Dann sagt er, dass man Galadriel die Zunge rausschneiden soll und im nächsten Satz ist dann plötzlich Sauron wieder der Feind. Also das fand ich halt so überhaupt nicht clever von ihm. Ich weiß nicht, ob die damit irgendwas ausdrücken wollten, ob das einfach nur so geschrieben war. Ne, ich finde so, dieser Satz, schneidet ihr die Zunge raus, das klingt halt so kaltblütig, aber so in dem Kontext von dieser Verhandlung ergibt das halt so wenig Sinn, dass jetzt er versucht, jetzt Galadriel, die auch eine Elbin ist, die ja quasi auch so als einsetzen will in seinem Tausch, dass er jetzt hier quasi so droht, hier die Zunge rauszuschneiden. Da würde ich kurz einhaken, weil ich weiß nicht, ob ich das überinterpretiert habe, aber ich habe das so als Taktik gesehen, um zu erforschen, ob Elrond und ja auch Vorohil, der da auch noch mit am Start ist, ob sie so genug für Galadriel so empfinden, also ob sie für sie genauso. Aber das wüsste er schon, wenn er Galadriel so hinstellt in dem Käfig das vor der stimmt. Armee. Ich habe halt gedacht, das ist nochmal eine Szene, wo er nochmal sehen will, ob sie so alles für sie tun würden, um dann ja dann sie als Druckmittel zu verwenden, wirklich in der Verhandlung für den Ring. Aber ich sehe vollkommen ein, dass das ein bisschen out of character war. Also mich hat es jetzt nicht so voll gestört in der Szene, aber ich finde eher dumm, dass er dann nicht checkt, dass Elrond ihm halt ihr diese Brosche gibt. Ja. Also das war wieder sowas, wo übrigens der Power das hinbiegt für die Handlung, damit Galadriel es da rausschafft. Ja, lass uns über den Kuss sprechen. Lass uns über den Kuss sprechen, weil Elrond küsst Galadriel, um ihr eigentlich diesen Stern zu geben, also um ihr diese Brosche zu geben, also als Ablenkungsmanöver. Ja. Auf der anderen Seite. Als Ablenkungsmanöver. Ja, es war übelst romantisch inszeniert, fand ich. Ja. Also diese Musik dann und dann, wie sie sich so küssen. Und also ich habe das null erwartet. Nee, gar nicht. Also ich habe richtig nein, was passiert hier? Was passiert hier gerade? Vor allem, weil die ja vorher so diese Geschwister-Energie zwischeneinander hatten, diese Chemie. Oh. Vor allem, ich fand auch den Moment so, das fand ich so ein bisschen meta, weil die Orks alle auch so beschämt wegschauen. Ja, das ist auch so komisch, dass sie sich da so küssen inmitten von so Orks und die stehen da alle nur so rum und sind so, okay, weiß ich ja nicht. Ich wäre auch so, wenn ich dann in dem Raum gewesen wäre. Wir haben ja schon vorher darüber geredet, dass die Schauspielerin von Galadriel, Moffat Clark, am Red Carpet gesagt hat, dass es einen Kuss geben wird. Ja. Da haben wir noch rumgewitzelt, dass es Celebrimbor und Annatar sind. Ja, und dann vielleicht gedacht so, hey, es könnten Poppy und Mary Mac sein. Aber das, also hätte ich wirklich nicht erwartet, dass das passiert. Ja, und ich weiß es halt, ich bin so ein bisschen verwirrt, weil ich nicht weiß, will uns die Serie jetzt so erzählen, dass das ein freundschaftlicher Kuss war, um das Ding da zu übergeben. Das ist da nicht aber dann hätte er genauso gut, ne? Ich meine, der Ed hätte genauso gut dann sie auf die Stirn küssen können. Das kennen wir ja auch schon aus der Herr der Ringe-Trilogie. Das ist ja auch so ein Elben-Ding. Ja, das genau. Ist ja so, das hätte ich auch nochmal alles entschuldigt oder als freundschaftlich abgestempelt, aber nicht das. Also die haben ja wirklich gezüngelt. Ja, ne, das war ja schon. Man kann ja auch so, sondern ich finde es total banal, also irgendwie, dass sie jetzt das so aufbauen wollen, dass es überhaupt nicht passt und so plötzlich kommt. Aber man kann es ja tun, aber trotzdem, Galadriel hat letzte Staffel noch von Celeborn erzählt, von ihrem Mann. Nein. Nicht? Hat sie nicht. Das war doch die ganze Sache, oder? Dass sie. Sie hat doch irgendwas gesagt, oder? Nee, verwechsel ich gerade was? Ich glaube, wir haben doch die ganze Zeit gewartet, dass Celeborn kommt. Aber sie hat doch von ihm erzählt, oder nicht? Sie hat, also so wie ich das weiß, vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf, aber Morfydd Clark hat gesagt, Celeborn kommt noch. Ja, das ja, war mein letzter Stand. Ich habe irgendwie so noch in Erinnerung, dass in der ersten Staffel, in einer der letzten Folgen, sie irgendwie was über ihn spricht. Okay. Okay, dann, also vielleicht irre ich mich. Aber jetzt machst du mich gerade unsicher. Okay, ja, dann müssten wir das vielleicht noch mal, oder ihr schreibt es in den Kommentaren. Ja, aber das ist jetzt auch, das ist jetzt nur so ein kleines Teil. Zumindest Teil kam davon. Er ja noch aber nicht trotzdem vor. Es war so, nee, komm. Ja, also ich finde, also ich frage mich auch, was man damit jetzt bezwecken will. Weil wenn man das jetzt einfach nur gemacht hat und danach nicht noch mal aufgreift, dann fände ich es scheiße. Weil dann wäre es einfach nur so eine In-dem-Moment-Sache, ja, die voll verwirrend ist und keine wirklichen Auswirkungen hat. Wenn man das aber jetzt wirklich so sich wagt, da eine Liebesgeschichte draus zu spinnen, finde ich trotzdem auch, dass es nicht gut zu dem passt, wie Elrond und Galadriel aufgebaut wurden. Ich glaube auch nicht, dass das was ist, was Leute unbedingt sehen wollen oder was jetzt irgendwas zu der Story hinzufügt. Ja. Ich habe mich so ein bisschen auch da durch die Szene so manipuliert gefühlt, weil ich so das Gefühl hatte, dass die gerade so einen Moment erzeugen wollten, der für so einen Aufschrei sorgt oder so. Ach so, du meinst, dass es so Ragebait ist? So ein bisschen. Okay. Dass sie sich gedacht haben, so, oh, was erwarten die Leute überhaupt gar nicht? Das bringen wir jetzt rein. Das ist voll die gute Idee. Ja, vielleicht. Ähnlich wie bei House of the Dragon, dass es so einen Kuss gibt, der dann so ja Wellen schlägt. Ja, ich meine, also hier können wir nochmal kurz sagen, was weiß man denn aus der Lore über Elrond und Galadriels Beziehung? Sie sind zum einen blutsverwandt. Also hier nochmal auch was bei House of the Dragon auch vorkommt. Sind nicht fast alle Elben blutsverwandt. Ja, sie sind halt Cousinen und Cousins zweiten ja Grades. Also sie haben gemeinsame Vorfahren. Aber das liegt 4 Generationen zurück, also ist schon was her. Tatsächlich ist aber Galadriel in den Büchern zu der Zeit bereits mit Celeborn verheiratet. Aber ja, es wurde gesagt, dass in der Serie er später noch auftauchen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann ein Liebesdreieck gibt zwischen Elrond, Celeborn und Galadriel. Vielleicht sehen wir das auch. Aber Elrond hat ja im Tolkien Legendarium eine Beziehung mit Galadriels Tochter. Also so Celebrian. Genau. Oder ja, Celebrian, ja, so kann man es aussprechen. Und das wäre jetzt auch weird, wenn es dann so eine Twilight-Geschichte ist, dass dann so wie Jacob mit dem Kind von Bella, wie einfach jetzt Elrond mit dann, wenn die das jetzt so machen, dass sie eine Liebesgeschichte haben. Und er dann was mit der Tochter von ihr hat, das wäre ja ganz komisch. Ja, du hast Celeborn genommen, jetzt nehme ich Celebrian. Klingt gleich. Ja, das fände ich alles ganz komisch. Und ich weiß auch nicht, in jedem Szenario ist das Resultat kacke. Von daher bin ich kein großer Fan von der Szene. An die Leute, die noch auch vielleicht wenig Herr der Ringe konsumiert haben. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand das hier anschaut. Aber dass ich nicht so in der Lore auskenne, mich würde mal eure Meinung interessieren zu dem Kuss. Meine auch. Wie ihr das findet. Weil ich glaube, wir sind auch ein bisschen zu tief drin, um das ja nochmal objektiv zu bewerten. Aber trotzdem, safe. Ich finde, es hat mich einfach so krass irritiert. Muss halt sagen, so unabhängig davon, also ich finde Elrond ist, ich mag Elrond richtig gerne. Ich ja mag Robert Aramayo, der Elrond verkörpert. Ich finde auch in der Szene war er so richtig resolut. Das fand ich auch schon so ein bisschen hot. Ja. Aber so, ich finde trotzdem, dass die beiden, finde ich vom Drehbuch her, es gibt bisher keinerlei Anzeichen null dafür, dass die irgendwas Romantisches miteinander anfangen. Gar nicht. Und von daher ist es dann nicht gut geschrieben. Weil dann hätte ja man vorher eine Szene etablieren können, wo sie so Chemie haben, wie jetzt zum Beispiel ja Miriel oder und wo Elendil. Wo Elrond sich so ein Bild von Galadriel angucken, so. Ja. Ja, war das auch jetzt eine House of the Dragon-Anspielung mit diesem Brief von Nee, gar nicht, aber Crispin, Mr. Crispin. Aber okay, doch, dann schon. Ja. Dann doch, okay. Ja, lass uns zur nächsten Szene kommen. Willst du schon weiter? Ja, oder willst du noch was dazu sagen? Ich fand auch, wie gesagt, die Szene gut geschauspielert. Aber der alte Trick, dass man auch jemanden durch einen Kuss ablenkt, finde ich sowieso billig. Und ja, der Kuss, ja, bin ich zu viel gespalten. Ja, dann kommen wir zu einer relativ kurzen Szene. Elrond und Vorohil sprechen über das Ass in ihrer Hinterhand. Vorohil wird zu den Zwergen geschickt. Und ich muss auch sagen, ich fand es so cool von der Inszenierung, dass, dass die beiden immer auf Sindarin miteinander sprechen, dass der Feind, die Orks, wo die gerade durch die Reihen durchgehen, das nicht versteht. Das finde ich auch sehr gut. Was er aber dann auch auf Sindarin zu ihm sagt, ist, dass die Orks die Elben 10-1 überlegen sind. Ja. Das muss man sich auch erstmal ausdenken, dass das so eine heftige Übermacht ist. Das wäre mein Nummer 1 also, Punkt, dass du ja, auch das, ich meine, das haben wir ja schon davor erzählt. Woher kommen diese Orks plötzlich? Ja, wo sind die ganzen Elben? Ich dachte, auch, das sind ja als Lindons Streitkräfte und Eregion, das sind ja so voll die riesigen Elbenstädte im zweiten Zeitalter. Ja. Das sind 40 Leute, die da. Das ist, ich weiß nicht, das macht sich Rings of Power so arsch einfach. Die haben das halt null etabliert, dass es so viele Orks gibt. Das hätte man auch in einem Satz. Es wäre nicht. Ich finde, das ist nicht gut, wenn man das so in einem Satz so sagt, aber man hätte es zumindest in einem Satz sagen können. Mhm. So, wir haben uns über die Jahrhunderte vermehrt und vermehrt. Hätte Ada in Mordor sagen können. Mhm. Und in Mordor haben wir auch nie so viele Leute, so viele Orks gesehen. Nee, und ich meine, klar, wir haben ja jetzt auch etabliert, dass es auch Papa-Orks gibt, aber ja, so viel Zeit ist ja auch noch nicht verstrichen, seitdem. Wir wissen es ja nicht. Wir wissen es nicht. Aber es wirkt so, als wären es irgendwie 3 Wochen. Ja, so gefühlt. Und so viele Ork-Babys kann man da ja auch nicht zeugen. Ja. Gut, sollen wir zur nächsten Szene kommen? nein, hier nochmal. Nein, nein. Nein. Jetzt tue ich mal hier meinen Fuß auf den Boden. Und sage, ich finde, während diesen Szenen ist mir auch aufgefallen, dass man nicht weiß, was in der Region abgeht. Also wir sehen ja jetzt hier Elrond und Vorohil, wie sie verhandeln und dann sagt Elrond, und du gehst nach Khazad-dûm und ich gehe nach Eregion und sorge dafür, dass Eregion noch eine Nacht steht. Und jetzt, wir wissen nicht, wo ist die Elbenarmee? Wo sind die Orks? Wie passiert das alles? Also das hat mich halt so aufgeregt, weil, also so, wo stehen die Elben jetzt da rum? Warten die da jetzt einfach, während die Orks eine Stadt angreifen? Ja. Genau, also so, wir kriegen nicht einmal so gezeigt, wie gerade das Schlachtfeld aussieht. Ja. Und das ist in so einer Schlachtfolge ja richtig essentiell. Ja. Zeig mir einen Elb aus diesem Reiter her, der zu der Stadt blickt und einfach so besorgt guckt. Voll. Das reicht. Eben, und so haben wir das halt gar nicht. Und der wütend ist, der die Orks wütend anguckt und die Orks gucken wütend zurück. Ja. Und dann sprechen miteinander. Sollten wir nicht angreifen, unsere Brüder und Schwestern in der Region sterben. Ja, weil weil stellt euch vor, die stehen da jetzt vor den Toren von der Region, die Orks greifen die diese Stadt an. Leute abgeschlachtet und so, werden. Oh Mann, Elrond ist noch in diesem Zelt drin. Ich hoffe, er kommt bald raus. Ja. Also es ist halt so ein bisschen. Stimmt, der küsst nicht Galadriel, oder? Nee, das macht er nicht. Ja, hat er gerade eine Make-out-Session, während da hinten die Elben sterben. Du, Elrond, du hast hier noch ein bisschen Lippenstift dran. Ja, allein die Forschungsgaladerin Lippenstift trägt. Gut. Lass uns zu Khazad-dûm gehen. Ja, Khazad-dûm. Durin hält eine Rede vor den Zwergen in Khazad-dûm, um sie zum Kampf zu motivieren. Galadriel befreit sich währenddessen von ihren Fesseln. Celebrimbor stellt die Menschenringe für Sauron fertig und Elrond wird von Orks umzingelt. Das ist ja so eine schöne Parallelmontage. Ja. Die hat mich auch bekommen, die mochte ich. Also ich fand, das war dann ganz gut eingearbeitet. Wenn wir jetzt von dieser Kussszene uns kurz erholen, sehen wir noch mal kurz Khazad-dûm. Da sehen wir Durin, wie er von den Ereignissen des Zeitalters spricht und von Sauron, der mit steinernen Herzen, also Stoneheart, die 7 Schmiedegeheimnisse ihrer Vorfahren geklaut hat. Also da gibt es ja diese Rede von Durin dem Jüngeren. Ja, according to lore, diese Schmiedegeheimnisse, das ist neu. Das gibt's nicht, das stimmt. Ja. Sauron und die Zwerge haben vor dem zweiten Zeitalter eigentlich so gar nicht so große Überschneidungspunkte, habe ich mal recherchiert. Vielleicht zum ersten Mal so richtig in der ersten Schlacht von Beleriand. Da weiß man aber nicht, ob Sauron mitgekämpft hat. Also es gab ja sehr viele Schlachten in diesen Juwelenkriegen in Beleriand, wo immer die Bösen gegen die Guten gekämpft haben. Und dann weiß man ganz oft, Morgoth hat mit seiner Armee und Balrogs auf der einen Seite gekämpft und dann Feanor oder Fingolfin oder welcher Elb auch immer, wo Sauron dann in dem Moment war. Es kann sein, dass er dabei war, aber es wird nie explizit gesagt. Also es kann sein, dass er dann halt schon in dieser ersten Schlacht in Beleriand gekämpft hat, wo die Zwerge auch noch relativ neu da waren. Es gab andere Schlachten, wo die Zwerge dann auch noch im ersten Zeitalter gekämpft haben, wo man sich auch vorstellen könnte, dass sie da aufeinander getroffen sind. Aber man weiß es eben nicht so 100%, was da passiert ist. Und so, dass jetzt Durin sagt, dass die 7 Schmiedegeheimnisse von ihm geklaut wurden, das klingt halt so mysteriös und bedeutungsschwer. Und ich finde, das funktioniert dann auch ganz gut. Also ich meine, Tolkien schreibt ja oft so Sachen, wo man dann erstmal so sich überlegt, das klingt alles ganz cool, ich lese mal weiter. Ja, und das ist dann doch auch nicht immer gefüllt, weil dann ja viele Dinge einfach auch so sehr Soft Magic sind und dann auch hier wissen wir nicht genau, das wird jetzt nicht Worldbuilding-mäßig untermauert, aber ich finde doch, das ist was ich mir vorstellen kann, was zu Tolkien passt und auch was auch zu den Zwergen passt. Also das ist dann einfach, weil ja auch Sauron bei Aule gelernt hat, dass er dann auch vielleicht von ihm oder dass er von den Zwergen was entwendet hat oder sowas. Ja. Oder dass es einfach auch was ist, was die Zwerge sich erzählen über Sauron, um ihn dann auch als Feind so zu stilisieren. Naja, so oder so fand ich das ganz gut, die Szene. Und auch, dass die Zwerge hier gezeigt werden, wie sie ja auch die Elben unterstützen wollen. Also bevor es dann dazu kommt, dass die Tore geschlossen werden, sehen wir halt, dass es genug Zwerge gibt, die ja auch loyal sind gegenüber den Elben. Und ich finde, da haben hier die Zwerge wieder auch ihren Moment, also wo man so mitfühlt, wo man sie sympathisch findet. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist so dieser, das haben sie verdient. Ja, und ich finde auch Durins Rede fand ich sehr, sehr gut. Fight with me, so all the world can see that dwarven loyalty is a force stronger than any sorcery, more powerful than any army, deeper than the bones of the earth. Das haben wir schon in der vergangenen Folge gesagt, aber diese Power, Pathos kriegen sie hin. Teilweise. Teilweise. Hello, Teilweise. Mr. Maus. Ja, das ist ja kein Pathos. Aber was auch noch schön ist, dass die Zwerge dann rufen, Baruch Khazad. Ja. Baruch Khazad. Und das kennen wir schon, das heißt ist Kustul für Äxte der Zwerge. Und das ist nämlich auch etwas, was im Legendarium häufiger Zwerge mal sagen. Zum Beispiel Gimli im Buch in der Schlacht von Helm's Klamm, aber man kann es auch im 3. Hobbit-Film hören. Ja. Ja. Und was habe ich hier noch? Ah ja, wir sehen eigentlich ganz Khazad-dûm. Ich hatte noch eine Sache zu Sauron. Sauron the Stoneheart. Da musste ich so ganz kurz so schmunzeln, weil. Wäre Stoneheart nicht theoretisch ein Kompliment bei den Zwergen? Ja, ja, das stimmt, weil er dann ja irgendwie so ein Herz aus Stein, klar. Ja. Aber ich meine, gut, auf der anderen Seite sind ja die Zwerge sehr loyal und werden. Das fand ich nur lustig, würde ich sagen. Ja, das war lustig. Ja. Ich finde aber, dass dann hier wir sehen, dass ja die ganzen Zwergemenschen, Zwergemenschen. Ich will wieder Zwergemenschen nennen. Ach, dass die Zwerge jubeln, dass. Da man auch merkt, wie viele Zwerge das sind. Ja. Und dann kommen wir dann nachher zu dieser Szene, wo Durin, der Ältere, dann als einziger Zwerg eine Gewalt hat, diese ganzen Menschen zu übertrumpfen. Die ganzen Zwerge zu übertrumpfen. Die ganzen Zwerge zu übermannen. Ich weiß jetzt nicht. Zu überzwergen. Überzwergen. Das hat sich mir nicht so richtig erklärt. Ja. Aber wir können da später nochmal drüber quatschen. Okay, sollen wir dann in der Parallelmontage zu Celebrimbor übergehen? Mhm. Da will ich direkt schon mal einhaken. Und zwar, Jonas mag coole Gegenstände in The Rings of Power. Ich fand, die goldenen Ketten von Celebrimbor sind sehr schick. Ich weiß nicht, wo Sauron die aufgegabelt hat, aber ich finde, die sehen sehr fancy aus. Ganz im Gegensatz zu den Klickhandschellen von Galadriel, die wir in der letzten Folge kennengelernt haben. Ja, der Anatar hat bessere Werkzeug oder hat bessere Materialien wahrscheinlich als Ada. Ja, aber ne, natürlich so goldene Handschellen, das hat ja auch was. So. Er lebt in seinem goldenen Käfig und kann tun und lassen, was er will, aber ganz zufrieden ist er ja nicht damit. Stimmt. Hat ein kleines Geschmäckle. Aber nur ein kleines. Ich liebe das Wort Geschmäckle. Ja. Sonst hatte ich eigentlich nichts mehr zu der Szene. Ja. Ich fand, wie gesagt, war ganz gut ineinander gewoben, die Handlungsstränge. Und man hat das Gefühl, man steht so kurz vorm Höhepunkt. Alles kann zusammenbrechen. Und man hofft natürlich jetzt zu dem Zeitpunkt auch noch, dass die Zwerge die Elben unterstützen. Ja. Sollen wir dann zurück zu Elrond nach Eregion. Der begibt sich nämlich in die Schlacht mit den Orks und führt einige der Kavallerie an die Mauer von Eregion. Sein Pferd wird von einem Ork getötet und Elrond katapultiert seinen Mörder an die Stadtmauer von Eregion. Die Orks kommen währenddessen mit dem Ramburg weiter voran und können Teile der Mauer abbauen. Oder Ravager. Ravagen, rausreißen, wie auch immer. Ravagen. Ja. Ich habe den ersten Punkt, den ich habe. Das hat mich wütend gemacht, alles. Das hat mich wirklich fast alles wütend gemacht. Hier erlebt ihr den wütenden Jonas Ressel. Hier ist mir auch zum ersten Mal richtig aufgefallen, wie im Hintergrund die Kampfchoreos der Schlacht so fake wirken. Das hat mich gar nicht so aufgeregt. Okay, es gibt so drei Bewegungen, die ganze Zeit machen. Also so und so. und so dann nochmal so. Schnell mit dem Geräusch. Ja. Ich finde schon, dass es insgesamt wieder stabil aussieht. Also es ist jetzt inszenatorisch wieder nicht kreativ. Also wenn wir jetzt über die Schlachtszenen reden, ich fand sie gut, aber man hat halt wieder hier kein Gefühl für den Raum. Also wo genau finden sich jetzt die Elben? Man sieht ein, zwei, aber so diese Formationen oder mal, wie du schon gesagt hast, mal rauszutreten aus der Menge, das macht man halt nicht. Ja, weißt du, was mich am allermeisten an dieser ganzen Sequenz genervt hat? Das gehört vielleicht noch ein bisschen dazu. Was denn? Wann haben die Elben denn plötzlich den Angriff gestartet? Ach so, ja. Also es geht mitten rein in die Action und so Elrond kämpft direkt wieder und so. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ja, was haben Elrond und Gil-galad miteinander geredet? Was haben die beschlossen? Greifen die jetzt an? Warum haben die Orks einfach nicht hinterrücks jetzt Elrond getötet, wenn es plötzlich rein? Also es hat mich alles, das hat mich richtig wütend gemacht, weil es geht halt so, ne? Ja, ja, der ist aus dem Zelt raus, er geht zurück, wir sehen das aber alles und es geht direkt mitten ins Kämpfen rein. Also da wird halt auch wieder überhaupt keine Spannung abgebaut, es geht einfach rein. So, ich hab mich so gewundert, haben die vergessen, irgendwas reinzuschneiden oder sowas? Ja, du es nochmal sagst, weil wir haben ja die Szene davor, wo er umzingelt wird von Orks und so wie ich das im Gedächtnis habe, sehen wir ja wirklich nicht, wie dann gar nicht dazwischen, was da passiert, weil er ist ja dann an einem ganz anderen Ort auch. Ja, und plötzlich sind andere Elben auch da. Mhm, also ich meine, der Kampf hat offscreen angefangen. Das macht man doch nicht. Das macht man wirklich nicht. Da hast du vollkommen recht. Warum bremst man den Kampf, macht eine Verhandlung und dann geht's, also dann ist man mittendrin. Ja, das ist ganz, ganz komisch. Ich, ohne Witz, ich habe das schon so fast übersehen, weil ich die ganze Zeit auch nur so war, das ist alles weird und irgendwie, man weiß nicht, wo die Elben sich gerade befinden, aber offensichtlich wurde da was Großes rausgeschnitten. Also, ja, ich finde, das ist oder gar nicht gedreht. Oder keine nicht Ahnung. Gedreht. Ja, das ist auch später, kommt das auch nochmal für mich kam das auf als Kritik. Deswegen passt das richtig gut dazu, dass Rings of Power in dieser Szene ganz, ganz viele Sachen uns nicht zeigt, die richtig wichtig gewesen wären. Und dann auch diese Szene mit diesem Pferd. Also, ne, es gibt diese Szene, ein Ork schneidet dem Pferd von Elrond so am Hals so einen Kratzer rein. Und das ist dann natürlich tot. Ich fand es ein bisschen witzig, wie er dieses Messer ableckt und der sieht aus wie der glücklichste Ork der Welt. Ja, ich habe auch gedacht, auch gönnt den Orks doch mal. Ja, da darf ich so will man ja eigentlich sehen. So, ja, ich finde an sich fand ich dann wieder gut, dass sich dann Zeit genommen wurde, das zu zeigen. Also, dass halt Elrond um das Pferd trauert, weil das ist ja auch schon sowas Elbenmäßiges wieder, also so eine Wertschätzung von Natur und Tierreich. Was ist mit dieser Beziehung von Elrond und dem Pferd? Das wird plötzlich so etabliert. Ja. Davor sitzt er einfach auf dem drauf. Ne? Ich meine. Kann man nicht einmal zeigen, so wie er den Kopf tätschelt, so ein, zwei Szenen davor oder sowas? So, ich meine, es gibt überhaupt keine Beziehung zwischen Elrond und diesem Pferd, außer dann, dass man halt dann im Ergebnis sieht, dass es drum trauert. Aber wenn du jetzt zum Beispiel das vergleichen würdest mit, was mit Aragorn ist und Brego oder mit Schattenfell und Gandalf, wenn die in Herr der Ringe am Ende gestorben wären, ich hätte geheult. Ja, das stimmt. Weil da gibt es eine Verbindung zwischen den beiden. Ja, klar, das wird hier halt auch nur dann so ein bisschen da raufgeworfen, so ein bisschen, diese Szene. Also um dann nochmal so eine Art Verlust zu zeigen. Ja, so ein bisschen Drama, aber es ist halt auch nicht, es ist einfach nicht gut geschrieben oder nicht gut inszeniert, nicht gut geschnitten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, und wusstest du, das ist jetzt hier nochmal ein kleiner Sidefact von den Produktionen. Pferde haben vier Beine. Das wissen sogar Orks. Genau. Sorry. Ja, die essen die nämlich gerne. Aber dass am Set von Rings of Power ja tatsächlich auch eine Tragödie sich ereignet hat und ein Pferd gestorben ist bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel. Und ich hoffe nicht, dass das die Szene war. Ich will nicht drüber lachen. Die haben es einfach getötet. Die haben es einfach on air. Nein, aber tatsächlich ist es bei einem Testlauf passiert für die zweite Staffel. Und obwohl Tierschutzorganisationen Konsequenzen gefordert haben, gab es jetzt keinerlei. Also es gab keine Beweise, dass jetzt Star Rings of Power irgendwas falsch gemacht hat, weil das Pferd hat halt einfach einen Herzinfarkt. Oh. Ja, das ist natürlich sehr schade. Ja, das ist wirklich sehr schade. Und ich weiß nicht. Das war jetzt so ein trauriger Fakt. Ja, wo ich mich in Rage geredet habe, jetzt muss ich mir. Ich hole dich nochmal hier runter. Komme ich mit meinen Gefühlen jetzt gerade klar. Nee, es gibt dann auch diese Szene mit diesem Katapult. Sollen wir da mal drüber sprechen? Ja. Oder hast du noch irgendwas Spezielles vorbereitet? Ja, ich habe hier auch nochmal aufgeschrieben, die Elben haben nichts dagegen gemacht, die Mauer zu stabilisieren. wie Celebrimbor meinte. Ja. Mir fehlen auch hier smarte Einfälle. von Belagerung, dass man irgendwas runterwirft. Das sehen wir ja später erst, dass sie irgendwie so Steine runterwerfen oder dass irgendwas veranstaltet wird auf der Elbenseite. Also ich habe niemals gedacht, dass Elben so dumm sind in der Belagerung. Aber die haben diese Feuerfrisbees. Ja, cool. Ja, irgendwie, die stellen sich halt so ultimativ dumm an. Steine. Ja. Und ich will, dass die Elben hier auch gezeigt werden, dass sie sich um ihre Stadt bemühen. Ich habe auch wieder das Gefühl, Rings of Power hat dann das Gefühl, ich habe das Gefühl, Rings of Power hat sich entschieden, hier steht auf dem Blatt, die Elben verlieren ihre, also Region fällt. Also, das heißt, die Orks müssen 10-2-1 überlegen sein und die Elben verlieren die Mauer. Ich weiß nicht, wie das ist. Das ist nur eine Vermutung von mir, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute, die sich um diese Belagerung gekümmert haben, dass die nicht die nötige Erfahrung haben, die berufliche Erfahrung, um sowas so gut umzusetzen. Oh, krass, okay. Ich weiß es nicht. Also mich würde mal interessieren, was da so sich dabei gedacht wurde. Ja, genau. Auch so, ich meine, es kann ja auch sein, dass viel im Schnitt dann einfach so rausgefallen ist, zum Beispiel. Aber so generell hatte ich das Gefühl, dass diese Belagerung von Leuten gemacht wurde, die das so zum ersten Mal machen. Mm. Ja, ich zumindest haben wir auch schon angemerkt, dass es so wirkt, als wären so einzelne Standard-Shots oder Sachen, die du machen kannst, um noch nicht mal kreativ vorher hervorzustechen, sondern einfach nur, ne, das Handbuch der Belagerungen einmal abzufrühstücken, dass selbst das nicht gemacht wurde, dass Sachen rausgeschnitten werden, die einem einen logischen Überblick geben über das Schlachtfeld, über die Sachen, die Handlungen, über die beiden Seiten. Und damit du überhaupt mitfiebern kannst, wer von beiden gewinnt, musst du ja erstmal verstehen, was da gerade abgeht. Ja. Und ich finde, wenn dann einfach so gefühlt die eine Seite gar nichts macht und sehr konfus wirkt und sowieso ja krass unterlegen ist, dann ist das ja auch nicht mehr spannend. Ja, ich finde auch, gerade in der Folge, so, wenn ich mich zurückerinnere, als ich die erste Folge geschaut habe, die fand ich so vom Schnitt, von der Atmosphäre, die fand ich wirklich perfekt. Die hatte so einen richtigen Flow. Und alles, was da jetzt so gut gemacht wurde, habe ich das Gefühl, wurde in der Folge verkackt. Hm. Ja, weiß, was du meinst. Ja, und es gibt ja auch diese Szene mit Elrond und dem Katapult. Und ne, das soll ja auch badass wirken und so vielleicht ein Mini-Comic-Relief reinbringen, wie dann Elrond sagt, stirb und den Ork per Katapult nach Eregion feuert. Aber hat er sich mal überlegt, der feuert gerade mit einem Katapult auf die Stadt, die er retten will. Mhm. Ja. Und ne, das wird dann so in der Serienlogik so abgetan, da sind nur so ein paar kleine Steinchen drin, das macht dann nichts. Ja. Aber so logisch gesehen würde da ja ein großer Stein drin sein und der würde dann Schaden einrichten. Das stimmt, ja. Das ist so dieses, wir brauchen das für die Effekte, also für so den Effekt, den das bei uns hat, dass man sagt, oh, Elrond ist so cool und das ist so dann, funny. Ich weiß nicht, wie du das fandest und dann der Ork wird dahin geschleudert und dann fällt er auf den Boden und dann gibt's noch so eine, ich finde, viel zu lange Einstellung auf den, fand ich. So, da wird so gezeigt, so, ja, der ist tot, das habe ich mir schon gedacht. So, ist das jetzt jemand Spezielles? Ja, wenn das jetzt auch der nicht. Glück gewesen wäre, hätte ich das verstehen können. So, dass das halt so ein Bossgegner ist, den man dann. Gag. Ja, was? Nee, ich dachte, du machst dass er kein Glück hat, oder was? Nein, das ist irgendwie so, weil Glück, also ich meine, sorry, aber ich finde auch die Orks, nur weil die Namen haben, also ich finde trotzdem nicht, dass die so gut etabliert wurden. Dass wir was fühlen, also wenn die jetzt sterben würden. Ja. Aber ja, du meinst Papa-Ork, Glück. Ja, wenn der zum Beispiel jetzt darüber geschleudert werden wäre. Ja, dann hätte er wenigstens ein bisschen mehr Wirkung für die Handlung gehabt. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber an sich voll, ich fand die Szene, ja, das war halt wieder so dieses unnütze Scharmützel, was uns dann gegeben wird, anstatt zu zeigen, wie die Elben in die Schlacht ziehen. Ja. Das ist ja auch total die komische Priorisierung, finde ich. Ja. Ich kann schon nicht mehr reden, Leute. Ja, und ich will noch ein Wort zum Ravager verlieren. Ich finde es gut, dass man mal was Neues zeigen will. So ein neues Belagerungsgerät, das irgendwie anders funktioniert. Aber irgendwie hat dieses Gerät für mich überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Also, wie das funktioniert. Das ist ja so ein bisschen wie ein umgekehrter Skorpion, der Stücke aus der Mauer herausreißt. Ich war nicht wirklich gut in Physik, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht so funktioniert. Wie meinst du? Das ist ja ein Torsionsgeschütz, dass du mit dieser Energie das gar nicht schaffst, da überhaupt was aus der Mauer rauszureißen. Da bin ich maßlos überfragt. Keine Ahnung. Wenn du das jetzt sagst, dass das keinen Sinn ergibt, dann unterschreibe ich das. Warum brauchen wir so eine komplizierte Waffe? Hättest du nicht einen Rambock einfach getan und hat Eregion nicht ein Tor vielleicht, das man eher einrammen könnte, statt statt die Mauer? Ja, das habe ich mich auch gefragt teilweise. Vor allem bei dieser Waffe, auch sorry, ich muss noch eins sagen, diese Waffe, die ist ja, die wird so langsam nachgeladen. Das nächste Mal, wenn die einmal so rausfeuert oder so, das, wir sehen das ja, das dauert ja irgendwie ewig, dass da was passiert. Ja, sie sagen ja auch, sie brauchen bis zum nächsten Morgen, um diese Mauer, also so, ich glaube auch, so ein Brambock an einem Tor wäre definitiv effizienter gewesen. Und ich finde auch, dass das ja auch wieder so konstruiert ist, dass dann Celebrimbor auch später noch sagt, das ist der dünnste Teil der Mauer. Und da war ich dann auch so, wissen die Orks das? Das wurde etabliert. Bei, ne, bei der Schlacht von Helm's Klamm wurde das gesagt von Saruman. Das war sein Plan, das hat man gemerkt. Ne? Das hat er ja dann Grima Schlangenzunge erzählt. Da wurde das etabliert, dass das die Schwachstelle ist. Und das hat ja schon von vornherein einfach Spannung erzeugt, weil du im Hinterkopf immer wusstest, der weiß, da ist eine Schwachstelle. Ja, genau. Aber wir wissen, bei dieser Belagerung weiß man gar nichts. Nee. Da passieren einfach, es passieren Sachen. Genau, es passieren Sachen und dann wird erwartet von uns, dass wir da investiert drin sind. Ja. Aber so läuft es nicht. So läuft es hier nicht, Leute. Okay. Lass uns zur nächsten Szene kommen, oder willst du noch was sagen? Nee, ich habe alles gesagt. Ja. Wir wechseln zurück ins Ork-Lager zu Adar. Ich habe mir aufgeschrieben, Adar ist kein guter Papa. Ja, aber was passiert denn da in der Szene? Adar ist kein guter Papa, Punkt. Nein, die Orks berichten, dass die Mauer zu durchstoßen noch etwas länger dauert, und zwar bis zum Morgengrauen. Die Belagerungsmaschinen müssen dran glauben, Uruks sterben. Aber Adar opfert die Uruks bereitwillig. Er will Sauron um jeden Preis vernichten und er bemerkt, dass Galadriel mittels der Brosche von Elrond geflohen ist. Ja, und ich muss auch sagen, ich finde diese Obsession von Adar mit Sauron, finde ich super, also ihn auch zu besiegen, finde ich super interessant. Ich finde das eine so der größten Stärken von The Rings of Power, weil selbst unter den Bösewichten, man denkt, es gibt eine böse Seite und selbst da herrscht so Uneinigkeit, so zwei Strömungen. Es gibt nicht einfach nur das Böse, was das Gute besiegen will, es gibt auch so das Böse, was so das absolut Böse besiegen will. Und das ist ja super spannend. Das gab es ja auch schon in der Herr der Ringe mit Saruman und Sauron. Und Sauron hatte ja gedacht, dass er Sauron dann irgendwie, dass er es irgendwie schafft, den zu besiegen und dann selber die Macht zu übernehmen. Und ich finde aber, hier ist er auch nochmal, doch nochmal ambivalenter, weil ja Adar wirklich auch so moralische Motive hat, wie zum Beispiel so seine Kinder zu beschützen oder auch den Uruks einen Lebensraum zu geben, weil sie ja doch auch, wenn sie niemanden anderen so verletzen, was ja dann ein bisschen die Prämisse ist, also was sie dann schon durchziehen müssten. Und er wurde ja auch ein bisschen zu dem gemacht, was er halt ist. Und bei Saruman, der ist er halt böse geworden. Eben, der bei wurde ja Adar von der wurde Macht böse gemacht. Eher, also der wurde von der Macht eher angezogen. Und ich finde, Adar hat ja so einen eigenen Antrieb erstmal losgelöst von irgendwie Anspruch und Herrschaft über Mittelerde. Ja, und wir haben jetzt auch schon in der Staffel so einige Szenen bekommen, in denen Orks an Adars Plänen zweifeln, stellvertretend auch vor allem durch Glück, a.k.a. der Ork-Daddy. Daddy Ork. Ja, und Adar will Sauron besiegen, komme was wolle, egal was es kostet. Und sein großes Ziel war es ja aber, die Orks zu befreien und ihnen ein schönes Leben zu ermöglichen. Und langsam hat man auch so das Gefühl, finde ich, dass Adar sich in irgendwas, also in etwas verrennt. Und das ist ja auch so das Dilemma. Er muss hunderte, wenn nicht sogar tausende Orks opfern, um Sauron zu besiegen. Aber eigentlich will Adar ja, dass es den Orks gut geht. Und die Uruks kommen jetzt langsam so auf den Trichter. Das ist es wirklich so gerade die gute Idee, tausende von uns zu opfern, dass vielleicht am Ende gar nicht niemand mehr übrig ist, nur um Sauron zu besiegen. Also es gibt dann halt sogar innerhalb der Orks so unterschiedliche Strömungen. Finde ich auch sehr interessant. Und ja, generell das Rings of Power kann manche Sachen doch auch ganz gut. Würde ich dir zustimmen. Ich finde auch, dass das ein spannendes Element war. Und ich finde auch, ob er jetzt realisiert, dass die Orks, also das habe ich mich gefragt, ob er das gerade dann realisiert, dass auch die Orks sie haben gehen lassen. Also dass er jetzt da auch nach der Schlacht vielleicht noch mal Glück beiseite nehmen muss und sagen muss, wieso hast du das gemacht? Ja. Sollte ich vielleicht meinen Führungsstil verändern oder so? Ja. Und was ich auch spannend finde, ist, die Orks haben ja anscheinend einen Totenkult. Das sehen wir. Sie verbrennen ihre gefallenen Orks. Ihre Brüder und Schwestern. Ja, was auch immer. Ja. Und das sehen wir ja in der nächsten Szene, wo Galadriel dann auf der Flucht ist. Genau. Sie macht ja einen auf Assassin's Creed und versucht dann durch das Ork-Lager zu entkommen und wohnt dann so dieser Ork-Bestattung. Ja, und ich finde, das unterscheidet ja auch so die Orks so schon von den Büchern und den anderen Filmen, die bisher gezeigt wurden oder was man gelesen hat. da wirkt es nicht so, als ob die groß trauern oder groß Bock haben, da bei einer Bestattung beizuwohnen. Und dieser Serienkanon, der die Orks noch ein bisschen mehr zeichnet, finde ich eigentlich super interessant. Lässt sie ja hier auch wieder in einem guten Licht dastehen, auch wenn wir dann in der nächsten Szene wieder irgendwie sehen, dass sie gerade Elben abschlachten und so die Zeit ihres Lebens haben. Aber trotzdem ist es ja unterfüttert, dass die Orks haben so ein bisschen, ja, ich find, dass sie nicht das, absolut böse sind. Ja, oder es macht sie ja auch greifbarer und menschlicher. Und ich finde schon, dass es ja dann in der Peter-Jackson-Trilogie auch zu kurz kommt, weil da wirken sie ja wirklich wie so einfach gar nicht existierende Lebewesen, ja, die irgendwie Praktiken haben und Traditionen. Und ich finde, dass es, ja, das macht schon so viel spannender. Ich finde aber beide Herangehensweise halt interessant. Das eine ist halt so wirklich gut gegen böse. Das ist halt so was, auch so was Archetypisches, was schon sehr oft erzählt wurde. Aber es ist halt auch eigentlich, ne, Peter Jacksons Trilogie ist auch super. Es hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Aber jetzt halt so eine neue Seite zu zeigen, ist halt auch spannend. Finde ich. Ich finde es sogar besser. Also ich würde sogar sagen, für mich persönlich ist es immer spannender, sowas aufzubrechen. Mhm. Weil es ja auch schon so oft gemacht wurde. Also natürlich steht das dann in dem Kontext, dass es so eine Trilogie gab, auf die man aufbaut, die das halt abbildet. Aber so natürlich ist es auch in Star Wars oder sowas spannender, wenn Siths mal in den Fokus genommen werden, anstatt immer nur, oder die Jedi auch zu hinterfragen. Also es ist ja immer, das macht es ja gerade erst guckbar. Oder so zumindest, dass man dann nochmal was exploriert, was man vorher irgendwie nicht thematisiert. Ja, einfach mal was Neues zu zeigen. Voll. Aber ich gucke gern Neues, ich gucke gern alles. Also ich guck gern alles. Jonas guckt gern alles, aber guckst du auch gerne, wie Galadriel entflieht? Also wie fandest du die Szene denn generell? Also dass ja dann auch Galadriel dem nochmal beiwohnt und dann nochmal merkt, dass Orks sowas haben. Also das kann ja auch heißen, dass sie jetzt vielleicht die Orks nicht mehr so, so antagonisiert. Zu 100%, also nicht mehr diesen Ork-Genozid treiben will, den sie in der ersten Staffel schon angekündigt hat. War ja schon sehr drastisch. Nee, das fand ich generell ganz gut. Auch, und dass sie Arondir trifft. Dass sie Arondir trifft. Ich finde, das ist halt super spannend, auch für ihre Figurenentwicklung, einfach, dass sie sich weiterentwickelt, dass sie halt nicht die Galadriel bleibt, die so wie in der ersten Staffel, die einfach genervt hat, sondern dass sie sich jetzt halt weiterentwickelt und zu der Galadriel wird, die sie dann am Ende im dritten Zeitalter sein soll. Und dass sie einfach so ein bisschen breiter aufgestellt ist, so ein bisschen offeneres Mindset hat. Ja, ich verstehe, was du meinst. Dieser Dialog mit ihr und Arondir, also erstmal Arondir und sie haben sich ja auch seit der Schlacht in den Südlanden nicht mehr gesehen und Arondir ist ja auf Rache aus, er will sich ja an Ada rächen und dass Galadriel diejenige ist, die ihn auffällt, passt ja auch, weil sie hat ja auch ihre Rache hinterfragt und hat gemerkt, dass so ihre Rache sie nirgendwo hingebracht hat. Das war ja ihr Antrieb in der ersten Staffel. Eben, und jetzt ist sie ein guter Guru für Arondir, dass sie ihm sagt, dass seine Kraft auch als Soldat ja gebraucht wird in der Schlacht und dass es sehr schade wäre, ihn zu verlieren. Ja, also generell, was sie mit Galadriel in der zweiten Staffel gemacht haben, finde ich auch sehr gut. Was mich so ein bisschen an der ganzen Szene gestört hat, war, dass Ada bemerkt, dass Galadriel geflohen ist und er unternimmt dagegen nichts. Er ist kurz sauer und dann geht er zu der Bestattung und verbrennt und sagt ein, zwei Worte und dann ist gut. Also es gibt nicht mal irgendwie so einen Alarm oder sowas, dass es für Galadriel irgendwie noch schwieriger ist zu entkommen, sondern Das fand ich so ein bisschen komisch, dass einfach nichts passiert. Er sagt ja einmal find her oder sowas, oder? Also er sagt zumindest irgendwas zu einem anderen Ork, dass er bemerkt hat, dass die weg ist. Ja, aber es ist ja, mehr tut er nicht, das stimmt, du hast recht. Ja, das ist, da war, an dem Punkt war ich auch schon so, ja, okay, lasst uns einfach sie zeigen, weil sie muss ja es rausschaffen, aber es hätte auch noch mal brenzliger für sie sein können. An sich fand ich die Szene auch, wie sie sich da durchschlängelt und verstecken muss. Wir hören ja zum ersten Mal eine Orkfrau. Wir hören auch eine Orkfrau, das fand ich auch spannend, dass die dann gezeigt wird, wie sie da auch so Invaliden da irgendwie abtransportiert oder Tote. Ja. Und ich weiß nicht, so dass die Inszenierung fand ich gelungen, aber dann wiederum gab es wieder so ein, zwei Momente, wo ich so dachte, ah, das ist so unsauber. Das, was Ada macht, keine Ahnung. Ja. Sollen wir zum nächsten übergehen? Okay. Wir gehen zurück zu Durin. Durin, er trägt seine Rüstung und die Zwerge machen sich am westlichen Tor für den Kampf bereit, kurz bevor er von Nabi aufgehalten wird, der blutüberströmt von seinem Vater, Durin dem Dritten, berichtet und dass dieser Navis Männer angegriffen hat und anfangen will zu graben. Durin, der Jüngere, muss sich jetzt entscheiden, Elrond zu helfen oder seinen Vater aufzuhalten. Ja. Ich habe nur eine Sache dazu zu sagen, Xenia. Was denn? Coole neue sexy Outfits in Mittelerde. Präsentiert von Jonas Ressel und Xenia Popescu. Das ist keine Sekunde zu lang, dieser Einspieler. Ich finde es genau richtig lang. Durin hat eine neue Rüstung, die wir jetzt zum ersten Mal sehen. Und die hat mir sehr gut gefallen. Sie sieht sehr zwergisch aus und er trägt eine Art verzierten Gürtel. Und da sind Runen drauf, die aussehen wie ein K, so ganz oft hintereinander gesetzt. Und in der Runenschrift Kirth steht das K für den Buchstaben R. Und meine Theorie ist, da steht Rrrr. Oder Rattig oder sowas. Nee, das sind nur Rs. Okay. Das sind Rrrr. Na gut. Aber auch toll. So mache ich auch, wenn ich Durin sehe. So, ja, das ist auch so ein bisschen witzig. Das war echt so ein Information-Dump in dieser Szene. So, Durin gräbt selbst, der Balrog könnte jetzt jeden Moment entfesselt werden und die Zwergenarmee muss in Moria bleiben. Punkt. Zack, weiter. Das war mein großes Manko in dieser Folge. Ihr denkt vielleicht, das waren die anderen 5 Sachen, die uns schon aufgeregt haben. Nein, es war diese Szene, die mich am meisten gestört hat. Ich finde, also dieses Dilemma ist mir so zu konstruiert, weil das ist ja jetzt voll entscheidend. Also das ist ja der Moment, wo Durin aufgehalten wird, Aeron zu unterstützen. Und das ist der Grund, wieso in Rings of Power Eregion fällt. Das heißt, so, das ist ja voll essentiell, dass sie das auch genauso mit so viel Druck aufbauen, dass Durin der Ältere jetzt da Kamikaze macht und so 50.000 Zwerge niedermetzelt, habe ich jetzt auch nicht wirklich gesehen, dass das alles offscreen passiert, dass wir das nicht sehen. Also Navi kommt einfach blutüberströmt zu Durin, dem vierten, hin und sagt, dein Vater ist ausgerastet. Also dann zeig mir doch, wir sehen doch auch noch, wie Durin aufsteht. Das ist unbefriedigend. Ne? Das ist so unbefriedigend. Das sind halt Szenen, die so wie eben schon voll wichtig sind, die einfach rausgelassen werden. Und das ist dann voll halt so Show-Don't-Tell-Prinzip mit den Füßen getreten. Ja. Wenn dann Navi sagt, ja, dein Vater ist übrigens ausgerastet und das heißt jetzt, dass wir unsere Tore schließen. Tell. Und ich finde, die Dringlichkeit des Szenarios kommt null bei uns an und das hat mich sehr enttäuscht, weil darauf habe ich auch ein bisschen gewartet. Was wird jetzt passieren mit Khazad-dûm? Bricht dann irgendwie der Balrog aus in dem Moment, wo Eregion angegriffen wird? Ist das der Grund, wieso die Tore schließen? Weißt du, was man zeigen hätte können? Du musst ja nicht mal zeigen, wie Durin der Dritte die Zwerge abmetzelt. Du zeigst einfach so eine Szene von hinten, er hackt in diesen Tunnel hinein und hinter ihm sind irgendwie so auf dem Boden ein paar tote Zwerge verteilt. Mhm. Und dann hält er kurz inne, weil es hinter der Wand brummelt oder sowas. Sowas. Und wir haben ja auch genug Szenen schon gesehen, wo der Balrog kurz vorm Angriff ist. Ich habe da überhaupt nicht dran nachgedacht. Ich habe nur gedacht so, okay, das war jetzt ein Information-Dump. So zack, das ist so und so und du musst dich jetzt entscheiden. Ja, so wie ich eben, dass ich nicht realisiert habe, dass die Szene auch wichtig gewesen wäre mit dem Angriff. Ja. Ich glaube, wir sind beide dann schon so richtig auf so, das ist so viel schiefgelaufen in der Folge. Modus. Ja, ich finde, das ist läppert sich. Und ich finde, dafür, dass das dann ja am Ende entscheidend ist, weil da muss man ja auch noch mal gucken, wie wichtig sind die Szenen und wie wichtig sind die hinzukriegen. Und das ist ja mit Anatar und Celebrimbor haben sie genailed, diese wichtige Szene. Ja. Und hier, weil ich frage mich halt, ob wir dann jetzt, das sind die letzten Szenen vielleicht, die wir von Khazad-dûm ja auch sehen, weil dann ja danach gesagt wird, dass die Tore geschlossen sind. Und klar kann ja auch noch sein, dass wir dann jetzt in der letzten Folge noch mal schauen, wie Khazad-dûm, also wie Durin das mit seinem Vater handhabt. Aber so oder so, dafür, dass Elrond dann so enttäuscht wird von seinem Freund und das so eine schwierige Entscheidung ist, wird mir das einfach zu wenig erforscht in der Szene. Ich habe das Gefühl, es fehlen einfach 2 Folgen in dieser Serie für diese Staffel. Ja, oder einfach, dass die Folge das nicht gut gepaced hat oder dass das nicht gut erzählt ist. Vielleicht sollte man das nochmal von der ersten Staffel an remaken. Ein bisschen nicht. Ja. Sollen wir jetzt wieder zum Guten zurückkommen? Nach Eregion zu Anatar und Celebrimbor? Oder jetzt Sauron. Jetzt können wir ihn ja beim Namen nennen. Der spricht mit Celebrimbor. Aber er sieht noch nicht so böse aus. Er sieht noch nicht so böse aus. Muss er noch mal braune Haare kriegen, meinst du? Ja. Dass es hier blondhaarige Leute dann einfach vorziehen. Er spricht mit Celebrimbor in der Schmiede über das Danach. Und Sauron erklärt ihm seine verquerte Logik, wer hier wen manipuliert hat. Celebrimbor versucht dann, die Menschenringe zu zerstören, indem er sie ins Feuer wirft. Yes. Ich habe bei diesem geheilten Mittelerde habe ich aufgehorcht. Sauron redet davon, dass alle Opfer, die er und Celebrimbor gebracht haben, es wert sind, Mittelerde dadurch zu heilen. Und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass Sauron in seiner Urform als Maedhron Planung und Ordnung liebte und ihm Chaos zuwider war. Und im Prinzip ist er auch so eine zutiefst tragische Figur, wenn man sich das mal überlegt, weil ja, für ihn heiligt der Zweck eben die Mittel, also die Wesen Mittelerdes zu unterwerfen, um Mittelerde schöner zu machen. Aber eigentlich ist das ursprüngliche Ziel ja gewesen, die Welt für jeden schöner zu machen. Bloß hat sich Sauron halt so ein bisschen da drin verrannt. Und das unterscheidet auch Sauron grundlegend von Morgoth, also von seinem Meister, weil Morgoth wollte alles, was gegen seinen eigenen Willen geht, auslöschen. Seines Lebewesen, wie zum Beispiel Elben oder Menschen. Ihre bloße Existenz hat ihn wütend gemacht und er hasst sie schon alleine dafür, dass sie so schwach sind. Und Christopher Tolkien hat auch darüber philosophiert, dass Morgoth seine eigenen Schöpfungen wie die Orks am Ende zerstört hätte, wenn sie ihm dabei behilflich gewesen wären, Menschen und Elben auszurotten. Und das geht sogar so weit, dass Arda irgendwann in ein formloses Chaos gestürzt worden wäre, wenn Morgoth irgendwie gewonnen hätte. Und sein großes Ziel war eben Nihilismus. Mhm. Und bei Sauron auf der anderen Seite, der wollte Menschen und Elben nicht auslöschen. Der sagt ja auch, Anatar sagt ja in der Szene auch, for what he wished to destroy, a wish to perfect. Er wollte nur den Willen der Menschen und Elben dominieren. Er wollte die Welt nicht vernichten, sondern seinem Willen beugen. Und weil in ihm steckten ja durchaus noch positive Absichten, die aus dem Guten entstammten, in dem er geschaffen wurde. Und es war ja allein Melkor, der vor der Erschaffung des Universums und Arda die Musik der Ainur gestört hat. Und Sauron war ja von Anfang an nicht böse. Ja. Er wurde einfach böse gemacht. Und Melkor war im Prinzip schon immer böse. Und das ist so dieser große Unterschied zwischen den beiden. Ich finde das auch wahnsinnig spannend, wenn man so überlegt, so, dass Sauron ist schon böse und ist ein mega Arschloch, aber in ihm steckt doch noch so ein kleines bisschen was Gutes. Und das erforscht die Serie halt hier im Vergleich zu der Peter Jackson-Trilogie, wo er einfach der Teufel ist. Ich finde auch, das ist ein Aspekt, den man nicht so unbedingt im Kopf hat, wenn man so Herr der Ringe schaut oder liest, weil das ja dann eher derjenige ist, der da der Nummer 1 Feind ist und dass der Bösewicht für die Geschichte, aber dass das größere Übel dann im ersten Zeitalter Morgoth war, das merkt man dann erst im Silmarillion. Aber ich finde das so gut, dass die Serie das dann so nochmal den Bogen schlägt zu Morgoth und auch die Beziehung zwischen Morgoth und Sauron so explored, also dass es dann darum geht, dass Sauron irgendwie von ihm so gefoltert wurde und dass dann dass Celebrimbor ähnlich jetzt von Sauron gefoltert wird. Also ich finde, das schlägt ja dann auch nochmal diese Parallele zwischen den beiden. Also das, ich habe ja eben schon gesagt, dass Celebrimbor genauso so perfektionistisch ist wie Sauron. Und das finde ich dann doch spannend, das finde ich auch gut geschrieben weiterhin, dass die Serie weiß, wie Morgoth tickt, wie Sauron tickt und wie Celebrimbor tickt und dass das in der Story schon angelegt ist, dass das voll Sinn ergibt, dass dann Celebrimbor instrumentalisiert wird, wie Sauron einst von Morgoth. Ja und ich finde, die Serie bildet das gut ab. Ja, ich finde auch so später in der Szene, wir haben ja bisher Halbrand oder Anatar nur als diesen großen Verführer gesehen und er hat halt in der ersten Staffel vor allem Galadriel und jetzt in der zweiten Staffel Celebrimbor für seine Zwecke missbraucht. Aber das sind ja immer noch Zwecke, von denen er selbst denkt, dass sie gut sind. Und ich finde, in dieser Szene bricht er halt zum ersten Mal so diese große und übermächtige Fassade, wenn man immer denkt, so, der ist so mit allen Wassern gewaschen, dem kann man nichts vormachen. Man sieht ja, dass Anatar sich selbst belügt und Celebrimbor hat Anatar dazu gezwungen, ihn zu drangsalieren, dass er die Ringe schmiedet, behauptet er. Und Anatar ist nur ein Opfer des Eigensinns von Celebrimbor und Celebrimbor ist eigentlich selbst die Person, der sich selbst drangsaliert. Und ich fand die Szene, das war mein absolutes Highlight in der ganzen Folge, weil wir zum ersten Mal so das Gefühl hatten, dass Anatar eigentlich komplett lost ist und das selber gar nicht realisiert. Dass er sich selber halt, dass er nicht andere nur verführt hat, sondern auch sich selber. Und das macht ihn so viel greifbarer ja auch. Und das finde ich, hier fühlt es sich an, als wäre Sauron wirklich jemand, den man so mitleiden kann schon fast. Ja. Und ich weiß nicht, das, also ich, oh, und dann merke ich dann nochmal, wie gut eigentlich die Folge hätte sein können, ja, wenn man diesen Handlungsstrang gut hinkriegt, und das machen sie ja, ja, und dann diese Schlacht auch noch gut umgesetzt gewesen wäre, das wär, dann, das, ja, hätte Fernsehgeschichte schreiben können. Ja. So schreibt es auf eine andere Art. Ich hatte auch das Gefühl, dass Celebrimbor, ne, der bemerkt ja hier zum ersten Mal, dass, ne, der deckt es ja quasi auf, dass Sauron sich selbst belügt. Und man sieht ja auch so im Schauspiel von Charlie Vickers, dass so, dass der halt so wie so ein Schleier vor ihm ist, ja, so wo er durchblicken kann, ja, wo er sich selbst eine Illusion aufgebaut hat. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Anatar ein bisschen leid tut. Ja, dass er auch vielleicht doch bedauert, dass er das jetzt tun muss. Und er fühlt sich ja dann auch innerlich gezwungen dazu, hat er ja dann auch gesagt. Ja. Und von daher macht es ja dann in seiner Logik auch Sinn, dass er Mitleid hat gegenüber Celebrimbor, weil, ja, er will es ja nicht, aber er wird gezwungen von den äußeren Umständen. Eigentlich ist er ja auch ein Opfer, genauso wie Celebrimbor. Ja. Genauso wie wir. Ja, wir sind die größten, ja, Opfer. Ja, ich habe noch einen Punkt. Den würde ich noch gerne besprechen, auch noch mal, das bezieht sich auch noch mal auf das geheilte Mittelerde. Weil das finde ich einfach so super spannend, weil das ist so ein Konzept in der Welt von Tolkien. Es gibt den Begriff Ada Unmarred und Ada Marred. Also Ada Unmarred ist quasi so ein unverdorbenes Ada und Ada Marred ist ein verdorbenes Mada. Verdorbenes Ada und Ada Unmarred. Also das unverdorbene Ada beschreibt quasi eine Welt, die frei ist von dem Verderben von Morgoth. Und Ada Mard, also das verdorbene. Wie wird das geschrieben? Mard? M-A-R-R-E-D. Mard, okay, und Unmard. Mhm. Und Ada Mard, also das verdorbene Aber, ist der Begriff, der die Welt beschreibt, die von Morgoth verdorben und zerstört wurde. Denn es gab ja schon vor der Erschaffung von dem Universum und von Ada, hat Morgoth mit diesem, ne, die Welt ist ja durch Musik entstanden und er hat da so ein, ich weiß nicht, ich bin nicht, ein Dissklang? Nein, so. Also ein Dissonanz. Dissonanz hat er reingebracht in diese Musik und hat dadurch schon quasi diese Welt verdorben, noch bevor sie entstanden ist. Und Ada war halt noch weitaus schlimmer davon betroffen, weil Melkor ja später auch noch auf Ada für Chaos gesorgt hat. Und der Ausdruck Ada Mard wird normalerweise speziell im Hinblick auf diesen zusätzlichen Schaden verwendet. Also, dass halt diese Welt schon, die sollte eigentlich perfekt geschaffen werden, aber durch dieses Verderben wurde sie eben zu Ada Mard. Aber ich finde es schon, dass da so ja auch, wenn du jetzt wirklich mit so einer Art Religionsphilosophie da rangehst, ist ja dann schon noch spannend, dass dann ja eigentlich Sauron mehr. Weil, also Morgoth hat ja dann die Welt unperfekt gemacht, also, ja, imperfekt, ja, und Sauron will sie ja perfekt machen. Ja. Das heißt, ist ja dann Sauron nicht eigentlich so ein Diener, so Eru Ilúvatars, wenn man das dann so in dem Sinne, ja, könnte man ja fast, ja, schon, ja, so münzen. Schon sagen, ja, ja. Weil ich meine, oft, aber ja, er nutzt halt die falschen Mittel dafür. Ja, ja, es hat ja auch sowas so Faschistisches, finde ich, wenn er, ja, so sagt, er will alles gleich machen und es war gut gemeint. Ja, weiß ich ja nicht, aber an sich, ist es ja auch ganz spannend, wenn man ja so, ne, drüber nachdenkt, okay, wie ist das denn in so einem Christentum? Weil oft sagt man ja, dass ja dann durch zum Beispiel Lucifer, der ja dann auch, ja, jetzt gehen wir in ganz andere, ja, Gefilde, aber sorry, ich habe leider keine Theologie studiert. Trotzdem sagt man da ja immer, dass er dann doch auch so freien Willen eher verkörpert als so Gott. Ja. Weil man dann ja sagt, er hat sich halt, er wollte nicht gehorchen und deswegen ist er gefallen. Ja. Und das sagt man ja dann oft, wenn man so Kritik übt an so diesem ganzen Konstrukt von wegen, ja, ne, Gott und die Engel sind die Guten, aber das ist ja so eine andere Adaption, wie jetzt zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, Chilling Adventures of Sabrina, habe ich letztens erst geguckt. ist es dann nochmal aufgebrochen? Aber egal, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, also spannend, über dieses ganze Ada Mard und Unmard, da können, ja, wir wirklich specialweise drüber berichten. Aber es gibt auch noch den Begriff Arda Healed, also quasi ein geheiltes Ada. Und daran habe ich nämlich, das war so der Ursprungspunkt, wo ich jetzt drauf kommen wollte, weil Anatar eben von dem geheilten Mittelerde spricht. In der Prophezeiung zufolge soll es irgendwann eine letzte Schlacht geben, in der Morgoth zurückkommt und endgültig besiegt wird, quasi so ein Ragnarök in der Welt von Tolkien. Anatar sagt ja auch, I see the end. Und diese Schlacht ist im Prinzip ja auch, das habe ich so als so eine Anspielung auf diese Schlacht gesehen, dass er das Ende sieht. Weil Arda Hild ist dann quasi nach dieser Schlacht, gibt es eine zweite Musik der Ainur. wo dann die Menschen auch mitsingen, wie auch immer das vonstatten gehen soll. Das ist super abgefahren. Und dadurch wird dann Ada Mart geheilt und ist dann Ada Healed. Mhm. Ja, das ist doch so diese ganz wilde Schlacht, wo dann ja auch nochmal alle Helden. Wo alle nochmal alle Helden, rausgekramt werden. Ja, ich erinnere mich. Ja. Und es gibt ja auch diesen wichtigen Begriff bei den Elben: Hoffnung, Estel. Und Elben glauben, dass eines Tages alle Zerstörung und aller Schaden ungeschehen gemacht wird und das Böse endgültig verbannt wird, dass man quasi so einen paradiesischen Zustand hat. Ada Healed. Hui! Machen wir Deckel zu. Ja. Wir haben noch eine Szene, die ja in der Schlacht wieder spielt. Das ist nämlich die nächste. Es ist mittlerweile Nacht geworden und Elrond befindet sich immer noch inmitten der Schlacht. Die Elben Eregions werfen mit Steinen und entzündbarem Material. Ich hab die Sprengstoffelben genannt. Die Sprengstoffelben. Fand ich ziemlich witzig. Die haben Bock-Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Yeah. Was die Orks auch aufzuhalten scheint. Celebrimbor realisiert derweil, dass die Menschenringe nicht durch Feuer zerstört werden können. No shit. Will mit ihnen fliehen und muss sich schmerzvoll von seinen Fesseln befreien. Ja. Danach wird er draußen in Eregion wieder von einem Geschütz getroffen. Das war nicht ein bisschen lustig. Der ist die ganze Zeit nur bewusstlos. Ja. Sobald er wirklich den ersten Schritt macht, wird er direkt gekillt. Ja. Das war aber auch wieder so eine Celebrimbor-Szene, die fand ich auch so wieder super. Also, ne, er sagt ja, whose will is the mightier, bevor er sich den Finger beziehungsweise den Daumen abpackt, um zu entkommen. Und er bezieht sich ja darauf, auf Anatars Erzählung über Morgoth, weil der hat ja in der Szene davor darüber berichtet. Und es ist schon, also ich glaube, es ist, nein, ich glaube nicht, es ist schon eine große Überwindung, glaube ich, ein Körperteil sich abzuhacken. Aber für Celebrimbor steht ja noch viel mehr auf dem Spiel. Er schafft es nicht, die Ringe zu vernichten und deshalb will er mit ihnen entkommen. Und er ist der größte Schmied seiner Zeit. Und seine große Leidenschaft ist die Handwerkskunst. Und mit einem Daumen weniger kann er seine Obsession wahrscheinlich gar nicht mehr so verfolgen, wie er das eigentlich immer getan hat, weil ihm fehlt ja ein Finger. Also der kann ja nicht mehr richtig greifen. Ja, genau. Also ich finde, er verstümmelt sich ja und hier das, für das große Ganze ja, eigentlich. Und deshalb ist mir auch wieder dieser Satz, true creation requires sacrifice, in den Sinn gekommen, weil Celebrimbor eben seinen Daumen opfert und im übertragenen Sinne auch seine Handwerkskunst, um etwas Gutes zu tun, weil das Wort true im Englischen bedeutet ja nicht nur wahr, sondern halt auch so wahrhaftig und treu. Oh ja, stimmt. Ja. Gute Analyse, weil ich finde auch, dass ich da an dieses Zitat denken musste und ja auch noch mal Sauron vorher erzählt hat, dass das ja auch Morgoths Spiel mit den beiden war, dass die immer sich gemessen haben, wessen Willen stärker ist, wessen Wille stärker ist. Oh mein Gott, sorry Leute. Grammatik nimmt ab. Wir müssen uns ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass wir heute schon wieder länger drehen als gedacht. Ja, oh Gott, okay. Aber es gab viel zum Aufregen. Es gab viel zum Aufregen, aber ja, ich will gar nicht mehr so viel zu der Szene sagen. Stimmt dir da eigentlich zu? Ja. Das fand ich wieder gut. Okay, dann kommen wir weiter, weil Celebrimbor wacht wieder auf und wird nach seinem Aufwachen von Wachen abgeführt, die ihm sagen, dass der Lord von Eregion, Anatar, das so angeordnet hat, bis Galadriel, die gute Galadriel, den Schmied rettet. Er übergibt ihr die neuen Menschenringe und will sich Anatar alleine stellen. Meine erste Frage. Wieso sind da so viele Wachen? Warum sind die nicht an der Mauer? Wieso sind die nicht an der Mauer? Das ist wirklich, das kennt ihr wie eine Platte, die so hängt, einfach abspielen die ganze Folge über. Also, weil die müssen doch die Stadt verteidigen. Da sind so 6 Wachen. Elben sterben. Ja, Elben sterben. So 2 hätten ja dicke gereicht. Celebrimbor abzuführen, also der ist ja jetzt nicht der buffe Typ wie im Legendarium von Tolkien, so. Yeah. Der hat jetzt keine Muckis, den kannst du auch einfach abführen, so. Und sie wollten doch einfach nur diese coole Szene später haben, wo sie dann da Sauron umzingeln und er die dann alle abschlachtet, so. Ja. Celebrimbor gibt uns ja dann ein wenig eine Erklärung, wieso er dann diese Schattenseiten von Anatar ignoriert hat. Das fand ich wieder gut, weil er sagt dann auch explizit, ja, er hatte etwas, er hat ihm etwas gegeben, was er wollte, und das ist ja das Motiv von den Ringen der Macht. Also, ne, Ada bekam Kinder, Galadriel bekam eine Armee, Celebrimbor bekam Ruhm und Anerkennung für diese große Kreation, wie einst sein Großvater, und das ist gelungen erzählt. Das ist wirklich, ne, Celebrimbor haben die jetzt wirklich, haben die gut perfekt hinbekommen. Ja. True creation is perfect. True. Requires good writing. Ich finde es dann aber auch gut, dass so diese ich sag mal, ich nenne die mal die Dulli-Elben, dann für Celebrimbor einstehen, als dann Galadriel sagt so, hier, das ist euer Lord. Ich finde es aber schade, dass die Chance vertan haben, die Reaktion dieser Elben darauf zu zeigen, dass sie von Sauron gesteuert wurden. Genau. Also das wird halt schon wieder, die wissen wieder ja noch gar nicht, was Phase ist. Und beziehungsweise, die bekommen das vielleicht mit, was sie gerade sprechen. Aber die reagieren nicht drauf. Genau, so wie schon vom Tod von Medania. Die sind halt wie die Numenora, die dann einfach in einem Moment so sind, Celebrimbor ist verwirrt und verrückt. Und im nächsten Moment so, ach so, Anatar ist Sauron? Ja. Okay, dann nehmen wir dich jetzt mit. Und weißt du, was ich noch viel schlimmer finde, dass die nicht drauf reagiert haben? Die haben sich mit keinem Wort bei ihrem Meister entschuldigt. Das auch, das kommt dazu. Dass sie quasi Anatar unterstützt haben. Genau, das finde ich halt. Dass sie ihn gerade festnehmen wollten. Das ist so eine skurrile Szene gewesen. Ja. Ich fand es generell, ich habe kurz gedacht, dass sich Celebrimbor das einbildet, dass Galadriel auf ihn zukommt. Ja. Und dass das eigentlich Anatar ist. Das wäre viel besser gewesen als die Situation jetzt, weil so das Dümmste auch in dieser Folge ist ja auch wirklich das, was dann Galadriel sagt. Sie redet plötzlich von einem alten Zwergentunnel. Also eine Lösung, wie sie nach Eregion in die Stadt reinkam. Also was ist das für eine krasse Plot-Convenience? So, wir haben noch nie von diesem Zwergentunnel gehört. Wir haben nicht mal gesehen. Wir haben ihn nicht mal gesehen. Wir haben nicht gesehen, wie sie in diese Stadt reinkommt. Also so, und Aaron, die ist ja später auch dann auf den Stadttoren da unterwegs oder auf diesem auf der Stadtmauer. Also wieso wird nicht gezeigt, wie sie entdeckt? Ist das nicht auch eine krasse Gefahr für die Elben? Ich meine, Orks könnten den doch auch finden und dann einfach nach Eregion, da müssen die noch nicht mal dieses dumme Ravenger-Ding benutzen, 8 Stunden lang. Ja. Dann können sie einfach diesen Tunnel entdecken. Also es ist schon ein grober Schnitzer. Ich finde das Zitat, was dann kommt, da habe ich mich gefragt, Jonas, weil du hast gesagt, es gibt ein Zitat, was du das Dümmste findest in der ganzen Serie. Ist es das? Nee, es war Hello, Mr. Maus. Ah, okay. Aber dann finde ich das. Ich glaube, das war Lord of the Gifts indeed. Lord of the Gifts indeed. Das finde ich ist aber da ganz oben mit dabei. Ich habe mir auch noch ein Zitat mitgebracht. Okay. Weil ich das so. Das war so. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich fand es einfach dämlich. Das ist auch dämlich. Also ich weiß nicht, ob wir das Gleiche sprechen. Okay, ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, das, was Celebrimbor dann nämlich zu Galadriel sagt in ihrem Dialog. Ich glaube, ich kann It is nicht. Not strength that overcomes darkness, but light. Sorry, ne? Aber, boah, also erstmal so, Stärke kann ja auch Licht sein. Was meinst du überhaupt damit? Und das ist die platteste Metapher, die ich seit langem gehört habe. Also wenn man wirklich in diese Darkness-Light-Richtung gehen muss, dann hat man auch echt nichts zu erzählen. Sorry, das ist jetzt sehr harsch, aber. Das klingt auch so pseudo-intellektuell. Eben. Also so natürlich irgendwie Darkness und Licht, klar, das symbolisiert dann Elben versus Orks. Und das ist ja auch in Herr der Ringe, steckt das so drin, aber. Der doubled ja auch noch down und sagt dann, for in its presence, darkness must flee. Oh, ja, ich glaube auch, ne, die wollten noch mal drauf anspielen, dass Galadriel da so mit der dunklen Seite der Macht geliebäugelt hat. Aber es ist wirklich dämlich. Ich finde es wirklich ganz unterste Schublade. Vielleicht soll sich es auch auf das Ringgedicht beziehen, weil da können wir auch sorry, das da kannst du das auch einfach eleganter schreiben als sowas. Also ich finde, das ist ja so, natürlich weiß jeder, dass wenn ich das Licht anmache, dann ist die Dunkelheit weg. Also so, das ist jetzt nicht unbedingt intelligent, aber gut. Der hat ja auch viel durchgemacht, der Celebrimbor. Ja, der ist komplett durch. Der ist wirklich komplett durch. Dass er da überhaupt noch sowas vom Stapel lassen kann. Außerdem finde ich, dass Dumbledore das im dritten Harry Potter-Teil sowieso besser sagt. Da sagt er nämlich, Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light. Und das ist eigentlich dasselbe, nur ein bisschen schöner. Das stimmt. Er verabschiedet aber Galadriel dann auch noch mit Namarie. Und das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Das ist ja Quenya für Abschied. Ja, und das habe ich in der letzten Folge auch schon. Ah, okay. Hast du auch noch mal mit dem Gesang von Galadriel. Oh, okay, das ist alles unnötig. Aber wir sind ja eh ein bisschen schon haben überzogen. Deswegen können wir gerne zur nächsten unsere neue gehen. Methode, das aufzunehmen. Ist schon beim zweiten Versuch gescheitert. Vielleicht beim letzten Versuch klappt es nochmal. Aber sollen wir zur nächsten Szene kommen? Lass uns zur nächsten Szene kommen. Elrond und Rian halten Orks auf, die immer noch versuchen, die Mauer zum Einsturz zu bringen. Rian wird jedoch von mehreren Pfeilen getroffen, kann aber auch noch einen letzten Feuerpfeil entsenden, um etwas zum Explodieren zu bringen. Sie stirbt und die restlichen Elben greifen an. Arda schickt den Troll los, trotz dem Risiko, dass er auch Orks töten wird. Arondir ist anscheinend auch in der Stadt Eregion angekommen mit Galadriel und sieht von den Mauern Eregions, wie der Troll auf sie zukommt. Ich habe die Szene genannt Rian ne va plus. Wow, das ist so viel tiefgründiger als das, was Kelly Brümmer gesagt hat eben. Ich wünschte, ich könnte Französisch. Ich will kurz was zu Rian sagen, weil Rest in Peace, Rian. Wir werden sie wirklich sehr vermissen. Sehr? Aber wer ist überhaupt Rian? Die meisten Freunde werden sich fragen, wer ist diese Figur? Ich finde, dass Rings of Power mit diesen Nebenfiguren, vor allem in der zweiten Staffel, dass die echt nicht gut aufgestellt sind, dass die überhaupt nicht wissen, was die mit denen anstellen sollen. Wir lernen Rian jetzt gerade so mitten in Action kennen. Die war zwar mit Elrond unterwegs, man hat die so ein, zwei Mal gesehen, aber sie war da. Es wäre schön gewesen, wenn wir sie kennengelernt hätten. Sie ist eine Bogenschützin, das erfahren wir von ihr. Ja. Und dann wird sie von einem Moment auf den anderen von 6 Pfeilen durchbohrt. Das sah fast schon comichaft aus, ja, wie der plötzlich da gespickt wird mit Pfeilen. Das sollte natürlich wieder so episch wirken, ne, so Boromir wird auch von vielen Uruk-Hai-Pfeilen durchbohrt. Ich meine, das ist ja auch schon fast so eine Art Symbolbild für so Leute in Herr der Ringe, die sich aufopfern, finde ich. Ja, also so genau. Dieses mit dem Pfeilen durchbohren. Also Boromir ist da natürlich. Der Unterschied zwischen Boromir und Rian ist, dass Boromir interessiert mich. Das ist eine interessante Figur. Und der ist uns ans Herz gewachsen. Und Rian hat gefühlt eine halbe Minute in der Staffel, wird hier angesprochen, einmal von Elrond. Hier, das jetzt machen. Und dann wird sie so innerhalb von einem Sekundenbruchteil ist sie tot. Und sehr auffällig, dass sie dann auch ein paar Minuten davor den ersten Dialog in der ganzen Serie hatte, weil davor war sie ja bei dieser Expeditionsgruppe dabei, aber sie hat ja nichts gesagt. Und ich finde, dann weiß man ja, also sobald man irgendwie mehr als so 3 Filme gesehen hat, weiß man, dass dann die Person im nächsten Moment stirbt. Weißt du, was sie war? Was denn? Und sie war ein Redshirt. Ja. So wie bei Star Trek. Stimmt. So, die kommen in der Folge vor und sterben dann auch direkt. Ja, und das. Die haben keine Charaktereigenschaften. Und da fühle ich mich halt übelst verarscht, weil ich bin so, ja, okay, sie könnte ja auch eine coole Figur sein. Also so, sie ist eine Bogenschützin, sie sieht auch aus, als hätte sie eine Story zu erzählen, aber dann, ja, tötet man sie im nächsten Moment. Ich finde es. Das war mir so furzegal, dass sie tot ist. Ja, und da habe ich mich dann auch so manipuliert gefühlt, weil ich so dachte, das soll jetzt der Tod sein in der Belagerung von Eregion, der mich dann mitnimmt. Elrond kämpft währenddessen ja auch weiter und ich fand das dann, wo es Nacht wird und die Schlacht so mit diesen roten Untertönen so ein bisschen eingefärbt wird, fand ich ganz nett. Also das kann sich auch sehen lassen. Ist immer noch nicht State of the Art, aber okay. Ich habe mich dann schon auch gefragt, wann der Troll endlich zum Einsatz kommt und dann wird er ja gerufen von Ada, also der heißt ja Damrod. Und hier ein kleiner House of the Dragon Gag. Ich finde, er ist so der Vega von Ada, weil er ihn dann ja so im letzten Moment irgendwie so nach vorne Ada, schickt und so ist, kill ihn mal. Den habe ich noch in der Hinterhand. Und dann sieht man ja auch nochmal, dass Adas Entscheidung hier ja auch wieder gegen die Orks geht. Also wieder ganz spannend, so diese Dynamik zu sehen, so zwischen Orks und Ada. Aber hier auch wieder, genauso wie bei Rian, so dann, also Damrod. Also nee, kommen wir jetzt zu der Szene, weil es kommt ja eigentlich noch eine Szene dazwischen. Ja, das stimmt. Ja, okay, dann lass uns noch mal kurz die Szene dazwischen machen. Genau, Annatar und Celebrimbor sprechen noch mal miteinander. Celebrimbor und die Wachen stellen Annatar in der zerstörten Schmiede und sagen ihm, dass die Ringe in Sicherheit sind. Annatar übernimmt aber die Kontrolle über die Elben und sie schlachten sich gegenseitig ab. Und Celebrimbor ist wieder alleine da. Celebrimbor ist wieder alleine da. Da habe ich gar nicht so viel mehr aufgeschrieben. Also außer, dass es so 7 Wachen sind. Das ist natürlich wieder so eine wichtige Zahl für Elben. Ist mir nicht aufgefallen. Ja, weißt du, warum? Weil sie mir egal sind. Ja, die sehen ja auch alle gleich aus, ne? Nein, guck mal, das war auch so wieder, oh Mann, warum haben die so viele Sachen verkackt in dieser Folge? Das war, also, es wird ja so erzählt, dass nicht nur Celebrimbor dann im Einfluss steht, sondern Sauron ist so der Reveal, du bist nicht der Einzige, den ich hier verführt habe, quasi. Aber die Inszenierung, die war so semi. Ja. Die Elben wenden sich gegeneinander und stechen sich dann ab. Du siehst mit keiner Sekunde, dass die irgendwie so um ihr Leben bangen. Du siehst keine Nahaufnahme von ihren Gesichtern, dass so irgendwie Spannung erzeugen würde oder so Mitleid oder sowas, sondern die stechen sich einfach in so einer halbtotalen Einstellung ab und dann sind die halt tot. Ja, also ich finde, Rings of Power zeigt hier, dass sie so lieblos mit ihren Figuren umgehen. Da ist null Emotion in der Szene. Ja, das sind einfach Lemminge, die sterben. Lemminge. Gehe ich ganz mit. Ich fand, dass sah ja auch schon cool aus oder das war so ein cooler Effekt, dass Annatar diese Macht hat und dass er dann wieder Celebrimbor einen Schritt voraus ist, genau, aber so irgendwie ist das dann, das was einem dann, wie man aus der Szene rausgeht, das ist einem wirklich egal. Und ich finde, das ist dann so schade, weil es hätte auch so viel Wirkung haben können. Das ist einfach nur so Effekt. Ja, ja, es ist halt nur Effekt, nichts dahinter. Ja. Apropos nur Effekt und nichts dahinter. Kommen wir zu Damrott. Das ist auch wirklich, das gliedert sich oder das reiht sich direkt hinter dieser Story mit Rian oder auch mit Medania. Weil, genau, Damrott kommt aus dem Wald raus, er bahnt sich einen Weg durch die Menge. Elrond schafft es dann, Elrond schafft es mit dem Rambok, ihm eins überzuhauen. Das reicht aber nicht. Der Troll verwendet das Teil, um die Mauer als Rambok zu durchdringen. Und dann kommt Gil-galad noch hinzu und zu dritt können die ihn dann töten. Und ich fand's fast schon witzig in der Szene, wie Elrond auf dieses Seil mit seinem Schwert haut und es einfach nicht kaputt geht. Das hat mich. Kannst du dich noch an die Szene aus der ersten Staffel erinnern? Ja. Wie Arondir mit einem brennenden Pfeil auf das Seil schießt und verbrennt in einer Sekunde und reißt. Und das hier schafft es, ne, klar, das Schwert hat jetzt, das ist stumpf, weil er schon 1000 Orks getötet hat, aber trotzdem. Nee, also ich finde auch, das war dann so wieder dieses, es klappt jetzt plötzlich etwas nicht, damit wir dann noch involviert sind. Aber ab diesem Zeitpunkt hatte mich halt Rings of Power schon so übelst verloren in dieser ganzen, also da waren schon so viele Logiklöcher in dieser ganzen Folge drin. So viele, so eine Red Shirts, die dann einfach irgendwie so verpulverisiert werden. Und dann auch noch hier Damrott, der ja eingeführt wurde als Troll mit Backstory, der irgendwas mit Sauron, also der hatte so eine Geschichte. Der meinte so, where is Sauron? Und ich dachte, da gibt's dann wirklich auch noch mal was die uns vorwerfen, so eine Art Gimmick irgendwie. Was hat er für eine Geschichte mit ihm und was sind da für Rachegelüste im Spiel? Hast du auf den Timecode mal geachtet? Nee. Von Damrots Auftreten bis zu seinem Tod vergehen 3 Minuten. Das ist so traurig. Weil so, ich meine, ja, okay, so die drei können dann diesen Troll, also ich kaufe das auch ein, dass es so, dass die den dann überwältigen können. Aber ja, das ist ja auch teilweise gut gemacht, ne? Die Musik ist geil, das ist auch das episch, ist ja wie er mit diesem Lachen so zugrunde geht. Aber das ist auch so eine komplett verschwendete Figur. Der hätte so viel mehr machen können. Sie hätten ihn ja auch nicht töten müssen. Sie hätten ihn ja vielleicht so überwältigen können, dass er jetzt keinen Schaden mehr anrichtet. Und dann sehen wir ihn später nochmal. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn jetzt nochmal wiedersehen, also geht gegen null. Er ist tot. Und ich meine, hier vielleicht nochmal ein paar letzte Sachen über Damrott. Er war ein Troll und er starb schnell. Und er hatte halt diesen Heavy-Metal-Soundtrack. Da hat McCrary, also Bear McCrary, der den Soundtrack macht, hat da Jens Kittmann engagiert. Das ist ein Sänger einer schwedischen Extrem-Metal-Band. Extrem-Metal. Er hat über ihn gesagt, Kittmann schreit so, wie ein erfahrener Geiger spielt. Und er wird gesprochen von Benjamin Walker, der ja auch Gil-galad verkörpert. Ah, interessant. Hier vielleicht ein kleiner Side-Track. Ja, und ich fand's halt wirklich, es war köstlich, dass Damrott den Ravager als Rambok verwendet hat. Warum nicht von Anfang an? Da habe ich gefühlt, weil ich war so, ja bitte, tu das, was wir alle erwartet haben, was passieren wird und nimm das als Rambok. Warum haben die nicht am Anfang an so vorne herangeschickt, dass er die Mauer durchbricht? Das war dann für uns natürlich als Zuschauer das Spannungselement, dass wir dachten, wann kommt der Troll, Jonas? Denk doch mal mit. Wann kommt der Troll? Und dann ist er natürlich direkt wieder weg. Ja, ich meine, hier sehen wir auch Gil-galad in Action. Er war ja eigentlich per According to Lore jetzt nicht unbedingt in Rohirrim selbst mit dabei, sondern hat nur Truppen dorthin geschickt. Und hier unterscheidet sich Rings of Power wieder von den Büchern. Aber ich fand cool, dass wir Gil-galad gesehen haben, wie er mit seinem Speer kämpft. Das ist ja Eglos, das ist das Speer von Gil-galad. Und damit hat er ja auch gekämpft im Krieg des letzten Bündnisses, als er dann... Ja, jetzt kein Spoiler, Dinge sind passiert und sehen wir ja im Prolog, ne, von Herr der Ringe. Sollen wir wir müssen das, glaube ich, diese Folge jetzt langsam beerdigen. Ja, ich merke auch, ich habe keine Luft mehr zu kritisieren. Ja, das ist auch so, es bleibt nur noch die Dunkelheit übrig. Ja, die Orks inklusive Ada marschieren nun endlich auf die Mauer zu, der Papa-Ork bleibt zurück und Elrond und Gil-galad sind offensichtlich unterlegen. Am Horizont geht die Sonne auf, Elrond hofft auf die Zwerge, die ihnen zur Hilfe eilen. Wir sehen aber nur Vorohil, den Elrond ausgeschickt hat. Er erzählt ihnen, dass die Türen von Khazad-dûm geschlossen sind. Elrond ist am Boden zerstört, während Gil-galad die letzten verbleibenden Elben zur Verteidigung anfeuert. Arondir trifft auf Ada, der kann ihn aber schwer verwunden. Die Orks schaffen es endlich, die Mauer von Eregion zu durchbrechen und stürmen die Stadt. Xenia, wie schnell vergehen da Tageszeiten in dieser Folge? Weil plötzlich war Tag. Ich habe das so, ne, nicht nur den Überblick, so wie groß sind die Armeen, wo sind die gerade, wo passiert gerade was, sondern ich hatte auch das Gefühl, dass die Folge es überhaupt nicht hinbekommen hat, so diesen Tag- und Nachtwechsel realistisch rüberzubringen. Weil es war plötzlich wirklich von einem Moment auf anderen war es Tag. Genau. Und da denke ich mir dann auch wieder, was ist mit den Orks und Tageslicht? Das wird nicht nochmal aufgegriffen. Wie war das mit den Zwergen in den Büchern? Da können wir jetzt ja vielleicht nochmal drüber sprechen. Also das ist ja auch schon, das hat mich dann doch auch wieder emotional beeinträchtigt. Also dass dann Elrond so am Boden zerstört ist, weil Durin ihm nicht zu Hilfe eilt. Ja. Es wäre natürlich besser gewesen, hätte man diesen ganzen Durin-Konflikt besser verstanden. Ja. Aber gut, irgendwie ist es ja auch dramatisch. Und in den Büchern war es so, dass die Zwerge eigentlich den Elben von den Regern zu Hilfe kommen. Ja. Sie haben tatsächlich danach auch noch die Tore geöffnet, um Elben durch Khazad-dûm durchzulassen. Und erst danach haben sie ihre Tore geschlossen. Ja. Und hier ist das natürlich spannender, dass, oder hat mehr Impact für Elrond, dass dann er von seinem Freund verlassen wird und dass er nicht richtig weiß, was mit ihm passiert ist. Ja, aber dadurch, dass jetzt die Haruk-Aktion von Durin dem Älteren so abrupt passiert ist und ohne dass wir es gesehen haben, fühlt sich das auch wieder geschummelt an, dieser Aspekt. Ich bin mir auch noch nicht sicher, aber ja, ich hoffe, Arondir ist nicht tot. Da sehen wir ja auch, dass Arda Arondir verletzt. Also das ist halt auch so, dieses Selbstmordkommando von den Elben, das hat mich auch wütend gemacht einfach, weil warum fliehen die Elben nicht auf die Mauern? Das sind doch Leitern. Sollten da nicht noch Elben, Eregions, vielleicht noch so ein, zwei, drei Bogenschützen sein, sollten sich nicht von da aus verteidigen und nicht blindlings in den Feind reinrennen. Und wann wurde dieses Heer von Eregion so dezimiert? Weil auf den Mauern sieht man auch, ja, das sind einfach nur so fünf Leute übrig. Das wurde ja überhaupt nicht so erzählt. Ja, das wurde nicht gezeigt. Die ganze Zeit über wurde ja nichts gezeigt. Es wurde nie gesagt, dass irgendwer mal sagt, wir haben die meisten unserer Kräfte verloren oder irgendwie sowas. Das wird alles nicht erzählt. Das kannst du auch einfach in der Montage. Das dauert eine halbe Minute, wie dann plötzlich, wie die kämpfen und die Kräfte schwinden. Wir werden zurückgedrängt und am Ende sind nur noch diese paar Elben da. Und auch den Zeitverlauf hätte man in der Montage gut darstellen können, dass halt Stunden vergehen und nicht wie hier einfach in der nächsten Szene geht dann die Sonne auf. Also ich weiß nicht. Und so, um nochmal auf dieses Zwergending auch nochmal zu kommen, ich finde es trotzdem auch komisch, dass Durin, selbst wenn er jetzt sich dafür entschieden hat, dann die Tore zu schließen und sich auf Khazad-dûm zu konzentrieren, dass er dann nicht so 100 Zwerge hinschicken würde. Er hätte das ja auch aufteilen können, so wie es Rings of Power jetzt geschrieben hat. Hätte man ja auch Durin, also seinen alten Vater, hätte man ja mit so 30, sagen wir 30 Zwerge, weil er hat ja eine verstärkte Power-Kraft von dem Ring, okay, 40. Aber so viele Leute, wie in Khazad-dûm vorher gezeigt wurden. 500 übrig. Und die schickt man rüber. Oder man schickt wenigstens eine Nachricht über Vorohil, dass man jetzt das nicht kann, aus den und den und den Gründen, aber wirklich gar nichts. Also er gibt ja Elrond wirklich gar nichts. Das finde ich halt komisch. Das ist auch nicht wie du. Also vielleicht wird da ja auch noch was erzählt in der nächsten Folge. Da kann ich dann auch noch mal was kritisieren, aber jetzt ich bin einfach so durch. Kommen wir zur letzten Szene, würde ich sagen. Die Elben verlieren die Schlacht. Ein verzweifelter Elrond tritt Arda gegenüber. Er hat keine Chance gegen Arda und nimmt ihm den Elbenring von Galadriel ab. Ja. Das ist die tolle Folge gewesen. Ich meine, hier nochmal zwei Sachen. Ich finde auch wieder, dass es doch spannend endet. Also, dass Arda jetzt den Elbenring hat. Ja, dass er den Ring hat, das ist schon spannend, weil man nicht weiß, so, das erwartet man ja überhaupt gar nicht. Ich auch nicht. Und ich finde es schon, okay, was würde jetzt damit anstellen? Und das kriegt Rings of Power dann gut hin, finde ich, dass man jetzt hier auf einem hohen Moment endet. Sag dir, Anfang nächster Folge wirft den Ring weg. So, Punkt. Die Spannung direkt. Ja, flöten gegangen, wie alles andere in dieser Folge. Ich fand doch cool, dass er dann nochmal gegenüber Elrond so eine Dominanz hat. Also, dass er dann nochmal zeigt, dass er eigentlich der bessere Elb ist. Weil er sagt ja zu ihm, dass er seinen Rumil vergessen hat. Also, dass er vergessen hat, dass man niemals wütend Krieg führen soll. Und da habe ich mich nochmal gefragt, was heißt Rumil? Oder eher, wer war Rumil? Und Rumil war tatsächlich ein Noldor-Elb und einer der Lore-Master. Also, so wie wir. According to lore. Der Elben und der erste Erfinder von Schriftzeichen. Und tatsächlich hat er ein Schriftsystem entwickelt, was dann Fëanor später verfeinert hat und was dann irgendwann zu Tengwar wurde. Nice. Und er war auch Autor verschiedener Werke, zum Beispiel auch der Ayo Nendale. Ja. Und das ist so ein bisschen wie Oder so der. Das Puppetier. Was? Das Puppertier. Und das finde ich dann wieder cool, dass dann Ada hier ja so sagt, sowas wie, weißt du, hast du deinen Goethe vergessen? Ja. Bereitest du spät durch Nacht und Wind? Ja. Also er zeigt dann so Elrond, dass er krasser ist in so der nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und dass, obwohl er verdorben ist, dass er trotzdem immer noch die Traditionen der Elben kennt. Also das ist wieder ein nicer Move von ihm. Und der Satz stammt dann wahrscheinlich aus Schriften von Rumiel. Ja. Fand ich wieder eine coole Szene, aber trotzdem war ich dann so von der Stimmung her schon ein bisschen anti und konnte das nicht mehr so das ganz ist halt genießen. Das Finale der Folge. Das ist das Finale der Folge. Ja. Okay, ja. Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Es tut mir auch ein bisschen leid, wir haben uns so sehr krass in Rage geredet jetzt, aber irgendwie. Das hat mich auch wirklich so, das hat mich wirklich wütend gemacht teilweise. Ja, mich auch. Ja, ich finde, es hat, ne, diese Folge, die ist so wahnsinnig, weil die hat so die größten Höhen von The Rings of Power, aber auch die tiefsten Tiefen. Ich finde, das war mit einer der stärksten Szenen aus The Rings of Power, Sauron mal auf so eine Art verletzlich zu sehen, weil er sich selbst belogen hat. Die Orks wurden vielschichtiger gezeichnet, mit ihrem Totenkult zum Beispiel. Es gibt viele tolle Schlachtseinstellungsszenen. Und ich liebe ja sowas. Und die Effekte sind auch meistens toll. Aber ich fand, diese ganze Belagerung war einfach eine einzige Enttäuschung. Es gab nicht nur so viele doofe kleine Entscheidungen, die mich genervt haben, sondern auch der ganze emotionale Impact hat einfach gefehlt. Warum soll ich in der Schlacht mitfiebern, wenn mir die meisten Figuren einfach egal sind? Und die Figuren, die mir nicht egal sind, denen kann nichts passieren, wenn wir wissen, dass Elrond und Galadriel später noch mal auftauchen werden im dritten Zeitalter. Und auch dieser plötzliche Stopp von dem Elbenreiter her war extrem unbefriedigend. Und die gehen dann einfach ins Zelt und labern miteinander und das ist halt das Gegenteil von Epic. Und ich frage mich halt immer noch, woher kommen diese hunderttausenden Orks? Ja. Es ist einfach so viel zu wenig zwischendrin erzählt worden und wird dann einfach so als Fakt hingestellt. Und das nervt mich einfach. Und deshalb will ich dieser Folge, dass ich kann das auch nicht richtig bewerten, weil halt wie gesagt, die Celebrimbor und Anatas-Szenen fand ich großartig und ich bin jetzt bei einer 5. Bei einer 5, okay. Okay, ja, ich will auch gar nicht mehr so viel sagen, weil diese Folgesprechung ist schon sehr lang und wir haben sehr viel kritisiert. Diesen Belagerungsszenen würde ich 2 von 10 geben und den Anatar- und Celebrimbor-Szenen würde ich sogar 9 von 10 geben. Und dann könnt ihr euch irgendwas zwischendrin ausreden. Aber ich finde das schwierig, das zu bewerten, weil das so unbalanced ist. Ja. Ich gehe auch mit und dann doch, wenn man ja dann die Folge als Ganzes bewertet und dann ja auch nochmal mit einrechnet, dass es eine Schlachtfolge ist. Das heißt, das ist ja der Teil, der uns überzeugen muss. Und diese Celebrimbor Anatar Storyline, die wurde ja vorher schon gut etabliert und findet jetzt seinen Abschluss. Auch zufriedenstellend. Aber ich finde auch, mir sind so viele Dinge aufgestoßen in dieser Folge. Durin und der Konflikt mit seinem Vater. Wie ist Galadriel nach Eregion gekommen? Durch diesen alten Zwergentunnel. Wieso sehen wir das nicht? Was ist mit den Orks bei Tageslicht? Wieso laufen so viele Elben hinter Celebrimbor her? Wieso gibt es generell so wenig Elben in Eregion und Lindon und so viele Orks? Was du schon gesagt hast. Dieses dumme Zitat von Celebrimbor mit diesem Licht gegen Dunkelheit war sowas von platt. Dass Damroth so abgefrühstückt wurde, dass Rian so abgefrühstückt wurde, dass Medania so abgefrühstückt wurde, ohne dass uns wirklich diese Tode am Ende des Tages uns noch nachts wach halten. So. Das ist einfach der Fall. Und ja, wenn wir einfach mehr über sie hätten gewusst, dann hätte uns das vielleicht sogar emotional zerstören können. Hat's aber nicht. Ja, das hätte eine richtig tolle Folge sein können. Trotzdem will ich noch mal kurz ein bisschen loben. Also das Aufdecken von Anatas wahrer Identität hat mich beeindruckt. Und auch, dass Morgoth wieder angesprochen wurde und auch Melian, das waren so diese kleinen Lore-Details, die Rings of Power mit reinbringt, die ich super finde. Und auch Durin und Elrond's Reunion war emotional. Und die Szenen waren noch gut geschrieben. Aber es wurde zu wenig erklärt und mir zu viel offen gelassen. Ja, ich wäre wahrscheinlich bei 7 oder 6 von 10. Einfach nur, weil es für mich so sehr outgebalanced dann wieder war. Weil es halt so viel wie negativ war und dann die anderen Szenen mich aber so beeindruckt haben. Und deswegen wäre ich wahrscheinlich bei 6 von 10 oder 7. Ich bin aber insgesamt Classic enttäuscht. Rings of Power. Classic Rings of Power, das hält sich leider. Also ich wünschte, ich könnte mal was anderes sagen am Ende. Weil wir waren ja bisher die ganze Zeit bei 6 von 10 Punkten. Oder mal 5, mal 7. Also am Anfang haben wir ja 8 gegeben, ne, sogar. Ja, für die erste Folge. Na gut. Willst du noch etwas loswerden, Xenia? Ich hoffe, dass das überhaupt Spaß gemacht hat, wie wir uns hier gegenseitig hochgeschakelt haben. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob die letzte Folge das für mich jetzt noch raushauen kann. Ich glaube nicht, dass sowas noch gerettet werden kann, oder? Ja, ich trotzdem. Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Ja, ich bin gespannt, wie jedes Mal sind wir gespannt auf die nächste Folge. Und dann bin ich tatsächlich auch ein bisschen froh, dass Rings of Power Staffel 2 ein Ende findet. Ja, du hast auch sehr viele Folgengespräche gemacht in den letzten Monaten. Folgt uns auf Spotify und gibt uns eine gute Bewertung. Das würde uns sehr freuen. Und Xenia, wir sehen uns nächste Woche wieder hier. Was, ich dachte, wir hören uns nächste Woche wieder hier. Ja, wir hören uns. Bin gespannt, was wir zur letzten Folge zu sagen haben. Das wieder so ein Spiel mit Schatten und Licht sein wird, wie Celebrimbo gesagt hat. Ich tippe auf 7 von 10 Punkten. 7 von 10 Punkten, ich sag 6 von 10 Punkten. Okay. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören oder sehen hier bei Cinema Strikes Back. Bis dann. Tschüss. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Hosts der Folge Xenia Popescu, Jonas Ressel. Redaktion Xenia Popescu, Jonas Ressel. Aufnahme und Schnitt Patrick Hochnadel. Das war ein Podcast von Funk.